Moin moin und hallo zu einer, ja, wieder mal weiteren Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin der Tran. Und ich bin, ha, wieder verarscht. Ja, habe ich schon mal gemacht. Wir sind heute nur zu zweit. Und ich habe so getan, als ob ich einer der Dritter wäre. Boah, du bist ja ein Fuchs, ey. Ich bin ein Fuchs, aber ich habe den Gag schon eh schon mal gebracht. Nein, heute ich, Trant und niemand dabei, weil wir haben heute ein ganz besonderes und spezielles Thema, über das wir reden wollen. Rennspiele. Ja, so speziell ist es ja eigentlich gar nicht, aber nee, eigentlich bei uns nicht. In der Redaktion finden sich nicht allzu viele Leute, die sich in dem Thema auskennen oder die da Bock drauf haben. Jeder hat mal ein bisschen was gespielt. Ja, ne, das ist quasi der des Pudels Kern, wie man so schön sagen würde. Ne? Ja, das ist ein gebräuchlicher Begriff. Ja? Okay. Kennst du, es gibt auch einen Film, der hieß des Pudels Kern. Nee, sagt mir nichts. Aber auch egal. Es hat ja nichts mit dem Thema hier zu tun. Aber genau das ist die Geschichte eben, was mich sehr gewundert hat, als ich in diese Redaktion gekommen bin, weil ich bin eigentlich einer, der wirklich Rennspiele immer aktiv gespielt hat. Du spielst eigentlich alles. Na, nicht unbedingt. Also ich habe jetzt auch gerade gedacht, so, der Gregor macht Rollenspiel-Podcasts, der Gregor macht Strategiespiel-Podcasts, jetzt sitzt der Gregor hier und macht Rennspiel-Podcasts, Prügelspiele wärst du auch dabei. Ja, Ego-Shooter würde ich nicht machen, ich hasse Ego-Shooter. Okay. Ich kenne mich da aus, aber ich hasse sie. Ja. Ist ja auch eine Meinung. Ist ja auch eine Meinung, genau. Ist alles eine Meinung. Na, mich hat es gewundert, weil also nicht nur ich, sondern auch viel mit Kumpeln dann Rennspiele gespielt, Multiplayer und was auch immer dann dazu kommt. Wenn du in dieser Redaktion von einem Rennspiel dann sprichst, dann allen entweder hier so glasige Blicke kriegst du entgegen und vakantes Starren aus dem Kopf, weil die einfach keine Ahnung haben oder kein Interesse da haben. Oder auch speziell, ja, vielleicht mal Mario Kart gespielt früher zusammen, aber nicht wirklich da mal aktiv damit aufgewachsen, dass sie Rennspiele gespielt haben. Ich bin eigentlich auch derjenige, weil ich habe ja jetzt beruflich seit 10 Jahren mit Spielen zu tun und bin eigentlich immer derjenige, der dann die Rennspiele irgendwie behandelt hat. Ja. Und also, auch jetzt Rennspiele mache ich. Genau. Du machst, also gelegentlich haue ich dann auch rein, wenn dann irgendein Burnout oder sowas draußen ist. Genau, da ist dann auch der Unterschied zwischen uns beiden, was die... Das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht, aber da kommen wir später drauf. Da kommen wir später drauf zu. Eben, wenn es in der Game One-Redaktion oder wenn es im Game One TV mal einen Beitrag gibt zu einem Rennspiel, sei es ein Forza, sei es ein Gran Turismo, sei es sonst was, dann könnt ihr mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Trant den Beitrag gemacht hat. Mhm. Was natürlich einerseits gewisses Vertrauen in der Form ist, aber andererseits auch sehr ermüdend, kann ich mir vorstellen. Ne? Also vor allem, wenn du dann in unserem Kontext in der Sendung das ja immer kreativ präsentieren musst und wenn du dann das dritte Forza-Spiel gemacht hast, was willst du da immer noch dazu sagen? Ja, tja. Na, das ist genau das gleiche Problem. Also ich bin sehr gespannt, was ich mir einfallen lassen kann für Final Fantasy 13. Oh Gott. Komm, wir fangen mal ganz vorne an, oder? Hast du irgendwie einen Plan? Genau. Nee, ich hab gedacht einfach, dass wir erstmal ein bisschen reden, wie wir eigentlich zu den Rennspielen gekommen sind, dass da vielleicht auch mal nachvollziehbar werden kann, warum wir mit diesem Genre so verbandelt sind. Ne? Und ich meine, wenn man ein bisschen im Kopf herumgräbt, so ein paar Erinnerungen kommen doch bestimmt raus. Hast du denn ungefähr im Kopf noch, was so deine Liebe zum Rennspiel damals losgekickt hat? 3D-Grafik. Echt? So ja, spät erst? Ja, ohne Scheiß so. Ich habe zwar natürlich, mein allererstes Spiel überhaupt war Pole Position auf dem VCS 2600. Ein guter Mensch, ja. Ja, aber habe ich mir nicht gekauft, weil da war ich erst 5, das habe ich geschenkt bekommen. Oh, okay. Aber ich habe damals keine Begeisterung für Rennspiele gehabt und das hat eigentlich erst begonnen mit 3D-Grafik, mit Ridge Racer auf der PS1. Mhm. Also echt wirklich Ridge Racer gesehen und dann gedacht, ja, das sieht schon ganz cool aus. Ging ja eigentlich jedem so. Warst du in den Arcades mal unterwegs gewesen oder so? Hast du die Spielhallenfassung mal vorher gesehen? Oder? Ja, auch. Ich erinnere mich da jetzt nur noch an die ganzen Sega-Automaten, aber ich glaube, das war auch alles vor PlayStation-Zeit. Ja, das war alles ein paar Jährchen Sorry, nee, nach PlayStation-Zeit, das wollte ich eigentlich sagen. In PlayStation-Zeit hast du es gesehen, ne? Ja. Aber die gab es ja schon ein bisschen vor. Also wenn du so Sega Rally oder Daytona oder sowas mitnimmst. Ja, aber ich glaube, vor PlayStation bin ich da noch gar nicht mit in Kontakt gekommen, großartig. Ich erinnere mich da jetzt nur an ein paar Urlaube in Frankreich oder so, wo man halt mit Freunden mal, ey, was machen wir? Komm, wir gehen in die Arcade. Und dann haben wir Scud Race gespielt, Daytona oder was gab es denn noch? Sega Rally natürlich. Sega Rally war der Hammer. Ferrari einfach. Challenge F355. Den Käse, aber das war alles nach PlayStation. Ja. Und halt mein erster Kontakt eben, wo ich gedacht habe, boah, Rennspiele sind geil, das will ich spielen, das war eigentlich schon Ridge Racer. Und ist total nachvollziehbar. Obwohl zu dem Moment, wenn du sagst, dass Ridge Racer 1 auf der PlayStation dann der Moment war, also wenn ich an die Ära für mich zurückdenke, für mich gab es, also für mich war es eher Wipeout, ne, als so zeitgleich erschienener Konkurrent. Okay, Ridge Racer ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele, Ridge Racer 1. Ja, es gibt kaum ein Spiel, das ich so lang und so oft gespielt habe, um da Zeiten, durch vielleicht ein paar andere, aber da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Aber so, wenn ich von dem Beeindruckungsgrad gehe, ne, dann war Wipeout für mich noch eine Stufe drüber über Ridge Racer. Das sah schon sauberer aus. Ja? Aber eigentlich sind wir jetzt schon eine Ära zu weit gesprungen. Wir sind schon ein bisschen zu weit, aber wundert mich jetzt, weil ich dachte, du wärst vielleicht mit dem Super Nintendo oder so eingestiegen, weil PlayStation musst du überspringen. Genau, das können wir jetzt alles schön aufarbeiten. Wie gesagt, Pole Position war mein erstes Spiel, was ich jetzt in Rennspielrichtung besessen habe. Dann hatte ich damals eigentlich wenig Spielkonsolen, wo es Rennspiele gab. Ich hatte halt wirklich nur das Atari und bei Freunden gab es dann eben C64 und Amiga. Das war so die gängige Spieleplattform damals, kennt ja jeder. Da sind auch viele Leute dann immer angesprungen auf Spiele wie jetzt Crazy Cars oder Test Drive, wo ich aber nie verstanden habe, was ist denn da dran so geil, weil ich, vielleicht war ich damals schon eine Grafikhure, aber ich konnte einfach, für mich kam da keine Geschwindigkeit rüber, das war für mich kein Autofahren, da hat sich mir wirklich die Faszination entzogen bei diesen alten Spielen, auch Also ich kann es verstehen, dass die waren nicht wirklich jetzt die optischen Bringer, wenn du dich jetzt noch dran zurückhörst, aber speziell ein Test Drive oder ein Test Drive 2 auf dem C64. Also Test Drive wurde ja immer davon definiert, du warst ja immer an der Klippe und an der einen Seite war immer der Berg, der herangerasselt ist, aber es war ja effektiv 3D-Grafik, die du dann dort gesehen hast. Ja, natürlich, das muss man auch honorieren, aber ich weiß nicht, also mir hat es keinen Spaß gemacht. Immer wenn ich bei einem Freund war und was wollen wir spielen? Und er hat dann seine Diskettenbox rausgeholt. Weißt du, da sind mir immer andere Spiele ins Auge gefallen, aber garantiert kein Rennspiel. Also Test Drive habe ich mich immer gefragt, das ist doch so scheiße. Das Lenkrad bewegt sich so zuckelig, man muss mit der Maus spielen oder vielleicht auch auf dem C64 mit der Tastatur. Nee, auf dem Joystick, mit dem Joystick hast du das ganze Mal gemacht. Also da erinnere ich mich noch auf dem Amiga und Atari mit der Maus, dass man da gab es ja den Punkt auf dem Lenkrad, man konnte dann so lenken. Okay, damit du analog dann machen kannst sozusagen. Zum Beispiel, mit der Maus. Habe ich nie gerafft, warum das Spaß macht. Die haben aber auch wirklich, also so wie du es jetzt beschreibst, natürlich ist es verständlich, dass viele Leute erst dann mit 3D und speziell mit Analogsticks und so weiter dann reingekommen sind in den Genre, weil Lenkräder und sowas gab es ja vorher schon, ne, dass du es einigermaßen authentisch machen kannst, obwohl ich habe da immer ein Problem mit gehabt, ehrlich gesagt, mit Lenkrädern vernünftig zu spielen, weil natürlich meinen Führerschein habe ich jetzt mittlerweile seit so 12 Jahren ungefähr, ne, und wenn du selber Auto fährst, wenn du dann, du müsstest ja denken, es müsste ja einfach übertragbar sein, auf ein Lenkrad damit zu spielen. Natürlich sind es dann andere Speeds und andere Sachen, die du dann fährst. Du fährst ja nicht mit 300 durch die Stadt und machst eine Vollbremsung mit der Handbremse angezogen und so weiter. Aber bei den Spielen, deshalb komme ich mit dem Lenkrad auch nicht zurecht und spiele lieber mit dem Analogstick, ist, dass mir die ganzen Fliehkräfte und sowas dann fehlen. Ne? Weil ich kann mich nicht so reinversetzen, dass ich in einem ich sehe die Grafik absolut perfekt bei Gran Turismo und so weiter, ne, die dann Gran Turismo 5. Was meinst du denn jetzt speziell? Also du meinst aktuelle Rennspiele mit Lenkrad spielst du nicht so gerne? Nee, die ganze Zeit schon über. Ne? Also speziell auch Arcade-Sachen früher, das war wirklich ein Genre, da kommen wir noch drauf zu sprechen, was dann eben immer sehe, ich glaube auf Englisch würde man sagen, it pushed the envelope. Ja? Das ist eigentlich das Grafikhuren-Genre. Ne? Rennspiele sind es eigentlich gewesen, noch vor Shootern, noch vor sonst was. Rennspiele sind das dann eben gewesen, wo du auf einmal wirklich eine flüssige Grafik brauchst. Und da auch immer, wenn du in den Arcade-Hallen gewesen bist, da sind dir die Augen geschmolzen. Das war immer so, ne? Ja, Rennspiele sind eigentlich der Innovator. Wenn ich jetzt mal so die Plattform durchgehe, Super Nintendo hatte F-Zero. F-Zero zum Beispiel auch so das erste Mode 7-Ding, was dort gekommen ist. Wipeout Ridge Racer auf der PlayStation 1. PlayStation 2 war Ridge Racer 5. Ridge Racer, nee, aber oder speziell Gran Turismo 3 auf der PlayStation 2. Genau, ja, eigentlich weil das so der das ist gewesen, was gepusht hat und es ist ja immer mehr gekommen. Auf der Saturn? Auf dem Saturn Daytona, aber gab es ja noch ein Daytona Championship Edition später, was noch ein bisschen besser war, und Sega Rally natürlich, was unglaublich gut auf dem Saturn war. Die Xbox 360 ist mit einem Racer gestartet, ja? Project Gotham Racing 3. Stimmt, ja. Na? Also siehst, wenn du ein beeindruckendes Spiel haben willst, die PlayStation 2 mit dem Racer gestartet, mit Ridge Racer 5, dann nimmst du ein Genre, was prädestiniert ist, um gute Grafik zu zeigen, speziell in der Polygon-Ära, und das ist es dann, womit du erstmal die Augen überspringen lassen kannst. Ja, klar. Na, das ist ein, du brauchst ein Rennspiel. Ich glaube, Metropolis Street Racer war ja auch auf dem Dreamcast eines der ganz, ganz frühen. Na, auch eins, was so schon ein bisschen Eye-Candy dann gewesen ist, was du dann gut zeigen kannst. Ich kann nachvollziehen, warum du so spät dann eingestiegen bist. Also wenn ich dann bei mir zurückgeguckt, Pole Position ist auch, habe ich auch gespielt, ich bin ja damals als C64-Kind aufgewachsen und bin vom Atari dann gekommen, also vor das Atari 2600, und da gab es schon Rennspiele, ne, in der Form. Ich glaube, das haben wenige dann gespielt, die Ära nicht wirklich damals miterlebt haben. Es gab so das allererste Rennspiel, ja, das war Knight Driver, und ich glaube, das gilt auch offiziell als erstes Rennspiel, also wenn ich hier Wikipedia trauen kann, kam 76 in den Arcades raus. Ich kenne noch die Screenshots davon, es war einfach nur schwarz mit Begrenzungspfosten. Genau, weil du auf dem Atari, da kannst du ja nicht wirklich richtige 3D-Grafik simulieren, das kam ja später mit, wo die das ein bisschen besser gelernt haben, und da waren die Begrenzungsfehler eigentlich die Strecke, und du hast dein Auto dann quasi 3D dort durchgeschlängelt, du musstest aufpassen, nicht von der Straße abzukommen. Du hast auf dem Atari ja auch noch als analoges Eingabemittel, da hattest du ja keine Sticks und keinen Lenkrad, sondern es waren die sogenannten Pedals, also wo Drehregler, glaube ich, war das offizielle deutsche Wort, es war wirklich wie so ein Videorekorder-Knopf oder so ein Lautstärkeregler an der Soundanlage, den du auf dem Pad hattest, und einen Knopf, den du dann drücken kannst. Ja? Für Atari gab es eh voll viele Peripherie. Ja, vieles Geilzeug, aber du hast da echt schon analog gesteuert. Ja? Und du hast, also nicht nur bei Knight Driver auch eine sehr lustige, also na gut, weniger lustige Geschichte, aber eine Erinnerung, die ich noch an Knight Driver habe, war irgendwie, dass ich das die ganze Zeit so irgendwie gespielt habe, ne? Und dann sind wir mit dem Auto gefahren, mit dem richtigen Knight Driver, und es war nachts, ne? Und ich sehe da so die Begrenzungsfehler draußen, sag ich zu meiner Mama, guck mal, das ist ja wie Knight Driver, ja? Fotorealistische Grafik. Ja, nee, genau das. Und bei Knight Driver, jetzt müssen wir nur von der Straße abkommen und explodieren, ja? Da kriege ich eine gescheuert. Also keine lustige Geschichte, aber so eine Erinnerung, die sich bei mir eingebaut hat. Ja, und das hat dir Spaß gemacht, das Spiel? Ey, Knight Driver war okay für das. Was mir viel mehr Spaß gemacht hat, das war eine Rennspielsammlung auf dem Atari, das hieß Indy 500, und du hattest, es war ein Top-Down-Racer, also ein bisschen vorstellen wie, ich weiß, wie heißen Dinger, Super Offroad und sowas, das siehst du ja ein bisschen seitlich, ne? Aber ja, wo du eine Strecke auf einem Bildschirm hast. Meinst du jetzt gerade dieses Nintendo-Ding, RC Pro-Am? Ähnlich. Da ist es ja isometrisch, aber stell dir vor, es wäre komplett Top-Down. Es gibt auch einige andere so Bumping Buggies oder wie alles heißt, wo du alles nur von oben siehst. Das war dort, aber du hattest die ganze Strecke auf einem Schirm. Du konntest bis zu, ich glaube, waren es 4 oder 2 Spiele, aber du konntest auf jeden Fall Multiplayer machen. Du hast die Autos gesteuert durch den Knopf draufdrücken, Gas geben, und hast eben analog gelenkt, um die Strecke zu gehen. Und es war dann Runden-Counter, und man konnte sich echt duellieren damit mit analog gelenkten Autos. Ja, doch, klingt cool. Ja, und das war eben Rennspielsammlung, von wegen Sammlung bedeutet, es gab so 20 Strecken, die du ungefähr dann machen konntest. Wo du auch, ich weiß gar nicht, ob die Zeit dann gestoppt wurde, aber die Anzahl der Runden, wer dann zuerst durch war. Mhm. Ja, und das war schon ein Ding, das habe ich wirklich auch innerhalb der Familie, weil bei uns hatte den Atari 2600 hatte mein Onkel damals gehabt. Na, und der hatte eben die Drehregler und die Spiele und hatte immer alles dabei, hier so von wegen, oh guck mal, Frogger, was ist das denn, lass mal probieren. Oder Amida oder so weiter, und hatte auch eben Indy 500 gehabt. Ja. Und da, glaube ich, kam erst meine, also weil ich das so oft gespielt habe, kam da meine Liebe zu den Rennspielen dann daher, dass ich später auch beim C64er, wenn man schon später davon sprechen kann, Pole Position 2, ne? Das war schon mit Nachtanken, glaube ich, damals, ne? Ich habe keine Ahnung, also für mich ist Pole Position einfach nur ein besonderes Spiel auf dem VCS, was, glaube ich, von Namco kann ich sein, ne? Da gab es damals doch, auch schon. Doch, das ist, glaube ich, Namco. Also die beiden ersten Spiele, die ich hatte, waren Pac-Man und Pole Position. Oh ja. Und dass dann Pole Position später noch weitergeführt wurde, das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Das hat auch, glaube ich, nichts mehr miteinander zu tun, oder? Ist auch ein bisschen, also müssen wir mal gucken, ob das noch Namco war oder nicht. Ja, aber ich glaube, es war Namco auf jeden Fall. Wäre auch strange, dass diese Marke eigentlich auch so verschütt gegangen ist. Ja. Ne? Du hast ja immer, speziell bei so alten Rennspielen, wenn du diese Hybride da nimmst, wie so ein Rally X, glaube ich, was du ja sehr oft auf Compilations siehst, oder bei Ridge Racer auf der PSP als Ladespiel zum Beispiel, ne? Mhm. Das sind so Sachen, die halten ja immer noch die Fahne hoch, der alten klassischen VCS 8-Bit-Frührennspiele. Aber Pole Position, das wäre ja was, das könnte man eigentlich wieder mal als Name ausgraben. Ja, eigentlich Pole Position hat den, nee, das werde ich jetzt verlinken, das schreibe ich mir auf, verlinken. Pole Position hat den besten Werbespot aller Zeiten. Okay, ich wusste, dass das jetzt kommt, ja. Der ist echt geil. Der ist super. Ne? Und auch, hey, how you doing? So eine Familie, eine amerikanische Familie. Voll die Action, voll, ey. Genau. Und entspricht überhaupt nicht im Spiel. Absolut nicht. Ne? Das war auch immer, ja, es hat eigentlich der Verkaufsstrategie von Atari dann oder bei Atari-Spielen entsprochen. Da hast du ja auch auf den Covern die coolsten Szene gehabt. Ja? Mhm. Das Cover für Breakout, ja, da ist ein Astronaut drauf. Stimmt. Ne? Oh, sorry, muss ich jetzt gerade unterbrechen, weil du gesagt hast, jetzt habe ich es vergessen. Breakout. Nein, nicht Breakout, sondern Pole Position, weil Pole Position. Die Cover haben immer geil ausgesehen und dann guckst du dir das Spiel an. Bei Pole Position war es so, du konntest überhaupt nicht erkennen, was da überhaupt auf der Straße unterwegs ist. Mhm. Jetzt auf dem VCS erinnere ich mich nur noch an diese beigen Blöcke, die dir entgegenkamen und ein saublödes Geräusch gemacht haben. Was halt Autos sein sollten, die haben ab und zu mal die Spur gewechselt, also da hast du echt Fantasie gebraucht und dein eigenes Auto hat auch echt blöd ausgesehen. Mhm, bist du dann so ein Hindernis gefahren, dann gab es halt auch so eine ganz schlechte Explosion, also es war einfach nur abstrakte Kunst, kannst du sagen. Es war schon gar kein Rennspiel. Ja, für damalige Verhältnisse, du hast ja quasi mit deinem Hirn das aufgefüllt. Ich fand die Cover, aber die waren super geil, die Atari-Cover. Ja, ja. Ne? Also so viel, wie du dann eben reininterpretiert hast in die Racing-Action. Aber schau euch den Werbespot an, also echt immer noch einer der besten. Und vor allem auch sehr politisch unkorrekt. Ne? Also hier die Familie, die gegeneinander rennen fährt und der Sohn wird in den Abgrund gedrängt und explodiert. Ja, aber so. Geil, also völlig hemmungslos. Ja, bam. Genau, ich hau dir rein. Ne? You have to be a real asshole. Yes, I am. Irgendwie so war das doch. Was gab's denn damals noch für Spiele? Guck mal, was ich mir aufgeschrieben habe. Also ich habe da jetzt, glaube ich, alles höchstens mal gesehen, aber nicht gespielt. Zum Beispiel Pitstop. Pitstop war... Kenne ich nur noch den Pitstop von, dass man halt in seinem... Ja, genau, aber das war auch die Haupt... Oder Pitstop war für C64, also wenn du das Pitstop meinst, was ich jetzt genau, im Kopf war. Genau, das meine ich. Und ich glaube, Pitstop 2 auch, haben die auch sehr viele mit 2 im Titel dann dort gehabt, das waren dann immer die besseren, hast ja immer dich daran orientieren können. Pitstop war das, was war quasi ein Pole-Position-Klon, der wohl nicht die Lizenz hatte, und es hatte eben den richtigen Pitstop, dass du da anhalten kannst und auftanken musst und Pitstop habe ich sehr, sehr oft gespielt, also ich glaube, es war Pitstop 2 eher sogar. Das hat das Besondere gehabt, du hattest Reifenabnutzung dort. Ne? Ja, ja. Ne? Die Reifen haben, je nachdem, wenn du zum Beispiel zu stark in die Kurven eingelenkt hast und dann rausgedriftet bist oder sowas, die Reifen hatten unterschiedliche Grade an der Farbe, konntest du erkennen, wie weit die abgenutzt sind und musstest dann dementsprechend austauschen. Wenn du siehst, oh, mein hinterer rechter Reifen, der ist schon langsam rot, der explodiert gleich, ich muss an die Box ranfahren, damit er dort ausgetauscht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du dann diese parat austauschen konntest, aber du musst auf jeden Fall an die Box ranfahren, damit du das Rennen beenden kannst. Gab es da nicht auch sowas wie ein Minispiel oder ist das alles automatisch abgelaufen? Pitstop. Ich glaube, es war automatisch. Das war noch die Zeit vor dem Minispiel. Da hast du dich gefreut, dass ja, du dann so. Ja, so meine ich das jetzt nicht, aber man muss ja, ich meine, mach die KI das selber. Du fährst einfach nur in die Box und dann werden deine Reifen gewechselt. Ich weiß, oder muss man da irgendwas einstellen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich bin mir da nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Also gefühlt wäre es gewesen, dass du einfach reingefahren bist und dann wieder raus. Auf jeden Fall waren die Rennen so lange, dass du auch ein paar Mal in die Box musstest, von wegen nachtanken. Mhm. Und alles drum und dran. Also ist auch eins, was beim C64er sehr häufig bei mir drin war. Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, C64. Mein ultimatives C64-Rennspiel, das werden wenige gespielt haben, das heißt The Great Cross-Country Road Race. Oder ich glaube, The Great... Nein, es ist ein Zungenbrecher, ja. Aber es ist The Great... das Great habe ich nicht mitgeschrieben. The Great Cross-Country Road Race. Ne? Es ist ein bisschen so wie diese, du kennst die Cannonball-Filme, kennst du natürlich als Rennspielfan, ja, wo es darum ging, dass du quer über die USA dann gerast bist sozusagen. Ne? Mhm. Und das war wie diese Cannonball-Filme, also da war ein Wettbewerb eben, fange an der Westküste an und lande in New York oder irgendwie sowas. Ne? Dass die dein tolle Filme mit Burt Reynolds, wird bestimmt in der Wiederholung laufen. Das war als Spiel, das in der Form, du hast angefangen irgendwo an einem Start in den USA und musstest dann über die Autobahn heizen und musst irgendwo in einem anderen Start dort landen. Und das war eben so gemacht auf den Autobahnen, muss der von der Polizei flüchten und dies und jenes machen. Und du hast immer andere im Hintergrund. Das war ja immer das Geile an diesen 2D-Sachen, die auf 3D gemacht haben. Du hattest ja im Vordergrund immer die Straße und die Autos, die sich geschoben haben. Und im Hintergrund hast du dann eine andere Location oder andere Bäume oder Wolkenkratzer oder sonst was erkannt. Das war ja schon seit den hier Super-Hang-On-Zeiten oder Outrun-Zeiten oder sowas. Ne? Und dadurch, dass du so viel gefahren bist durch das Ganze, du hast immer was anderes hinten gesehen. Und wie ich mich gefreut, du konntest einen richtigen, echten Tag durchfahren, ne? Ich meine an Spielzeit, damit du so eine Runde schaffst, bis du dann dort durch bist. Das habe ich ohne Ende gespielt, bin quer über die Straßen darüber, bis ich es nach New York geschafft habe, wo du auch immer landen musstest. Und echt, ich weiß nicht, warum man das immer noch heutzutage machen muss oder machen würde, aber mich hat es damals echt geflasht, dass ich wirklich Tage und Wochen lang das Spiel gefahren bin. Ne? In dem Zusammenhang, ist ein bisschen später ein Spiel, aber ich möchte in dem Zusammenhang noch erwähnen, kennst du Desert Bus? Nee, was also, gräbst du hier aus? Also nein, Desert Bus, um die Geschichte mal kurz zusammenzufassen, das ist ein Spiel für das Mega-CD, was nie rausgekommen ist. Ja, gibt's mittlerweile irgendwo, da ist eine Version davon aus einem Presswerk, glaube ich, dort rausgegangen. Das ist eigentlich ein Spiel gewesen von diesen beiden Magiern in den USA, die heißen Penn und Teller. Das ist so ein Magier-Duo. Der eine ist groß und dick und der andere klein und stumm irgendwie. Mhm. Und die haben ein Spiel fürs Mega-CD gemacht, was quasi dich verarscht die ganze Zeit, ne? Irgendwie so mit Spielen, die du nicht gewinnen kannst und irgendwie sonst was. Und ein Spiel davon war Desert Bus sozusagen auf der Disc. Und Desert Bus war quasi, das sollte als Spiel das langweiligste und dümmste und mind-numbingste, wieder einen englischen Euphemismus zu benutzen, Spiel sein, das es gibt. Klingt, du bist ein Busfahrer. Ja. Ja, du hast die Aufgabe, die langweiligste Strecke der USA, irgendwo, ich glaube in Arizona in der Wüste, von in einer richtigen Stadt zu einer anderen richtigen Stadt zu fahren, in Echtzeit. Ja, 4 Stunden lang, glaube ich, dauert der eine Weg dorthin. Du hast am Rand gar nichts zu sehen. Es sind keine anderen Autos dort, kein gar nichts. Ne? Das Einzige, was du machen musst, ist eben 4 Stunden dorthin fahren. Und wenn du dort angekommen bist, musst du umdrehen und wieder zurückfahren, damit du es gewonnen hast. Nochmal 4 Stunden, 8 Stunden. Und was sie gemacht haben, ist, dass du kannst nicht auf den Fahrknopf drücken und quasi festtapen, damit das von alleine macht. Ja, damit du sagen kannst, ich tape das fest, dann kann er 4 Stunden fahren, ich komme zurück und dann drehe ich um und mache das weiter. Der Bus, alle paar Sekunden schlenkert er leicht nach links oder nach rechts, ja, dass du eben so kurz nur korrigieren musst. Ja? Ey, also, was für eine Folter. Exakt, also ist es so aufgebaut, dass du diese 4 Stunden, ja, oder effektiv 8 Stunden, konsequent an einem Stück durchziehen musst. Nur mal kurz, das war kein richtiges Spiel. Es sollte ein Spiel sein, so eine Spiele-Minigame-Sammlung von diesem Penn und Teller Magier-Duo für das Mega-CD. Also ich backe da auch ein YouTube-Video davon rein. Ja, mach das mal. Ich kann mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Magier-Spiele-Sammlung? Ja, aber Desert Race, voll langweilig? Desert Bus. Es müsste Desert Bus gewesen sein. Es gibt genug Sachen davon. Ich glaube, der Videogame-Nerd hat sogar mal vorgestellt. Nee, wüsste ich. Hätte ich gesehen. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe es beim Videogame Nerd gesehen. Oder es war Spoonie Experiment oder was anderes von beiden. Irgendeiner der Videogame-Vorsteller aus dem Internet hat es auf jeden Fall gezeigt. Und es müsste noch ein Longplay geben davon bei YouTube. Ja, alle 8 Stunden am Stück zum Angucken. Da gibt es auch Wettbewerbe, wo welche das durchspielen einfach. Ne? Boah, ich dachte schon, die Ausdauerrennen bei Gran Turismo waren irgendwie die Hölle, aber ja, das wohl noch aber ganz das ist extra dafür eben designt, um dich mürbe zu machen. Mhm. Ne? Zum Glück war Great Cross County Road Race nicht so mind-numbingly boring, ne? Wenn man es wieder auf Englisch sagt. Ähnlich vom Konzept vielleicht ein bisschen her, aber ich habe super gern gespielt und wirklich, das ist ein Ding, was ich echt viele Tage und Wochen lang gespielt habe. Kurz ein paar andere Sachen. C64 hast du natürlich viele Spiele gehabt, wo du keine Ahnung hattest, wo die herkommen. Die waren auf einmal bei dir in der Spielesammlung oder hey, hier, nimm mal diese Diskette, da sind 5 Spiele drauf, die kannst du mal laden und mal ausprobieren. Ich hatte einen Fahrsimulator oder einen Fahrtrainingssimulator, ne, so Übung für Fahrschule, auf Holländisch. Ich weiß nicht, wo der herkam. Ich weiß nicht, wie es richtig funktioniert. Also ein offizieller oder also einer, der wirklich für Fahrschullehrzwecke eingesetzt wurde. Ich glaube nicht. Das war, dass du Verkehrsregeln, also das war wohl der Sinn der Sache, dass du Verkehrsregeln lernst. Aber das es war wohl als Spiel aber aufgebaut. Irgendwie, ne? Du hast es so isometrisch gesehen, die Ansicht, und bist mit dem Auto immer durch die Kurven gegangen. Und dann, wenn du, was weiß ich, über die Ampel gefahren bist oder nicht nach rechts geblinkt hast beim Abbiegen oder sowas, dann hat das Spiel angehalten und dir Tafeln gezeigt. Mach das nicht so. Auf Holländisch aber. Und ich spreche kein Wort Holländisch. Ich kann es verstehen einigermaßen, weil ich holländische Verwandte habe. Aber sprechen und lesen funktioniert nicht. Und das ist was mir auch in den Kopf gerade da reingegangen ist bei den C64-Sachen. Ich meine, du hast. Ja, wenn ich jetzt da dran denke, da fällt mir jetzt nur noch Hot Wheels ein. Hot Wheels habe ich nicht gespielt. Das war die Mini-Autos ja eigentlich, diese Hot Wheels. Eigentlich schon, die aber das Spiel selbst, ich weiß auch nicht mehr so viel davon. interessant war aber, dass es da wohl ein Tuning-Feature gab. Also, nee, wie war das? Konnte man da das Auto tunen? Aber das war jetzt eine Besonderheit davon. Man konnte in die Werkstatt fahren, es war so ein bisschen... Es gab so eine Stadt, wo du durchfahren konntest und dann konntest du in die Lackiererei fahren und dein Auto lackieren lassen. Oh ja, und ich glaube, ja, du konntest aber auch Teile austauschen, bin ich mir aber nicht sicher. Aber jetzt, weil wir auch bei Pitstop irgendwie den Pitstop an sich angesprochen haben, fand ich das auch ganz interessant, dass es da so eine Art prähistorisches Tuning-Feature gab. Also irgendwie Features, die heute immer noch präsent sind und damals wohl ihren Ursprung hatten. Ja, aber mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ja, also in der C64-Ära wurde sehr, sehr viel ausprobiert. Es gab auch andere Spiele, ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, wo du einen Oldtimer irgendwie aufbauen und tunen musstest und damit Rennen fahren musstest, wo du richtig den Garagenaufbau-Aspekt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß, dass ich mal gespielt habe. Und speziell viel war eben experimentell am C64er. Du wirst viel mehr Sachen auf dem C64er ausprobiert haben können, was so spezielle Tuning-Sachen oder was auch immer es angeht, als dass du jetzt so offiziell drin bist. Einfach, weil die Leute einfach mal probieren und sie geil drauf sind, dass sie so ein Spiel programmieren. Ja. Na? Paar kleine Sachen, bevor wir weiter dort springen, so Retro natürlich, kommen wir auch nicht drauf, weil ich hatte die ein bisschen kurz erwähnt, die Sega-Geschichten von wegen Outrun und Hang-On. Ne, Outrun war, oder quasi Hang-On war ja vorher da, das war quasi das erste Spiel oder das erste große Spiel, was Yu Suzuki, der spätere Shenmue-Entwickler gemacht hat, was damals so nicht nur zu Hause beim Master System und später beim Mega Drive, sondern das war ein Ding, was in den Arcades. Und das war auch schon so mit Bock und so, dass man sich draufsetzen kann. Genau. Du konntest dich auf den Bock da draufsetzen, du hast also richtig so natürlich, die Räder haben, glaube ich, gefehlt dann auf dem Bock, auf der Motorradattrappe, wo ich drauf gesetzt habe. Also es hat sich geneigt, wenn du nach links und rechts gemacht hast. Und mechanisch? Also konnte man das selbst kippen oder hat sich das Ding selbst gekippt? Nee, wenn du nach links gelenkt hast oder so, oder ich weiß nicht, ob du schon längst. Also es war hydraulisch mit. Es war hydraulisch, dass es sich hin und her gepackt hat. Cool. Na? Oh, da fällt mir gleich auch noch ein. Warte, mir fallen jetzt auch wieder 1000 Sachen ein, die ich dann aufschreiben muss, die ich auch in der Arcade gespielt habe, weil ich hatte natürlich ein bisschen anderes Verhältnis zu Arcade-Spielen früher, weil in Griechenland ist das eine wesentlich größere Kultur, was Spielhallen dann angeht. Ich meine, die meisten, die dann irgendwo im Süden von hier aus nach Deutschland in den Urlaub fahren. Genau eben, ja. Da spielt man die Dinger. Ne? Und ich hatte das eben, wenn ich im Sommer in Griechenland gewesen bin bei der Familie, bei uns dann in die Arcades gegangen. Sowas wie Outrun, sowas wie Hang-On. Outrun war eben die Variante. Ich weiß gar nicht, ob du dich da irgendwo reinsetzen konntest. Bei dem Automaten, an dem ich dran war, war es nicht so. Man konnte die Sachen ja auch an normalen Automaten spielen. Hang-On genauso. Hang-On war eben diese erste super gut aussehende Motorradsimulation mit dem Hook, dass du dann nochmal in dieser Kabine drin bist. Nicht in der Kabine auf dem Bock drauf sitzen, dass sich hin und her neigt. Outrun, später eben auch der klassische, ja fast schon klassische, der tausendmal kopiert wurde, der 2D-3D-Racer, ne, so was Pole Position angefangen hat. Später haben sich alle von Outrun inspirieren lassen. Mit wie die Grafik aufgebaut ist, mit dem Horizont, der hinten ist, mit den Streckenabzweigungen, die dann kommen, wo du in deinem Ferrari sitzt mit der Tussi nebendran, die dann jubelt oder sich aufregt. Die klassischen Sounds von wegen Magical Sound Shower und haben sich ja jedem ins Ohr eingebrannt, die das mal ein bisschen länger gespielt haben. Speziell später auch, hast du Outrun auf der Xbox mal gespielt? Xbox 1 oder Xbox Live Arcade jetzt? Ich kenn's, ich habe viel zugeguckt, aber ich habe es mir weder runtergeladen, noch habe ich es damals auf der ersten Xbox gespielt, weil... Schade, es ist ein echt gutes, ja, echt gutes Game, Outrun. Ich sag's nur mal für alle, die es nicht wissen, Sega fand ich nicht so toll. Ja, ja, deshalb spreche ich kurz drüber, damit wir sie reinbekommen. Weil die waren Pioniere, Innovatoren auf jeden Fall. Und ich würde es mir, glaube ich, nicht verzeihen, wenn ich die nicht mal kurz erwähnt hätte jetzt hier, wenn wir in der klassischen Retro-Ära jetzt nochmal drin sind. Ich sehe, du hast auch, also Test Drive haben wir geredet. Crazy Cars kann ich mich nicht mehr erinnern. Was war das genau? War sowas wie, also auch typisches Rennspiel mit normalen Autos, auch mit so einer gefakten 3D-Grafik wie Top Gear, Lotus Challenge und so war auch Crazy Cars ein Spiel. Ja. War jetzt auch nur ein Spiel, das ich von einem Kumpel kenne, der das ab und zu mal reingeschmissen hat. Und das hat, glaube ich, auch eine ganz geile Titelmusik. Hat auch Höhenunterschiede gehabt. Du bist durch Senken und Kuppen gefahren. Und aber wie gesagt, das hat mir damals alles nicht so Spaß gemacht. Ja, schade. Das ist die Ära, in der ich richtig aufgegangen bin, was Rennspiele angeht. Lotus erwähnt hast. Lotus war dann der fast schon Autorun-Klon oder eben in dieser Art, diese von hinten 3D, was du dann dementsprechend sehen kannst. War ja auch so ein Klassiker. Oder war auch sehr beliebt. Kam auch ursprünglich eigentlich vom Amiga. Das war ja damals. Ja, genau. Und hat auch einen geilen Titelsong gehabt, glaube ich. Ja, genau. Du hast ein paar waren dann auf dem Super Nintendo später gelandet und anderen Konsolen, aber so die Amiga-Fassung immer, ich glaube, Lotus wurde gemacht von Gremlin, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das ist ja einer der quasi in Anführungsstrichen Top-Entwicklern aus England, weil bei Entwicklern aus England, bevor Codemasters gut geworden ist, da war man immer relativ vorsichtig. Vorher war Codemasters auch eine Scheißschmiede und hat Billigspiele gemacht mit Dizzy dem Ei und allem. Stimmt. Ja. Oder Monty on the Run oder was es dann da damals gab. Lotus war eins, wo du dann gesagt, ey, Gremlin, eigentlich cool gemacht, ne? Also echt ein cooles Spiel, auch als Äquivalent, weil wenn du das originale Outro nicht haben kannst, kannst du Lotus spielen, also genauso gut dann ein gutes Äquivalent, was du dann hab ich mir nur letztes Mal ein Video angeschaut auf YouTube, fand ich ganz nett. Gab's auch einen Splitscreen-Modus, glaube ich. Ja, naja, so ist es. So ist es halt damals gewesen mit diesen Rennspielen. Ein paar kleine Sachen, ein paar Kleinigkeiten. Also du hast RC Pro-Am erwähnt auf dem NES. Ja. Das ist ein großes Ding. Ein Kumpel von mir hat der NES gehabt, ich nicht. Er hatte RC Pro-Am gehabt und wir haben es gespielt wie blöde. Ne? War das gut? RC Pro-Am 1 ist super. Es gab noch einen zweiten Teil, der nicht so gut ist. Ich glaube, der dann von anderen gemacht worden. Es war ja so ein isometrischer Racer mit Waffen. Also quasi schon das eines der frühen Spiele, wo du, was schon die Mario Kart, / Carmageddon. Ölpfützen, oder? Konnte man da legen. Ölpfützen könnte man machen. Man hat Items aufgenommen, die einen Turbo gegeben haben und du konntest dein Auto Tune zwischen den einzelnen Rennen und es war eben sehr, sehr flüssig, wie es da gespielt wurde. Es war eins, glaube ich, der frühen, die dann damit auch angefangen haben. Speziell diese isometrische Sache, das hat sich ja im inoffiziellen Nachfolger später Rock'n'Roll Racing, Mega Drive und Super Nintendo, das war ja quasi das inoffizielle RC Pro-Am, der Nachfolger. Ja, es war nicht vom gleichen Hersteller. Nintendo war ja der Publisher von RC Pro-Am. Das wurde von Rare gemacht, das Original. Das ist ein Rare-Spiel. Ja, genau, richtig, stimmt. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ja, und auf dem Game Boy war auch das eins der wenigen Spiele, die den 4-Spieler-Adapter unterstützt haben. Exakt. RC Pro-Am und Spirit of Formula F1 Racing, ja. Spirit of F1 war das, was ich kann. Ich weiß nicht, ob das... Ach so, hieß es so? Das war dieses Formel-1-Spiel mit dem Turbo-Boost, wo Flammen hinten rauskommen? Top-Down, ne? Oder? Das Formula One, das war von Nintendo, glaube ich, oder nicht? Formula One Racing? Genau, F1 Racing. Genau, das war der Vierspieler-Adapter für den Game Boy, der aussah wie so ein kleiner grauer Kasten, an dem vier Kabel abgingen, wo dann die vier Leute im Kreis sitzen mussten, damit alle Gameboy miteinander verkabelt sind. Haben wir nie hinbekommen. Nur ein Kumpel von mir hatte den Adapter, aber da gab es noch nicht genug Gameboys. Ja, und es gab ja auch nicht die Methode wie heute, wenn du ein DS hast, dass du nur ein Modul brauchst und dass die Leute dann das Spiel verschicken über WLAN, sondern jeder musste das Modul haben, jeder musste den Gameboy haben, das Adapterkabel musste funktionieren, beide müssten irgendwie oder alle zeitgleich auf den Knopf drücken, damit es funktioniert. Spirit of Formula One genauso von Konami und Racer, Top-Down Racer. Gibt es ja auch ohne Ende Zeug, Racing-Geschichten. Aber das haben wir zu viert mal gespielt in der Schule. Ja, denn, weil wir das einmal hinbekommen haben mit dem Adapter. Kleinigkeiten, die Sache, die muss man nicht so viel besprechen wie RC Prime jetzt sowas. Ein Red Racer, das erste Spiel oder eines der frühen Spiele von Squaresoft, bevor die eingestiegen sind und Rollenspiele gemacht haben, haben die Rennspiele und Shooter gemacht eigentlich. Aha. Red Racer auch ein bisschen wie so, ja, 3D Outrun von hinten. Für was? Für SNES gab es ja gewesen. Oder anderes Zeug, zum Beispiel Excitebike. Ne? Excitebike ist das Motorrad Stunt Racing Game, in das sich dann, das sich später dann zu einem Motocross Maniacs entwickelt hat. Auf dem Game Boy Advance, was du dort jetzt auch stehst, auch ein großartiges Spiel für den Game Boy. Schwarz-Weiß Game Boy war es. Genau, eins der frühen Spiele, wo du mit dem Motorrad quasi wirklich, du kannst sagen, der Urvater von dem Trials. Richtig, genau, ja. Das wollte ich gerade sagen. Ist mir auch gerade eingefallen. Ne? Stimmt eigentlich. Ja, es ist total logisch eigentlich, ja. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, woran erinnert mich Trials? Und jetzt sitzen wir hier, reden über Rennspiele und dann fällt Motocross Maniacs und klar, das ist es. Also, klar, also total logisch eigentlich. Das hat mir auch voll Spaß gemacht. Ja, natürlich. Man muss halt so aufpassen. Lustig auch der. Ach, egal. Ja. Der Darth Vader erinnert mich jetzt voll gerade an. Achso, ja, stimmt. Stimmt, das habt ihr ja mal gesehen. Der Rechner, wo wir aufnehmen, das Hintergrundbild ist Darth Vader auf einem Motocross, der ich glaube, Luke Skywalker auf dem Fahrrad verfolgt. Genau, kennt man aus dem Lost-Clip, wo Eddie sich drüber kaputt lacht, da ist er ja schon Smokey. Genau. Okay. Und der Darth Vader sieht eigentlich genauso aus wie der kleine Fahrer von Motocross Maniacs. Da musste man halt immer so schön, also Motocross Maniacs, wer es jetzt nicht kennt, das war halt ein Rennspiel von der Seite, wo man einen Motocross-Fahrer gesteuert hat und es gab halt Rampen und Loopings und so ein Parcours aus Hindernissen und man musste halt mit der richtigen Geschwindigkeit und mit dem richtigen Einsatz seines Turbo-Boosts, den man auch nur begrenzt hatte, möglichst schnell über den Parcours kommen und halt bei Landungen auf bestimmten Obstacles sein Motorrad richtig austarieren und positionieren, damit du mit der guten Geschwindigkeit weiterkommst und nicht stürzt und dann musst du wieder hinlaufen. Nee, das war bei Excitebike. Das war was anderes, Aber auch, das war spannend. Ja, ich habe mir extra das nochmal gekauft für den Game Boy, für den Schwarz-Weißen, weil das war das Spiel, was nur Kumpels früher hatten und ich dann das nicht mehr gefunden habe, habe ich mir extra nochmal nachgeholt. Es gibt übrigens auch für den Game Boy Advance einen Nachfolger, der mindestens ähnlich gut ist, aber schon mit farbiger und aktuellerer Grafik, also den kriegt man schon von Apple und Ei hinterhergeschmissen, damit man den auf dem DS oder auf dem Game Boy Micro spielen kann, was auch, glaube ich, ein echt cooles Spiel für Micro ist, so mitzunehmen. Ja. Eine ganze Menge Uralt-Zeug, also Uralt hört sich wieder ein bisschen negativ an, aber das sind wirklich so die guten Klassiker, die dann eben auch heute noch irgendwie auf die ein oder andere Art Spaß machen. Ich glaube, speziell in Motocross Maniacs, das kannst du jemandem heute noch geben. Klar. Ne? Weil Rennspiel ist Rennspiel. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges vergessen? Aus grauen Vorzeiten oder wollen wir rüber zum Super Nintendo gehen? Also wir haben ohne Ende Zeug ganz bestimmt vergessen, aber behalten wir uns das mal vor. Dafür, wir werden am Ende eine kleine Runde machen. Wir schreiben uns alle auf, wenn wir was vergessen haben und sagen, okay, das haben wir vergessen und quatschen es kurz durch, wenn wir durch sind. Ja, genau. Ja. Wenn ihr es nicht gemerkt habt, oder haben wir es vorher gesagt, wir staffeln das jetzt gerade momentan nach Eras, sozusagen. Das ist das Einfachste, ja. Ja, genau, dass wir sagen, so, das waren die Anfänger, das war Super Nintendo, das war dies und jenes. Dann können wir ja ein bisschen quer durchreden, einfach für die Spiele, die dann parallel ungefähr stattgefunden haben. Ich sehe, du hast hier noch aufgeschrieben unter Retro, aber das war eigentlich ja noch nicht Retro. Mega Race auf dem PC. Ich glaube, das schlechteste Rennspiel aller Zeiten. Weißt du, was der geilste war? Willst du da eigentlich dann auf den Blogpost noch ein paar Videos hinstellen? Mach ich gerne. Weil bei Mega Race du meinst voll den Kommentator dort. Das ist der allerbeste. Mega Race. Ich weiß gar nicht, was er sagt, aber es ist halt wieder mal so schlecht Bluescreen aufgenommen in so einer futuristischen Kulisse. Exakt. Wie er abgeht und was er für blöde Sprüche reißt. Ich habe jetzt keine im Kopf, aber ich habe mich einfach nur über den weggeschmissen. Ja, das war auch damals in der Powerplay eben, glaube ich, eins der Spiele, was immer so total abgewatscht wurde. War es noch Cocktail Vision? Stimmt. So, wenn ich mal zurückdenke aus... nochmal, wenn ich zurückdenke an alte Videospielzeitschriftenzeiten. Ja, sehr gut. Da erinnere ich mich noch an Tests zu Mega Race, die so 4 oder 6% genau. Boah, das muss ja super schlecht sein. Wo das ist ja mittlerweile fast schon gang und gäbe, dass ein Spiel demonstrativ abgewatscht wird. Ja. Aber so ein 4-5%-Spiel, das hatte dann guckst du nochmal hin und sagst, wow, die müssen ja wirklich die Abgründe der Hölle aufgetan haben. Was war das denn? Mega Race war eins, ich bin mir nicht sicher, ob ich dann ganz korrekt sage, es war eins der ersten Full-Motion-Video. Genau, es war nichts mit 3D, sondern war halt schäbig mit Video. Es war schon vorgerendert oder voraufgenommen, dass du quasi wirklich die Strecken, da hattest ein bisschen, nicht ganz wie so ein Road Avenger später auf dem Mega-CD, da ist es ja komplett Full-Motion-Video gewesen, wo du einfach nur Dragon Slayer-mäßig die Knöpfe sondern eher hast. Wie es, Microcosm. Ja, genau. Du hast eine Strecke, Video läuft ab. Ein Video läuft ab von einem Rennen sozusagen, eine Strecke, die sich windet und du hast dein Auto nur links und rechts bewegt, damit du Sachen ausweichen kannst. Und es war eben die große Ära, wo CD-ROMs Games erstmal angefangen haben, dass alle probiert haben, jetzt Full Motion Schauspieler und Videos oder sonst was dort mit reinzunehmen. Die größte Comedy. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Wolltet ihr doch eh nochmal machen hier mit dem Simon, der ist auch ganz großer Fan davon. Müssen wir. Also ich habe zuletzt auch nochmal durchgehen lassen, zum Beispiel Phantasmagoria 2. Da habe ich mir hier vom Spoonie mal das Video angeguckt. Genau, vom Spoonie. Ich habe es komplett durchgeguckt. Also ist jetzt aber irgendwie auch nicht so richtig scheiße das Spiel, oder war das sogar gut? Es war sehr scheiße. Ja? Ja. Spoonie ist auch der eine Internet-Review-Typ der hat Phantasmagoria 2, das ist ein Grafik-Adventure gewesen, aber ein Full-Motion-Video-Grafik-Adventure, wo es um Satanisten und Alien-Entführungen und Sadomaso-Sex und alles drum und dran ging, was total kreuz und quer und super schlecht geschauspielert und verbaut war. Und das hat dieser Spoonie, das ist ein Internet-Review-Typ, durchgespielt und kommentiert währenddessen. Also auch ganz super lustig. Kann sich auch jeder mal geben. Das muss ich eigentlich auch verlinken, was mit Rennspielen nichts zu tun hat. Ja, aber jetzt müssen wir schnell Spoonie wieder zurückkommen. Ja. Okay, aber zu dem Punkt sind wir gekommen. Mega Race, eben eins der Sachen, dass ich glaube, es gab auch nicht viele Rennspiele danach, die das wirklich gemacht haben, dass du einfach einen vorgerendeten Hintergrund hast und dann links und rechts ausweicht. Es kann sein, zum Beispiel Batman Returns auf dem Mega-CD, da hattest du verglichen mit den anderen Fassungen, ja, diese Autorennfassungen, Autorennen-Levels, die mit dabei waren. Und mit dem Batmobil, wie du durchgerast bist. Und ich glaube, dort hatten sie eventuell auch so vorgerendete oder voraufgenommene Sequenzen. Ja, also ich glaube schon. Auf jeden Fall konnten sie das nur auf dem Mega-CD machen. Ne, und wenn du schon CD-ROM brauchst, dann bietet es sich ja an, dass du das dann irgendwie dann streamen kannst. Entschuldigung, eine kleine Pause. Gehen Sie doch mal ran, Herr Graul. Nein, das heißt, ach, der Uke, warte mal kurz. Ja, gut. Ja, was ist denn? Nee, try. Oder? Ja, Monster Hunter Try, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, sag okay, ihm mal. Okay, danke, tschüss. Aber ich hätte ihm mal vielleicht sagen müssen, wenn er die Vertonung jetzt macht, dass er Level 5 und nicht Level 5 sagt bei den Namen. Ja, Level 5, naja. Naja, es wird wieder alles falsch sein. Wie oft ich mir heute noch Akira Toriyama ranhängen lassen muss. Das hat der Quambusch korrigiert, da habe ich keine Ahnung von. Zurück zum Thema. Ja, ja. Wo machen wir weiter? Wir waren bei Mega Race? Mega CD. Okay, das ist natürlich schon. Komm, wir sagen jetzt mal F-Zero. Okay, wir sagen F-Zero. Das fand ich geil. F-Zero ist das Quintessentielle, 16-Bit-Rennspiel, Super Nintendo-Kaufgrund neben Pilot Wings. Mario hat sowieso jeder gekauft. Was das erste Mal das war der Verkaufsgrund Mode 7, ja, ne? Wie das die damals von Nintendo so propagiert haben. 3D-Grafik. Wenn ich jetzt mal gucke, was ich noch für Rennspiele gefunden habe im Netz, die auf dem Super Nintendo rauskamen, da würdest du jetzt sagen, okay, da gab es noch andere gute, aber. Es gab sehr viele andere gute. Ja. Ich sehe da jetzt eigentlich echt nur F-Zero. Das habe ich auch wirklich gern gespielt. Das war ein Spiel, wo die Steuerung gut funktioniert hat. Das war flott. Die Strecken waren interessant und es hat einfach Bock gemacht. Da habe ich wirklich lang dran gesessen und hatte Lust, da die Feinheiten der Kurse auszu... Absolut. Bis du so Feinheiten gemerkt hast, zum Beispiel, es gab ja die Abriebflächen, wo du drüber gegangen bist, Sprungschanzen, mit denen du abkürzen konntest. Dass du das Gas loslässt vor der Sprungschanze oder vor dem Turbo-Boost zum Beispiel, damit du dann mehr Power bekommst. Und dann das Steuerkreuz zurückziehen, damit man sanft landet und eben nicht so runterknallt wie ein Stein. Du hast doch auch immer bestimmt nur den Fire Stingray oder so benutzt, oder? Nee. Hast du nicht? Das war ja eigentlich schon die beste Karre. Aber die war sehr bockig. Genau, weil der so lahm beschleunigt. Genau. Also er war der schnellste und es war schon die beste Karre, aber ich habe meistens eben den Blue Falcon oder den Dr. Megan Fox wollte ich schon sagen. Nein, wie heißt der denn? Golden Fox ist es, glaube ich. Die waren am Anfang halt irgendwie angenehmer, weil sie gut vom Start wegkamen, aber es war natürlich schon ein Scheißgleiter. Ja, natürlich, klar. Also wenn man dann die Rennen selber gefahren ist, ich bin irgendwann umgestiegen, weil ich das auch auf Zeit gefahren bin. Ne? Mhm. Ja, eben. Also da Time Attack, die erste Strecke, wie bei vielen Rennspielen, inklusive, weil da kam ja noch das Zusätzliche mit den Abkürzungen, mit den Turbo-Pfeilen, mit den Turbo-Boost, den du jede Runde einmal bekommen hast, habe ich die erste Strecke, glaube ich, wirklich 1000 Mal gefahren, damit ich da an den Zeiten knabbern kann, auf deinem eigenen Modul jeweils. Und das ging ja auch bei F-Zero. Also das ist ja das Geile gewesen. Genau, du hast immer wieder einen Durchbruch gemacht, dass du irgendwas anders machst oder anders vor den Turbo benutzt und auf einmal hast du wieder 100stel raus. Genau. No? Und das hat einen eben angespornt. Wenn ich jetzt, als du mich gefragt hast, was war denn dein erstes Rennspiel, was dich gecatcht hat, dann habe ich Ridge Racer gesagt, aber eigentlich könnte man auch F-Zero nennen, weil ja. es war ein richtiges Rennspiel eben. Es war ein richtiges Rennspiel. Es war eben, das war das Gute, es hat nicht nur durch die Grafik überzeugt, weil das war ja schon sehr besonders. Du hattest eben, ja, eigentlich war es ja 2D wie viele andere Sachen. Mhm. Ne? Also wie ein Outrun war ja auch quasi so in der Form, dass du 2D-Grafik hattest, aber die so gedreht und gekippt wurde, dass sie als 3D aussieht. Ja. Durch die Möglichkeit des Super Nintendo mit diesem Mode 7 Grafikmodus, wo du Ebenen richtig kippen kannst und dann Sachen zoomen kannst, vor allem relativ stufenlos, sah es eben so schnell und so flüssig aus wie kein anderes. Du hattest ja 60 Frames, die sind niemals runtergegangen. Ja, eben. Ja? Du hattest geil. Diese bunten Strecken, du hattest Explosionen, du hattest wirklich super aufwendige Kurse, du hattest diese super Musik. Da wollte ich gerade drauf hin. Ja? Mute City, FM, ja. Ich kann das fucking Teil auf der Gitarre spielen, das Solo. Das ist super. Ja. Was ist das? Ja, okay. Ja, genau. Ja. Big Ocean noch und ja, die Wait, waren genau, alle geile genau. Lieder. Die sind alle super. Finde ich auch, wenn wir dann über die späteren gleich reden von F-Zero, die späteren Teile. Ich meine, da müssen wir einen kleinen Exkurs dafür nehmen, weil das ist F-Zero wert. Meinst du? Ja, müssen wir. Also können wir jetzt nicht ansprechen? Doch, können wir, das will ich ja. Ach so. Ich meine, da werden wir gleich drüber sprechen, aber ich meine, die Musik, das hat bei dem ersten F-Zero ja noch zwar cool angefangen, also Super Nintendo MIDI-Musik, aber das fand ich an F-Zero immer geil, dass die nicht auf Techno gegangen sind, also Techno, nichts dagegen und so weiter, Wipeout, auch tolle Musik und allem drum und dran, aber ein futuristischer Racer, der es absichtlich dann wirklich auf knallharte Schweinerockmucke dann baut. Ja, und ja oder was man eben darunter versteht. Das hat immer einen sehr seltsamen Stil gehabt, sowohl bei der Musik als auch bei den Charakteren. Das war so ein komischer... Ja, es war so... Es hat schon alles gepasst, genau, aber ich kann es nicht definieren, was das ist. Ja, stimmt. Also mir kam es für einen Nintendo-Titel, ne? Also viele Nintendo-Titel, du erkennst schon, die sind eben japanische Games, richtig, ne? Ja. Aber bei F-Zero, speziell mit den späteren Teilen, da war immer so eine Sensibilität drin. Das hat immer was von so amerikanischem Comic-Stil richtig, oder ja, so genau. gehabt. Ja. Ja, was noch mit, und das, da passt ja die Schweinerockmucke dazu. Ja, ja. Speziell eben ja F-Zero auf dem Super Nintendo ohne Ende gespielt, ne? F-Zero X auf dem N64, was ja das eine ähnliche Offenbarung. Hab ich das gespielt? Hast du es gespielt? Also ich weiß nur, es war damals irgendwie eine Enttäuschung für manche. Echt? Ja. Ich fand, es war eine Offenbarung. Also, ja. Warum es enttäuschend für einige war, die Grafik wurde ein bisschen reduziert. Also ja, es gab wenig Texturen. Ne? Ja. Es gab relativ wenig Texturen. Aber 30 Karren auf einmal. Genau, damit die Grafik so flüssig und schnell bleiben kann, weil das war das erste Spiel, was auch wirklich noch viel, viel schneller geworden ist. Das hat sich ja später mit F-Zero GX, AX und wie das alles geheißen hat, dann auf die Spitze getrieben. Aber F-Zero X auf dem N64 hat eben ein bisschen auf pompöse Grafik verzichtet, dass es wirklich ultra knallhartes Streckendesign machen kann, also richtig aufwendiges mit richtig Sachen, wo du hochfahren kannst, an irgendwelchen Röhren raus und so weiter und so fort, was du nicht mal beim Wipeout in der Kreativität wirklich hast, ja. War das denn schwer? Weil ich erinnere es war mich nicht ganz so, es war nicht ganz so schwer, wie das später geworden ist mit der GameCube und Arcade-Fassung, die von Sega programmiert wurde. Aber es war schon anspruchsvoller, speziell wenn dann die Strecken kommen sind, die keine Begrenzung hatten an der Seite. eben was du auch angesprochen hast, das war das Besondere, dass du 30 Leute, besser gesagt 30 Computerkarren, also du und 29 Computer, andere Leute, weil so Internet und Verbindungen und sowas gab es ja noch nicht in der Form, dass die gleichzeitig fahren können, ohne dass die Grafik langsamer wird. Mhm. Ne, und du auch wirklich 30 Leute hast, die kämpfen um Plätze. Also, weil das war verglichen mit dem typischen Sechser-Starterfeld oder Zehner-Starterfeld, was du in anderen Sachen hast. Das hast du bei dem F-Zero natürlich, das war komplett anders. Es war immer Mayhem auf der Strecke. Ja, das war schon fett, ja. Und F-Zero ist ja, nee, liege ich da falsch? Nein, ich liege nicht falsch, ne? F-Zero hat auch nicht den Trend gemacht, was viele andere Future Racer gemacht haben, dass sie sich Famario-Karten lassen sozusagen, mit Waffen und Explosionen und sowas. Explosionen ja, genau, es ist einer Linie treu geblieben. Exakt, F-Zero hat eben sich durch die Renndynamik definiert und wie gut du auf deine Energieleiste aufpassen musst und nicht in die Seiten da rein haust. Und nicht, es wurde nicht dazu degradiert, dass du, oh scheiße, da kommt der blaue Panzer. Mhm. Ja? Das ist ja quasi der Todesurteil für ein Rennspiel, das du ernsthaft spielen willst. Ne? Was durch eine klare Ausrichtung gehabt von vorne bis hinten. Genau. Also, ne? Es sollte ein Rennspiel sein, futuristisch, mit vielen Racern, also mit vielen Teilnehmern. Ja, das ist sowohl F-Zero X als auch GX ist dann hat ja, Wiedererkennungswert. Wie man es eben kennt also von Super Nintendo. GX, ja. Ich glaube, da schreien immer noch speziell die Fans, die sich dann richtig drin haben fallen lassen nach einem neuen Teil. Das war nach der N64-Ära mit F-Zero X. Mhm. Hat es ja sehr lange Zeit gedauert, bis ein neues F-Zero gekommen ist. Es gab für den Game Boy Advance zwischendurch ein paar. F-Zero, ich weiß gar nicht mehr, wie das erste ist. F-Zero Advance war es, glaube ich, noch. Das war das allererste Game Boy Advance-Spiel, was rausgekommen ist. Ja. Ne? Auch wieder eine Konsole, die mit dem Rennspiel gestartet ist. Ah, stimmt. Ne? Da habe ich jetzt nur noch das Castlevania im Kopf, was allen zu dunkel war wegen dem GBA-Display. Genau, das kannst du heute dann auf anderen Displays nicht spielen, weil es zu hell erscheint, weil die Grafik intern aufhellen mussten, damit es dann rausscheint. Aber F-Zero war eben kurz auf dem GBA noch für ein paar Sachen und es hat eben lange Jahre gedauert, bis es dann wieder auferstanden wurde, quasi auch mit F-Zero GX oder besser gesagt F-Zero AX. Das ist die Arcade-Fassung gewesen, die Sega in Japan programmiert hat. Das war eine der Serien, die Nintendo abgegeben hat an Konkurrenten sozusagen. Was du hier immer für Side-Infos reinschmeißt, wusste ich jetzt gar nichts von. Wusstest du nicht? Nee. Es ist doch, also klar, das, bestimmt mal irgendwo gelesen. Das aber ist doch allgemein Wissenstrand, oder? Ah, ja, sorry. Nein. Dann brauchst du nicht zu entschuldigen. Ja, F-Zero GX hat mich aber, jetzt wo wir gerade bei dem Thema sind, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Hat sich enttäuscht? Naja, also Steuerung, Grafik, Action, alles super, aber es war mir halt irgendwann zu schwer. Ja. Und da habe ich dann meine Motivation verloren. Okay, da kann ich es verstehen. Also ich hätte nicht gesagt, mich hat's nicht enttäuscht, mich hat's gebrochen. Mhm. Ja? Ja. Also irgendwann, ich bin jemand, der sich gerne verbeißt in Rennspiele. Ja? Was dann angeht, Zeiten machen und Kurse schaffen und Championships gewinnen oder sonst was, ich verbeiße mich knallhart drin, ne? Und ich versuch's nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und ich glaube, F-Zero GX ist dann eins gewesen, was mich irgendwann so kaputt gemacht hat, dass ich es einfach loslassen musste. Bei mir war es eine Strecke, also Championship Mode, das ist ja so, oder Story Mode hieß der sogar? Da werden ja auch immer Charaktere eingeführt und Black Phantom, was weiß ich. Ja, ich glaube, der hieß Black Phantom. Dem seine Strecke. Ja. Das war so mit Lava-Umgebung und da gab es eine Passage, wo halt Minen waren und du musstest so im Zickzack fahren und du konntest zur Seite auch noch reinfallen in die Lava. Also zig Hindernisse und das bei einer Affengeschwindigkeit. Da bin ich einfach nicht durchgekommen, nicht mal auf easy. Ne? Da habe ich dann aufgehört, ja. Ja, schade, weil bis dahin war es echt ein ziemlich geiles Spiel. Ich hätte es auch gern weitergespielt, aber nee, da habe ich Besseres zu tun. Du hast natürlich auch andere Sachen jetzt dort stehen für die SNES-Ära. Mega Drive. Ich muss nochmal für Mega Drive kurz gucken, weil ich glaube, da gab es auch Rennspiele, die du hier nicht erwähnt hast. Mach du mal, weil mir fällt jetzt nichts mehr ein. Rock'n'Roll Racing haben wir ja kurz angesprochen, der inoffizielle Nachfolger zu RC Pro Am, mit der Besonderheit eben, dass du Musik hattest von, also richtige Rockmusik, die dann lizenziert war, dass du so Super Nintendo MIDI-Version gehört hast von Smoke on the Water, glaube ich, und solche Geschichten. Mhm. War es nur, das war der ich glaube schon, ja. Ja, und ich vom Spiel her gefiel es mir nicht ganz so gut, wie es dann, wie Scheiße, weil da hätte ich dich jetzt gerne mal gefragt, was da dran so toll ist. Das sagt ja jeder so. Wenn man an Super Nintendo denkt, boah, Rock'n'Roll Racing war voll geil. Ich weiß nicht, aber wieso. Ich habe es mal kurz gespielt und konnte es einfach nicht erkennen. Genau, es ist so ein typischer Hype-Titel leider gewesen. Das Spiel war okay. Ja, es war ein bisschen ruckelig, fand ich immer für die Optik dann dort. Es sah zwar gut aus, hatte das isometrische Rennen, hat ein bisschen geruckelt eben für das Herum, aber es war nicht so gut verbaut oder so ein homogen, nennen wir es mal. Ne? Die Strecken waren nicht immer so cool und die Waffen haben nicht immer so gut funktioniert. Also meines Erachtens nach. Ich kann diese hohen 80er-Wertungen, die es damals bekommen hat, nicht wirklich nachvollziehen. Es war eben, Grafik ist cool und wir haben echte Musik, ey, und Nachfolge für RC Pro Am, was ja von unseren ganzen Redakteurs-Nerds das Lieblingsspiel damals ist. Deshalb müssen wir das jetzt hochjubeln. Es gab ja ein vergleichbares Spiel auf dem Superman, zum Beispiel Biker Mice from Mars. diese komische 80er, 90er Jahre Kindersendung, wo du dann, ja, ich glaube, ich brauche das die Konzept. Die Maus auf dem Mars? Genau, die Mäuse in Motorrädern auf dem Mars. Moment, das verwechseln wir jetzt. Es gab da zwei Sachen. Die Biker Mice ich weiß, Mars was du die meinst, die diese Rocker. Ja, die Motorrad. Es gab aber auch mal die Maus auf dem Mars. Kennst du das noch? Ich kenne nur das Intro, du siehst den Mars als Halbkugel und die Maus oben mit ihren großen Ohren läuft da rum und ich glaube, das ist irgendeine tschechische Serie. Spaß am Dienstag, ganz frühe Kindheit, ich weiß davon nichts mehr, aber damit habe ich das immer verwechselt. Auf jeden Fall einen YouTube-Link für den Blogpost. Vielleicht, wenn wir es dann wiederfinden. Ja. Nee. Biker Mile from Mars, ein ähnliches, auch isometrisch, einfach genauso wie Stunt, ich will mal Stunt Racer Fix sagen, aber da kommen wir gleich dazu, mein Lieblingsspiel auf dem Super Nintendo. RC Pro-Am, aber nicht ganz in der Klasse für mich in der Liga. Ich habe es ein bisschen gespielt, aber auch da noch gelassen. Vielleicht war es auch, weil es nicht nur auf dem Super Nintendo war, sondern Rock'n'Roll Racing war ja auch auf dem Mega Drive unterwegs. Ne? Und da hast du natürlich eine Klientel angesprochen, die das normalerweise nicht hat. Ne? Die nicht mit solchen, die hatten ja kein RC Pro-Am damals auf dem Master-System. Da hatten wir ja nur als Master-System-Kinder Enduro Racer. Ne? Und vielleicht mal ein altes Hang-On oder sowas, was du dann benutzen kannst. Wenn du dort bist, Dirt Tracks FX und Stunt Race FX, ja, das sind zwei Titel, die hast du hier zusammengeschrieben. Ich würde erstmal gerne auf Stunt Race FX oder FX dann dort eingehen. Habe ich eigentlich nur wegen dir hingeschrieben. Ja, danke. Ich danke dir auch sehr. Für mich war das Stunt Race FX das Spiel neben F-Zero und dem ganz großen Bock, Rennspiel-Bock, Gott, / alles drum und dran für 16-Bit-Ära Mario Kart zum Sprechen kommen. Die drei Spiele sind dann das essentielle 16-Bit-Rennspiel-Erlebnis für mich gewesen. Stunt Race FX einerseits, du hattest dort wegen des FX-Chips, das ist ja so ein Bonus-Chip gewesen, den du draufbauen konntest, von die Entwickler konnten den draufbauen auf die Super Nintendo-Module, damals mit Starwing oder Star Fox besser gesagt angefangen und Vortex und wie die auch immer dann hießen, wo du dann richtige Polygon-3D-Grafik machen kannst. Und es war eben ein Rennspiel, was nicht der typischen 2D-Bitmap gezeichnete Grafik-Technik entspricht, sondern es war ein richtiges 3D-Spiel, ja, mit richtigen Kameraflügen, mit Zooms, mit Perspektive rein und rausgehen. Also die ganzen aktuellen Sachen, die du jetzt schon gewohnt bist, die du sehen kannst mit Replays aus verschiedenen dynamischen Perspektiven, was gang und gäbe ist, das hat erst mit so einem Spiel wie Stunt Race FX angefangen, weil es das erste Mal richtig polygonal dann war, auf der Konsole jedenfalls. Es gab bestimmt auf dem PC und Computer 1000 andere Sachen. Stunt Race FX hatte diese richtig polygonale 3D-Grafik, hatte ein echt, echt gutes Streckendesign mit Strecken, wo du Höhenunterschiede richtig hattest und du konntest die Autos hatten Augen, du hast nicht normale Karren gesteuert, sondern es waren so Comic-Karren. Ja? Warum kenne ich das denn Die nicht? Wurden personalisiert durch Augen, dass die da drauf die Augen drauf haben und du hattest eine Taste zum Springen. Das war auch der andere Punkt. Ne? Du konntest so eine Art Hydraulik starten bei den Autos und die sind dann gehopst für bestimmte Parts. Ne? Das müsste ich fast mal nachholen. Also ich habe damals halt natürlich gesteigerte Aufmerksamkeit auf die FX-Spiele gelegt, weil Starwing hat mir einfach saugut gefallen. Ist auch und dann immer kam super. Halt eben, wie gesagt, Stunt Race FX und Vortex und die habe ich dann beide nicht mehr mitbekommen. Ja, also Vortex kann man auch vergessen, Kacke, wirklich. Ja. Aber ja. Stunt Race FX hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das gut ist. Nee, Stunt Race FX ist eines der besten Spiele für das Super Nintendo, die dann dementsprechend passen. Ne, weil ich muss kurz noch was checken. Nee, Stunt Race FX hat von der Grafik her richtig reingehauen, war ein richtiges Brett, also für die damaligen Verhältnisse. Das Streckendesign war super und eben durch diese Variabilität, dass du unterschiedliche Autos hast, die Autos können springen, du kannst Abkürzungen nehmen. Ich habe irgendwann das Spiel so oft gespielt, ich habe es gebrochen sozusagen. Ne? Das Spiel hat nicht mich gebrochen, sondern ich wusste, wie ich zum Beispiel springen muss an bestimmten Stellen, damit ich aus der Strecke rausspringen kann, ne? Und dort Abkürzungen nehme, weil was nicht gedacht war vom Spiel, ne? Dass du dann in der Gegend drumherum bist. Ich habe jede Strecke ohne Ende gespielt. Es gab einen Stunt-Modus würde ich es jetzt nicht nennen. Es gab so eine Art Hallenmodus, ne? Wo du abgesehen von den normalen Strecken, die außerhalb stattfinden, wo du drumherum fahren kannst, so eine Art Time-Attack machen kannst und einen Parcours fahren musst und Sachen einsammeln musst. Ich glaube, es waren Sterne oder so, ne? Und da auch alles auf die Hundertstel Sekunde genau dann berechnet von den Zeiten her. Ich habe kein Spiel seit Stunt Race FX so extrem auf Zeit gespielt. Die erste Strecke 1000 Mal probiert, damit ich dort die beste Time bekomme. Die Time-Attack-Challenges immer wieder an Sekunden dort geknabbert. Also ich würde, schau es dir mal an, Trans. Ne? Es ist natürlich mittlerweile relativ antiquiert, aber ich glaube, der Appeal des Spiels ist, wo auch kein Nachfolger mehr für gekommen ist, was ich auch heute bitter, dem weine ich immer noch bitter nach, dass es keinen N64-Nachfolger davon gab. Da musste ich mich damals an Diddy Kong Racing halten stattdessen. Was aber auch natürlich ein anderes Paar Schuhe ist. Sunrise FX ist für mich das beste Spiel auf dem, das beste Rennspiel auf dem Super Nintendo der Ära. Noch vor einem, ja, also vergiss Dirt Rally, vor einem Mario Kart, um zu dem hier einmal zu kommen. Puh, da muss ich ja ganz schön gut sein, was? Es ist meine persönliche Meinung. Ne? Scheiße, ich weiß nichts drüber. Ich weiß überhaupt nichts über Sunrise FX. Ja, aber schön, du hast Rennspiele, die ich nicht gespielt habe. Ich habe ein Rennspiel, das du nicht gespielt hast. Ja? Wenn ein neues Sunrise FX kommt, ich verkaufe Trans-Erstgeborenen. Ja, also Mario Kart Super Nintendo, Super Mario Kart hieß ja. Was laber ich denn? Ja. Ich habe mich damals auch gewundert, was es immer für Wertungen eingeheimst hat in den ganzen Videospielzeitschriften. Ja, nee, ich schlag auf und denk mir, was, Mario Kart, 90? Über 90 geht's noch? Seid ihr bescheuert? Also völlig vorurteilsbehaftet, habe ich gedacht, wie können die das Spiel so gut bewerten, und viele fanden es auch geil, und dann habe ich es gespielt und konnte es auch einigermaßen nachvollziehen, aber mich hat das damals auch noch nicht so geflasht. Du hattest ja nur einen halben Bildschirm und unten war die Karte, wo ich auch dachte, ach, muss das jetzt sein, und andererseits, mir hat sich da damals die Kart-Mechanik einfach noch nicht erschlossen. Heutzutage sind ja Kart-Rennspiele einfach echt beliebt, und ich weiß auch wieso, mir machen die auch Spaß. Ja. Nur damals konnte ich das noch nicht nachvollziehen, so langsam und so klein und knuffig und mit Waffen. Ja, es war ein komplett anderes Konzept, als was du wirklich gewohnt warst. Das Einzige, was mir da Spaß gemacht hat bei Mario Kart, war so der Battle-Modus zu zweit gegeneinander Ballons abschießen, das fand ich cool. Du hast jetzt hier als nächstes Arcade-Sachen aufgeschrieben. Ja. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber gequatscht, über die alten Geschichten. Sega natürlich da sehr, sehr vorherrschend. Stimmt, ja, da muss ich halt schon sagen, danke Sega für die ganzen geilen Arcade-Automaten. Naja, aber was habe ich hier in Scutrace? Scutrace fand ich halt einerseits, da hat mir der grafische Stil am besten gefallen und die Autos, die da drin waren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Daytona nehme, okay, das waren jetzt Indycars. Nee, Quatsch, wie heißen die? Daytona, doch, Stockcars. Stockcars, genau. Stockcars. War nett. Also bei Scutrace haben mir eben die Autos geil gefallen. Da waren Ferraris drin, McLaren, was war noch? Die sahen fett aus mit der ganzen Werbung, mit der ganzen Rennlackierung. Mir haben die Strecken verdammt gut gefallen, und das war ja auch immer meistens in einem Vierer-System aufgestellt, oder gab es sogar noch mehr? Es müssten Vierer gewesen sein. Ja. Ich glaube, Vierer war das maximal, eben was du in den Spielhallen wirklich, die waren gelinkt, dass du gemeinsam spielen kannst. Das war auf jeden Fall immer ein Automat, wo ich mich gefreut habe, wenn ich ihn gesehen habe. Das fand ich ganz geil. Und Daytona war halt, bei Daytona verbinde ich eben die Erinnerung mit der hydraulischen Kabine. Ja, Daytona, die hydraulische Kabine. Ja. Oder du hast ja auch zum Beispiel Ferrari Racing Challenge. Hatte das die Monitore an der Seite noch? Habe ich auch mal gespielt, ja. Ich glaube, genau, das war dann das Setup quasi, dass du nicht nur vorne den Monitor hast für die Frontscheibe, sondern auch seitlich gucken kannst, durch die Scheibe durch. Und was die alle Titel gemein haben, natürlich von Sega gewesen, hatten immer, also die haben immer sehr gepusht, was sie damals schon mit Hang-On und Outrun angefangen haben, das waren die ganz vorne an der Spitze waren, was Innovation an Grafik, an Spielbarkeit und so weiter bei Rennspielen angeht. Daytona auch eben, das Debütspiel damals, ja, auch wieder eine Konsole, die mit dem Rennspiel angefangen hat, der Saturn. einfach mal ganz persönlich gefärbt jetzt, weil wir es gerade von den Automaten haben. Ich fand das so geil, wenn man sich da reinsetzt und hat Force Feedback. Exakt. Das war meine erste Force Feedback Erfahrung, und da habe ich gedacht, wie super ist das? Das ist das Beste, was es gibt, und dann halt nochmal gesteigert durch die hydraulische Kabine von Daytona. Genau. Also Force Feedback im klassischen Sinne, eben, dass du auch wirklich das Lenkrad bockt und zieht und steigt. Und es ist nicht nur ein Rumble, was einfach ein bisschen brummelt, wenn du über irgendwelche Buckelpiste da fährst, sondern es war bockig, wenn du dann gesehen hast, als ob du irgendwo richtig so drüber fährst. Ne? Genau, also mein erstes Aha-Erlebnis war eben 3D-Grafik mit Ridge Racer, sag ich mal, und dann die Automaten mit Force-Feedback-Lenkrad. geil, jetzt kommen wir ja der Sache endlich mal näher, weißt du? Ja, du konntest nicht nur sehen, sondern auch fühlen, wie sich die Karre verhält und konntest entsprechend gegenlenken, schön Drifts einleiten und so, mal aufs Gas, mit dem Gas spielen und... Exakt, und genau, und das Erlebnis, also nicht eben durch die Hydraulik, durch authentisch Gas geben, ja. Gas geben und bremsen, durch Schalten mit einem richtigen Schalthebel durch die Grafik, super, die so unglaublich aussah. Das war ja so weit von dem Erlebnis, was du zu Hause haben kannst mit dem Rennspiel, was natürlich auch cool war. Ne? Aber man könnte das Rennspiel, wenn du ein Racing-nah bist, ja, und dann kannst du natürlich einen Stunt-Face-FX mit den Knubbelautos nicht vergleichen, dass du dich in eigentlich fotorealistischer Grafik reinsetzt und das Auto bewegt sich und dreht sich und macht sonst was. Eben, sowas spricht mich auch mehr an. Also jetzt realistische Rennspiele sprechen mich schon eher an, als jetzt irgendwas Abstraktes mit Karts oder... Okay, du hast aber dort in der Auflösung auch ein Arcade-Spiel, was abstrakt ist, aber natürlich dann in der Dünn. Das habe ich jetzt aber auch nur für alle anderen, die es hören wollen, nämlich Crazy Taxi. Bist du kein Crazy Taxi-Fan? Nö. Okay. Ja. Crazy Taxi ist das, nicht das beste Dreamcast-Spiel, aber eines der besten Dreamcast-Spiele. Boah, Ja. Super Lied, ja? Ja, die ganze Zeit, ja. Und dann Generic Bad Religion und Generic Offspring Song 2 und 3. Drei Lieder hatten sie, drei, oder? Lieder jeweils, ja. Keine Ahnung, wie die heißen. Doch, wahrscheinlich, sobald ich die höre, weiß ich die wieder, aber es waren so Generic Standard-Songs, weil sie alle gleich anhören. Crazy Taxi war schon schön bescheuert. Crazy Taxi ist super. Ja. Ist so gut. Das ist jetzt echt, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Wenn die Karre irgendwie 5 Meter hoch springt oder verhält sich wie, keine Ahnung, es gibt keine Vorlage, wie sich das Taxi da verhält. Nee, das macht mich nicht an. Ich weiß, es ist ein Arcade-Spiel, es soll Spaß machen und es macht's auch. Okay, es ist eine geile Spielidee, alles super. Es ist Rennspiel sekundär, sagen wir so. Ja, es ist einfach total subjektiv, dass ich das nicht so geil finde. Nee, also kann ich auch absolut nachvollziehen. Was mich mehr geflasht hat bei Crazy Taxi, mehr als das normale in der Stadt herumfahren und dort, dass du ja als Taxifahrer Passagiere machst und die Stadt kennenlernst und so weiter, waren die Bonus-Level, wo du so Minispiele machen musstest. Du hattest ja quasi Sachen aufgehört, zum Beispiel Weitsprung mit dem Auto und dann irgendwie, du hast 5 Gäste und musst dann sliden innerhalb von 3 Sekunden auf dem Bootsteg und nicht ins Wasser reinfallen. Das war wieder dieser Challenge-Aspekt, der bei mir dazukommt, wenn ich dann so Time-Attack mache. Da hast du Time-Attack plus kleine Aufgaben, die dazukommen. Und da saß ich mindestens doppelt so lange als im richtigen Spiel dann dran. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Gran Turismo die Fahrprüfung. Zum Beispiel. Ja. Weil es eben so absurd ist. Oder Baseball spielen mit dem Auto. Ne? Oder irgendwie 3 Powerslides hintereinander bekommen, während du eine Nonne hinten drin hast, die schwanger ist. Und das ist schon echt lustig. Also so Spiele kriegst du echt nur aus Japan. Da wird kein Westler drauf kommen. Kein westliches Entwicklungsstudio wird jeweils auf so eine Idee kommen. Absolut nicht. Ist leider auch ein bisschen baden nachher gegangen. Crazy Taxi 2 war nicht mehr so gut. 3 nur auf der Xbox 1 gewesen. Und was ja quasi alle Spiele ineinander vereint hat, dass du auf Crazy Taxi 3 die 2 Städte, also New York und San Francisco, San Francisco Teil 1, New York Teil 2, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, hattest du dann im einen Spiel plus Las Vegas im dritten, dass du alle Spiele auf einmal hast, nur die Minispiele vom dritten waren die Minispiele von 3 und nicht von 2 und 1. Ist leider immer wieder ein bisschen abgeglitten. Gab es danach noch ein neues? Ich weiß, das ist jetzt bei Sega All-Stars Racing, ist der Crazy Taxifahrer einer mit dabei. Ich glaube, ja, Alex oder so. Wahrscheinlich der Punker mit den grünen Haaren, wenn ich mich nicht irre. Aber leider nicht mehr viel dafür mitgemacht. In der Auflistung, die du dort aber jetzt hast auf deinem Zettel von den Arcade Racing, Crazy Taxi ist dann natürlich die Ausnahme. Sega hat eben viel gemacht, was schon ein authentischeres Erlebnis dann machen soll. Ne? Ferrari Challenge F355 war eben das wirklich realistische mit der besten Grafik, selbst auf dem Dreamcast dann zu Hause. Wenn eigentlich ziemlich untypisch. Schon, ich habe jetzt eigentlich den Automaten nur so 2-3 Mal gespielt, fand ich auch geil. Ich erinnere mich jetzt eher an die Dreamcast-Variante. Ja, ja. Und da fand ich halt schon geil, wie das anfängt mit Modena, weißt du, das Ferrari-Werk mit dieser senfgrünen Fassade, da fährt ja der Ferrari vorbei. Das ist auch das Werk, da war ich sogar mal. Ja, oh, sehr gut. Ich war da mal in den Werkshallen, als dann Enzo gebaut wurde. Von dem es ja nur wie viele 400 Exemplare gibt, habe ich gesehen, wie 5 Stück gebaut wurden. Der Neid kann dir sicher sein, Trans. Aber das fand ich schon ganz cool, wie sie das aufgezogen haben. Eben extra für Auto-Enthusiasten, schön stylisch. Und das Spiel selbst war ja auch ziemlich seriös. Da war kein Fun-Action-Scheiß drin, sondern es war eben sehr realistisch, genau, Traktion, Physik, Schaltung, Strecken. das war echt geil. Es war sozusagen das Ultimative in der Form, worauf sich die Sachen hinentwickelt haben. In Daytona ist natürlich schon ein bisschen Realismus mit Pitstop und Drifts und so weiter, aber ist natürlich immer noch sehr Arcade-lastig. Ja, also, hat auch seinen Reiz, klar. Sega Rally war schon weniger arcadig schon, muss man fast sagen. Bisschen. Also optisch zumindest war es normal. Optisch und vom Stil her und auch später mit Sega Rally 2 und kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber Ferrari Challenge war dann das, was kulminiert hat, so, das ist Sega. Serious Racing. Genau, das sind jetzt hier, wir sind die Rennspielgötter, ja? Ich bin Yuzo Tsuki, ich mach das jetzt. Ich fand das super. Also, keine Ahnung, es gab sich Fahrhilfen, ne? Also entweder man fährt mit Automatik oder manuell Schaltung und ich glaube, gab's da noch, Traktionskontrolle konntest du auch noch ausschalten, wenn du die ausgeschaltet hast, dann hast halt die echt schwer getan in Kurven irgendwie das Heck drin zu behalten und Genau. Also es ist Entschuldigung, Gregor. Nein. Ich guck nur mal hier von wegen, dass wir auch. Also ja, ich kann irgendwie schlecht reden, wenn du auf die. Aber wenn ich auf den Zettel gucke, das mache ich ja selber auch. Es tut mir leid, ich will dich nicht ablenken. Aber ich gucke ja selber auch schon mal nach meinen Themen. Nein. Ich will nur gucken, Arcade habe ich bestimmt 3 Milliarden Sachen vergessen. Ne? Ridge Racer werden wir besprechen, wenn wir in der PlayStation 1 Ära angefangen sind. Allein von den Sachen, wie du hier gesagt hast, du hast die Dreamcast-Version von Ferrari gespielt. Das war ja dort, wo viele drauf gehofft haben, Dreamcast war ja 1:1 Arcade-Spiele endlich. Mhm. Ferrari war ja 1:1 das Spiel ohne die Hydraulik, weil es gab kein so gutes Lenkrad für den Dreamcast. Du hattest das 1:1 Erlebnis, das war mit anderen Spielen nicht wirklich gegeben. Crazy Taxi war 1:1, Sega Rally 2 zum Beispiel, Sega Rally 1 gab es ja nicht für den Dreamcast. Mhm. Der zweite Teil war auch das erste Spiel für den Dreamcast, noch eine Konsole, mit dem Rennspiel gestartet ist. Was damals aber nicht so gut aussah wie in der Arcade, weil die haben es auf der Windows CE-Plattform aufgebaut, wenn dir das noch was sagt. Ja, stimmt, was war das nochmal? Dass du Multiplayer online spielen kannst mit dem Dreamcast. No? Muss dir vorstellen, der Dreamcast hatte ja als allererstes ein Modem mit eingebaut, also erste Konsole hierzulande. Ja. No? Und wenn du diesen Online-Modus, das online gegeneinander spielen musst, musst du die Spiele auf einer gewissen Plattform aufbauen. Die können eben nicht so Hardware-maschinennah programmiert werden, wie das viele japanische Entwickler machen. Die setzen sich auf die Tastatur und tippen nur Einsen und Nullen rein, ne, damit das möglichst nah ohne irgendwelche Umwege bei der Maschine landet und du das Maximale rausbekommst. Du musst irgendeine bestimmte Windows CE Programmierplattform benutzen, wo noch eine Windows-Option hinten drin hängt. Deshalb hast du auch. Okay, darum haben die sich dafür entschieden, das zu unterstützen. Genau, du hast ja auf dem Dreamcast unten rechts, glaube ich, den Aufdruck Windows CE Compatible oder irgendwie sowas. Was das aber macht, dadurch, dass du diese Unterfunktion drin haben musst, die immer mitlaufen, ist wie ein Windows-Betriebssystem, das nimmt ja ein bisschen was von den Ressourcen weg. Okay. Das muss mitlaufen, damit der Online-Modus funktioniert und da war nicht mehr genug Kraft im Dreamcast, um die vollen 60 Frames zu halten, die Arcade-Version hat. Mhm. Das heißt, du hattest Sega Rally 2 zwar dort, es sah einigermaßen aus wie auf der Arcade, aber du hast Framerate-Einbrüche. Ne? Und das unter Puristen gab es so Aufschrei, ne? Das soll die Arcade-Konsole sein und kriegt nicht mal Sega Rally 2 vernünftig hin. Das kann es ja nicht gewesen sein. Sega Rally 1, du hast ja danach jetzt die PS1, Dreamcast, N64 und hoffentlich auch Saturn-Ära. Nö. Die danach kommt, aber. Saturn hat keine Transparenzeffekte gehabt. Den hat es nicht gehabt. Hast du Sega Rally auf dem Saturn gespielt? Oder warst du ein großer Sega Rally-Fan oder nicht? Sega Rally, super, sage ich auch nochmal. In der Spielhalle, wie gesagt, fand ich super. Ja, Sega Rally 1 finde ich persönlich auch besser als Sega Rally 2. Also auch abgesehen von den ganzen Grafikgedönsen auf dem Dreamcast nicht so toll gewesen. Aber Sega Rally 1 hat 4 geile Strecken, 4 geile Musikstücke und alles immer so auf, kannst du auf Time Attack machen, kannst du auch Rennen fahren und so weiter. Das pure, coole Arcade-Erlebnis. Ja, hat auch mal eine Situation gehabt, das hatte ich damals auf dem Saturn, da bin ich an der Uni gewesen. Und ich hatte mir irgendwann mal den Rücken, glaube ich, verspannt und ich konnte mich nicht mehr bewegen für 2-3 Tage. Also ich konnte wirklich nur steif im Bett liegen, ja, und ich konnte die Hände maximal bewegen und wenn ich aufstehen wollte, selbst auf der Toilette, musste ich so mich quer rausgehen und mich irgendwie hochkippen lassen, ja, weil der Rücken nicht mehr funktioniert. Das Einzige, was ich machen konnte, war Daytona spielen. Sega Rally spielen plus Duke Nukem Land of the Babes auf der PS1. Da habe ich Sega Rally, glaube ich, so gespielt, wie ich es noch nie gespielt habe. Wie fandst du eigentlich das Sega Rally Remake? Von wem war das nochmal? Du meinst, ist auf der PS2 oder welches? Ja, PS2 oder war es nicht, warte mal. Ist nee, auf der PS2 in Japan. Schon PS3 und Xbox 360, oder? Du meinst das neue Sega Rally für das, was du für die Sendung vorgestellt hast? Ja. Da bin ich nicht mit warm geworden, ehrlich gesagt. Also, gibt's ja auch wieder unterschiedliche Meinungen. Einige fanden es super. Ich fand es eigentlich auch ganz gut, aber ich war da. Es war so eine Mischung zwischen Arcade und. Also, es war weder das alte Sega Rally, noch war es ein richtiges Rally-Ding. Also, es war auch keine Simulation, sondern irgendwas dazwischen und. Es ist schwer einzuordnen. Ja, also es war, glaube ich, auch nicht das, was die Fans wirklich erwartet haben, ne? In der Form. Es wurde ja auch also nicht. Alle haben gehofft, dass Sega Rally 3, dass sie es offiziell so nennen, ne? Mhm. Und die haben es ja nicht Sega Rally 3 genannt, sondern es war einfach nur Sega Rally, ne? Wieder neu. Wir alles auf Anfang, wir orientieren die Serie neu, wir machen vielleicht mal was anderes damit. Und das war eben das, was viele nicht angesprochen hat. Es kam vor allem auch zu einer Zeit eben raus, wo Sega Rally schon ein bisschen passé war, leider, was das angeht, weil Arcade gab es in der Form ja nicht mehr wirklich zu der Zeit. Ne? Da kommen wir ja noch darauf zu sprechen, wenn wir bei der aktuellen Generation landen, weil da ist es ja, der Umsturz ist ja so geworden, dass Arcade ist total aus der Wichtigkeit verschwunden, weil keiner mehr dorthin geht, weil du eh bessere Grafik zu Hause hast. Ne? Und da bringt dir die Hydraulik nicht mehr wirklich was, um dort nochmal eine Mark oder einen Euro oder zwei jetzt reinzuschmeißen, bis auf eine Handvoll Sachen. Und das aktuelle Sega Rally, was damals gekommen ist, ich habe es ein bisschen angespielt, aber es hat mich nicht mehr gepackt, leider. Ne? Ja, mich auch nicht. Also ich fand es aber wirklich, es war objektiv gesehen echt ziemlich gut. Also Es sah gut aus, es war flott, es waren genug Autos auf der Strecke, die sich auch gut verhalten haben. Lass uns mal zu meiner fast schon Lieblingsära gehen, was Rennspiele angeht. PS1, Dreamcast, N64, / Saturn, muss ich immer noch sagen. Ja, von mir aus. Bevor du dort reingehst, kleine Worte, das erste Rennspiel, was du hier reingehauen hast, Daytona auf dem Saturn. Mhm. Ne, auch wieder, was so quasi... Das erste Mal 32-Bit, 3D-Grafik, cool. Das war auch das erste 32-Bit-Spiel, was ich gesehen habe. Grafik war okay, ne? Für die damaligen Verhältnisse. Also es war schon beeindruckend, was dort war. Es war bei weitem nicht so gut wie in der Spielhalle. Aber du hast dich gefreut, dass es dann so gut aussah. Und dann kam zwei Wochen später die PlayStation 1. Mhm. Ja, oder zwei, drei Wochen später die PlayStation 1. Und du hast es als erstes da draufstehen, Ridge Racer. Ja, das hatten wir ja schon angesprochen in Ridge den 15 Jahre PlayStation 1 Podcast. Genau, über Ridge Racer haben wir uns schon ausgehalten. Ja. Ridge Racer ist... gut. Ich habe zuletzt Ridge Racer 7, die Demo mir runtergeladen, weil ich das erste Mal aufnehmen konnte mit meinem PC zu Hause, habe ich mir so eine Capture-Karte gekauft, damit ihr das machen kann. Ridge Racer 7 hat ja auch was. Hat auch was, ja. Also es ist genauso wie, jetzt. Das ist dieser Wipeout-Effekt, Wipeout-HD-Effekt, sag ich mal. Es sieht ein bisschen schlecht aus und spartanisch, aber es ist eben sauscharf und sauflüssig und genauso ist auch Ridge Racer irgendwie optisch attraktiv so. Exakt. Also groß brauchen wir es dafür nicht mehr ausbauen, weil wir es wirklich ja schon im PlayStation 1 Podcast gemacht haben. Ridge Racer, die quintessentielle Arcade-Racing-Serie dann, ne? Was für mich. Also bei Ridge Racer 1, wenn ich jetzt gerade mal reinschmeißen darf, das hat, wie gesagt, das fand ich damals wirklich geil, weil es 3D war und weil es schnell war und man konnte driften. Da gab es viele geile Ansätze jetzt, die das Rennspielgenre vorangetrieben haben, aber da war halt nur eine Strecke. Das war auch nicht so geil. Die Musik fand ich auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich finde bis heute Namco-Musik nicht ganz so... Okay, ja, also es ist besser ich geworden. Ich finde es jetzt nicht so super, ne? Aber doch, ich hab's verdammt gern gespielt, weil es eben flott und... Ja gut, dann spiele ich für dich jetzt an dieser Stelle kurz Rotterdam Nation ein. So, jetzt sind wir wieder zurück. Mann, was ein Lied. Ich muss... Unze. Ganz große Klasse. Ja, aber also Ridge Racer brauchen wir auch echt wirklich keine großen Worte mehr verlieren. Ich habe zuletzt noch den Flash bekommen, weil ich im Ridge Racer 7 nochmal gespielt habe und ich habe wieder Bock drauf bekommen, weil es einfach so flüssig ist. Und du kannst es eben, ne? Du kannst driften, wenn du es einmal gemacht hast. Und es funktioniert und du fährst geil. Ne? Aber auch bei Retracer muss ich sagen, die Triftmechanik hat mir ja damals verdammt gut gefallen. Mittlerweile merkt man aber halt, wie billig die ist, weil es ist ja einfach nur eine Nadel aufs Auto gesteckt. Zumindest so fühlt sich's an. Und ja, klar, sobald das Auto Grip verliert, klingt sich das in eine Schiene ein, die dich um den Kurs schwingt. Und du musst ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Doch, so eine Nadel, wo du dich einklickst, das ist es quasi. Und du musst nur den richtigen Punkt erwischen, um dich wieder gerade zu kriegen, ohne dass du schlitterst durch die Kurve. Und das ist halt schon sehr auffällig und das macht es, naja, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber ja. Naja, das ist jetzt Detailgeschwafel. Ich finde halt schon. Sagen wir noch, MM3 ist Midtown Madness, oder? Nee, gar nicht. Wie kommst du denn da drauf jetzt? Ist nicht Midtown Madness. Micro Machines V3. Haben wir aber auch schon angelabert. War ein lustiger Partykracher. Ja. Gran Turismo auch sehr viel gemacht. Ja. Vanishing Point. Nee, nicht wichtig, habe ich einfach nur so reingeschrieben. Ja. Wipeout, wie gesagt, auch im PlayStation 1 Podcast. Killer Loop war jetzt. Mir fällt auch noch Roll Cage ein, glaube ich, hast du jetzt hier nicht drin, oder? Nee. Roll Cage, auch das war auch so ein futuristisches Ding, Wipeout-mäßig mit dem Auto, wo du dann an den Decken auch langfahren konntest, irgendwie, weil das zweiseitig. Es war so flach, dass du die Räder von. Da gab es doch von Hot Wheels mal so Autos. Ja, genau, die Flip. Genau. Exakt. So ein Ding war das. V-Rally, einer der großen Klone damals von Colin McRae. Stimmt, ne? Ja. Wie war das denn nochmal? Also V-Rally 1 weiß ich, das habe ich mal kurz gespielt, das war sau schwer, glaube ich. Das hat eine knifflige Steuerung gehabt. War es noch in der Pre-Analog-Stick-Ära, glaube ich, oder? Oh ja, es kann sein. Es war auf jeden Fall echt schwer, die Karre auf der Strecke zu halten. Gerade und deswegen habe ich das auch nie so groß gespielt, weil du hast halt kein Erfolgserlebnis am Anfang gehabt, weil es eben so schwer war und dann habe ich glaube ich nicht weiter verfolgt. Ja. Aber ich habe dann den zweiten Teil ein bisschen länger gespielt. Und der zweite war auch besser auf jeden Fall. Gut, ja. Der war auch besser. Also V-Rally, wie gesagt, Colin McRae hast du jetzt auch dort drin stehen. Das ist die Serie, wo Codemasters erstmal gut geworden ist, ne? Dass die auch als Lieferant von guten Spielen bekannt sind und Colin McRae eben viel nach sich gezogen, wie V-Rally, wie World Tour, nee, WTC, was war das? World Touring Car Championship. World Touring Car Championship. Also es war jetzt der dritte Teil von der Toka-Serie. Genau, Toka 1, 2 und WTC. Was ich gespielt habe, ich weiß nicht, wer das noch kennt, Tommy Mäkinen Rally. Sagt ihr das was? Ja, so, aber habe ich lieber gespielt als Colin McRae. Genau, aber die kamen ja gleichzeitig. Ja. Ne? Das waren so zwei namhafte Rallye-Fahrer, zu denen dann halt ein Spiel rausgekommen ist. Zu denen dann ein Spiel gekommen ist. Formel 1 99 hast du stehen, aber für mich das Beste ist das erste, also 96. Okay. Also da gehupft wie gesprungen. Aber welches war denn jetzt von Bizarre? Das erste war schon. Ach so, okay. Also Bizarre Creations, die nachher Metropolis Street Racer gemacht haben und Project Gotham Racing eben aktuell. Die haben sich ja schon dann eben durch die Formel 1 Spiele Namen gemacht. Genau. Das war auch eines der frühen PlayStation 1 Spiele, das erste Formel 1, wo eben jedes Jahr dann ein weiteres gekommen ist, in der großen Schumacher Mania, die dann gewesen ist, wo es dann geile Grafik hatte, Boxenstopps und ein richtig, richtig gutes Formel 1 Erlebnis, was du damit haben konntest. Ich habe das sehr lange gespielt, plus die Newman Haas Racing Championship, glaube ich, die Indy Champ Car Variante von dem Spiel, mit natürlich anderen Autos und anderen Leuten, anderen Strecken. Aber war auch damals sehr beeindruckend. Colin McRae, Tommy Mäkinen hatten wir. Wave Race? Ja, jetzt sind wir mal kurz aufs N64 gesprungen, kurz aber Wave Race war auch ziemlich geil. Wave Race auch sehr geil, auch sehr einzigartig, ne? Finde ich auch, um wieder auch eine Konsole, die mit dem Rennspiel angefangen, GameCube mit Wave Race. Ja. Blue Ocean? Ja, stimmt, Blue Storm heißt es. Das habe ich ganz wenig gespielt, aber das erste Wave Race... Musst du, wenn du das erste, also das erste Wave Race, alleine durch die Dynamik, die das Wasser reinbringt, ne? Und wie du damit umgehst, ist ja so ein Zufallsfaktor eigentlich, aber trotzdem irgendwie von dir bestimmbar, wie du das rein bringst, wenn du einfach fühlst die Wellen und das Wasser, wie es funktioniert. Das war echt super. Das war echt geil. Und ey, du musst Blue Storm dann spielen, weil das ist nochmal auf die Spitze gehen. Wenn du da durch einen richtigen Sturm dann durchfährst, ne? Mhm. Und vergleichsweise, da gibt's ja auch diese eine geile Strecke, wo der total ruhig das Wasser ist und du nur den Wasserstrahl. Genau, das war halt optisch ganz schön, dass es sich immer so schön spiegelt, ja. Es war sehr super. Aber spannender waren halt schon so die Wellenstrecken, weil man da eben viel gucken musste, wie komme ich jetzt um die Kurve, wie lasse ich mich von den Wellen jetzt nicht zu weit raustragen. Ich finde das so schade eben, natürlich, es gibt aktuell kein neues Wave Race von Nintendo, aber noch wesentlich schade eben in der Hinsicht, weil Nintendo macht ja nicht die Technik-Innovation mit. Mhm. Und ein Next-Gen-Wave Race, ja, Alter. Ne, mit so richtig hohen Wellen, die raufruhen, mit super Physik. Die Physik ist das, um das es mir geht. Ne? Ja. Was da mit der aktuellen Rechenpower an Physik investiert werden könnte, dass du da vernünftig drauf fahren kannst, das kriegst du mit einem fucking scheiß Wii nicht hin. Ne? Also wir sind jetzt noch eine Ära zu früh, aber weil wir gerade bei Wave Race sind, würde ich auch gerne das Splashdown ansprechen, was für PS2 kam. Ja. Weiß nicht, ob du das mal gespielt hast, aber das hat damals auch, so sag ich mal, die Wasserdarstellung verdammt vorangetrieben, weil als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Moment mal, ihr habt hier echtes Wasser, das spiegelt sich ja. Unglaublich, ne? Da hast du keine Ecken und Kanten mehr gesehen, sondern das aus wie flüssiges Nass, weißt du? Es hat schon so ein bisschen an den T-1000-Effekt aus Terminator 2 erinnert, weil es so plastisch und geil aussah. Und das wurde entwickelt von Rainbow Studios aus Arizona. Das war ein ziemlich cooles Spiel. Eine tolle Technik war, dass man eben mit seinem Jetski ins Wasser eintauchen konnte und durch den Auftrieb bist du dann wieder rauskatapultiert worden. Das heißt, du konntest Instant Jumps machen. Ja. So über Hindernisse springen, obwohl überhaupt keine Rampe da ist. Mhm. Das war cool. Steuerung war gut, es war flott. Es war auch ein ziemlich cooles Spiel. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir vielleicht mal angucken. Das ist immer ein bisschen schwer, wenn man die in der Ära nicht erlebt hat. Speziell Rennspiele altern dann aus der 3D-Ära nochmal speziell. Das ne? ist jetzt auch kein Spiel, was jeder kennt. Also wenn wir bei Wave Race gewesen sind, ich hatte es für das N64, hatte ich mir irgendwann mal das später geholt. Ich hatte vorher nur die PlayStation Billig-Variante, Jet Moto. Ja. Ja. Was knallhart war und Jet Moto 1, 2 und 3 gab es ja damals so knallhart. Aber das war ein Wasserspiel. Ein Jetbike-Spiel war es. Ja, okay. Du bist mit dem Jetbike herumgefahren. Es gab sehr abgedrehte Streckendesign dort, wo du sehr hoch, sehr tief gefahren bist. Jet Moto ist der Titel von der Serie mit diesen komischen futuristischen Schwebebikes. Oder verwechsel ich das gerade? Oder ist Jet Rider? Das ist vielleicht Jet Rider so. Oder ich dachte gerade, du meinst Motor Tune Grand Prix, was das allererste Play. Komm vom einen aufs andere. Ja. Nein, Motor Tune Grand Prix, kurz einschmal, das Spiel, was die Gran Turismo-Macher vor Gran Turismo gemacht haben. War das denn gut? Das war gut, ja. Das hatte ich mir damals auch nie gespielt, in der Bibliothek, leider. Als sie noch PlayStation-Spiele verliehen hat und ich mir keine kaufen konnte. Konnte man auch nicht kopieren, ne? Ich habe es mir ausgeliehen und gespielt, ja. Jet Moto war, oder Jet Racer hieß es hier oder sowas, Jet Moto hieß es, glaube ich, die US-Version, die ich hatte. Mhm. Knallharte Knallspiel kannst du auch PlayStation Network runterladen mittlerweile für $5 oder sowas in den USA. Gesehen, kann man heute aber, glaube ich, nicht mehr wirklich gut spielen. 1080, du meinst 1080? Das habe ich jetzt einfach nur mal mit reingeschmissen, weil das eben auch auf dieser Physik-Engine basierte, die bei Wave Race zum Einsatz kam. Ja. Halt jetzt nur nicht mit Wasser, sondern eben mit Schnee, und das hat mich damals auch richtig geflasht. Okay, da verlinke ich dann ausgegraben jetzt. Nein, mal. Das machst du mal schön nicht. Ja gut, was haben wir denn dann noch? Was haben wir denn noch? Beetle Racing? Ich habe das einfach nur mal so reingeschmissen, weil es das eben gab, weil ich da auch vielleicht ein paar kleine Anekdoten dazu habe. Zum Beispiel das nächste Multi-Racing Championship fürs N64. Ja. Ich habe ja schon angesprochen, dass ich weniger so der PlayStation-Mensch war, sondern der N64-Fanboy. Okay, ja. Und da gab es natürlich dann auf der PS1 Ridge Racer, was mich übelst geflasht hat, aber ich hätte halt auch für mein geliebtes N64 gerne ein Pendant gehabt. Wie hieß das, auf das wir alle gewartet haben? Rev Limit. Ja. Es war einfach zum Ausrasten, dass die PlayStation-Leute das geile Ridge Racer hatten und fürs N64 kam nichts raus. Da hat man da als Rennspielfan irgendwie geguckt, was gibt's noch, und dann siehst du so ein Multi-Racing Championship, so ein schlechter Rally-Klon, nimmst es mit, spielst es. Habe ich jetzt nicht selber gekauft, ein Freund von mir hat sich das gekauft für, ich glaube, 200 Mark. War sauteuer. Hat's ein bisschen gespielt. Dann später kam Extreme G fürs N64 raus und hat gedacht, okay, das muss ich jetzt auch kaufen, ich habe aber kein Geld. Was mache ich? Ich verkaufe Multi-Racing Championship für 50 Mark, also 150 Mark Verlust. Und okay, Multi-Racing Championship war jetzt ein Rennspiel mit Abkürzungen, so überhaupt nicht nennenswert. Also richtiges Rally-mäßige. Ja, aber ein bisschen auch so in einer ganz komischen, also weder lustig Arcade noch simulationsmäßig, sondern irgendwas zwischendrin, was gar keinen Spaß gemacht hat. Absolut. Und Rev Limit haben wir eben angesprochen. Haben wir erwähnt, ist nie rausgekommen. Ich habe gehofft, dass das die absolute Konkurrenz zu Ridge Racer wird, weil so wurde es ja auch angepriesen. Skeptisch wurde ich schon, weil das SETA entwickelt, hat mir nichts gesagt. Wer ist SETA? Keine Ahnung. SETA hat Billigspiele gemacht. Ich hoffe mal, die haben es drauf, habe ich gehofft. Ja. Ja, es ist bis heute nicht rausgekommen. Ja, es war dieser berühmte Screenshot als eines der frühen Spiele auf dem N64 in den Zeitschriften. Und die ganzen Hype-Berichte dann immer, genau, wie Rev Limit wohl abgehen wird. Und ey, Ich weiß leider nichts drüber. Es ist irgendwann eingestellt worden und das war. SETA ist auch mittlerweile, glaube ich, eingegangen. Bestimmt. Sind ja ein paar, ja, mit einem Wort, Buchstaben wären sie Sega gewesen, da wäre es vielleicht interessanter, aber die machen ja nichts bis N64 damals. Need for Speed. Welches ist dein Lieblings-Need for Speed? Boah, das ist, was haben wir jetzt für ein Thema angeschnitten? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir gucken erst nochmal schnell, was es noch anderes gibt. Jetzt sind wir bei Need for Speed. Welches war dein erstes, welches ist dein liebstes? Das darf ich jetzt nicht sagen. Ey. Sag es. Du magst Hot Pursuit 2 am liebsten. Nee, erste Need for Speed, das ich freiwillig gespielt habe, und das gebe ich ungern zu, ist Need for Speed Underground. 1. Alter, also ich muss hier mein Mikrofon gerade festhalten. Voll übel, oder? Du hast Need for Speed Underground war dein erstes Need for Speed. Du hast weder das klassische Need for Speed auf dem 3DO oder auf der PlayStation gespielt, das ist jetzt weder das geniale Need for Speed 3 oder 4. Ey, das hat mit meiner persönlichen Einstellung zu. Ich glaube, ich habe da immer so eigene Grundsätze, die ich dann aus Trotz einhalte. Und bei Need for Speed war das, beim ersten Need for Speed waren das die geschwungenen Kurven. Nehme Ridge Racer als Beispiel, da gab es auch manchmal Haarnadelkurven oder rechtwinklige, enge Kurven. Ich mag Rennspiele, wo man auch mal bremsen muss. Mhm. Und das war beim ersten Need for Speed nicht so. Das erste Need for Speed hatte geile Autos, sah gut aus, Steuerung weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wird wohl auch geil gewesen sein, aber ich mochte eben diese Highspeed geschwungenen Kurven, diese Landstraßen an Küsten entlang, das mochte ich nicht. Das hat sich für mich irgendwie nicht nach Rennspiel angefühlt. Das war mir zu simpel. Ich mag lieber Rennspiele, wo es eben auch mal eng um die Kurve geht, wo man auch bremsen muss. Das war bei Need for Speed nicht der Fall. Okay. Und darum habe ich die Serie schon recht früh nicht geil gefunden, oder wie auch immer ich das jetzt milde ausdrücken kann. Also Underground hat so wenig mit dem eigentlichen Need for Speed zu tun. Also deswegen, warum Leute das geil fanden. Ne? Need for Speed war eben ein bisschen anders durch die Struktur, eben, dass du wirklich Punkt-Racing hattest, ne, von einem Punkt zum anderen und nicht die Rundkurse haben musst, dass es echte Kurse in der Form sein könnten, nicht eben immer Haarnadelkurven und speziell gebaut. Weiß ich durchaus zu schätzen, Mit richtigen Verkehr, mit dem Polizei-Feature, was danach gekommen ist. Auch cool. Was auch sehr, sehr, sehr großartig war. Also Need for Speed 3 und 4 habe ich ohne Ende auf der PlayStation 1 gespielt. Und es hat einfach seine eigene Farbe, seinen eigenen Geschmack gehabt. Also ich fand Underground so schlimm von der typischen Jahr 2000 cool Techno und Night Racing. Ganz schlimm, Also alles was Underground war. Tony Hawk Underground und alles. Kannst du alles vergessen. Aber du hast auch gemeint Hot Pursuit 2? Hot Pursuit 2 ist für viele, das habe ich weniger gespielt, ist für viele das quintessentielle, ich benutze schon wieder dieses Wort sehr oft heute. Das ist aber auch, es fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Ja, das vierte oder fünfte Mal habe ich gerade gesagt. Also Hot Pursuit 2 war aber auch geil, glaube ich. War auch geil, Ich habe das war doch schon das erste mit dieser Karrierestruktur, wo man sich entscheiden konnte, welches Rennen fahre ich jetzt als nächstes. Ich glaube, das muss es sein. Weiß ich nicht. Ja. Das war dann so die Grenze eben. Also ich versuche das jetzt an Features festzumachen. Es gab auch noch so ein Zeitlupen-Ding, ne? Wenn du über eine Rampe gefahren bist, dass dann die Kamera in Zeitlupe umgeschaltet hat und hat das irgendwie so blockbustermäßig in Szene gesetzt und Sprung, weißt du? Es kann sein. Es war auf jeden Fall gut. Ja, aber es bedeutet also, du hast nach Need for Speed Underground hast dich ein bisschen beschäftigt mit den älteren Sachen nochmal? Hot Pursuit 2 war schon das erste, schon danach, was ich ein bisschen länger gespielt habe, aber ich kann mich jetzt leider nichts mehr definitiv erinnern. Was kam denn alles nach Underground? Das war Pro Street das erste, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, warte mal, also dann kam natürlich Underground 2. Underground 2. Wir müssen da eigentlich mal gucken in der Need for Speed Reihe. Ich kann ja auch sonst mal schauen jetzt hier. Also auf jeden Fall, wenn man es zusammenfassen will, Need for Speed hatte einen gewissen Hänger zwischendurch. Wir haben ja voll viel übersprungen eigentlich. Es gab ja auf der PS1 noch. Ja, Porsche. Need for Speed Porsche. Es gibt ein Porsche-Spiel für mich auf PlayStation 1. Porsche Challenge. Ja. Auch ohne Ende Zeit Time-Attacks gemacht. Ne? Porsche Challenge hatte doch den Unterschied, glaube ich, dass es nicht auf die Hundertstelsekunde dann dort genau gezeigt hat, oder? Es hatte nur, du bist 57,3 Sekunden. Nee, war echt? Es nicht so? Frag mich, ich hab's nicht gespielt. Du hast es nicht gespielt? Nee. Ich glaube, das war ein Unterschied, der dort war. Super geile Grafik, ja? Tiptronic-Schaltung, das erstmal gelernt, was das Wort bedeutet. Auch Schalten mit Schultertasten. Genau, die dort, korrektes Tiptronic-Schalten, wie im richtigen Porsche. Dass du es machen kannst und auch geile Strecken, geile Grafik, ohne Ende gespielt, Need for Speed Porsche eher weniger. Nein, ich gehe jetzt. Aber das war doch nur mit Porsche Boxster, oder? Es war mit Boxster, ist nicht dementsprechend. Also ist großer von Sony ist es gewesen. Ja. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, was denn da jetzt die richtige Reihenfolge ist. Ich meine, ich habe das jetzt nach hinten aus dort gemacht, weil ich meine, Need for Speed, da gibt's 20, 30 Titel ungefähr. Ja, ne? Das und die wichtigsten haben wir abgehandelt, die ersten 1 bis 4. Wir können es ja schnell machen. Ja, 1 bis 4 haben wir drüber gehört. Underground war für dich, wo du später eingestiegen bist. Zwischendurch gab es eben die PC-Sachen wie Hot. Also jetzt auch nicht gezielt. Ich hatte Underground, deswegen habe ich freiwillig durchgespielt, weil ich es eben da rumliegen hatte. Okay, ja. Da habe ich gedacht, ah, was machst du denn jetzt? Ach komm, spielst du mal Need for Speed Underground. Aber ich habe auch vorher schon das Need for Speed Porsche gespielt. Ist für einige auch, glaube ich, ein ganz guter Titel. Und ich fand den auch nicht schlecht. Mhm. Bestand halt nur aus Porsches. Jeder Epoche und auch aus jeder Gattung, irgendwie seien es jetzt normale Straßenrennwagen oder auch Oldtimer oder richtige Rennwagen von Porsche. Das war da alles drin. Eine Besonderheit war halt auch dieses von Punkt-zu-Punkt-Rennen, dass die Rennen durch mehrere Locations geführt haben, durch Städte, durch Canyons. Und es gab auch Abzweigungen, ob man die jetzt freiwillig wählen konnte, weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus. Und es hat ein Schadenssystem. Du musstest nach jedem Rennen, wenn du dein Porsche demoliert hast, musst du auch wieder Geld investieren, um die Karre wieder fit zu kriegen. Fand ich ganz cool. Mir hat auch vor allem eben das Streckendesign ganz gut gefallen. Jetzt nicht nur vom Layout, sondern auch optisch. Da bist du manchmal durch kleine Städtchen gefahren oder eben Canyons, die waren echt gemütlich dargestellt und es war fernab vom typischen Hawaii-Strand-Sonnenuntergang-Action-Palm, was man eben so kennt aus Rennspielen, sondern da kamen mal ein paar andere Settings zum Einsatz. Mal auch welche, die einem jetzt nicht so als erstes einfallen, wenn man an Rennspiele denkt. Naja. Ja, also so, wenn du aktuell andere Settings haben willst, dann musst du schon zu sowas wie einem Motorstorm gehen, wo du über Lavaberge fährst. Ne? Und das ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen abgehoben. Das ist so die extreme Variante. Bei Need for Speed Porsche war es eher so ein bisschen schon authentischer. Ein bisschen anders, ja, auf jeden Fall, was da nochmal dich reingeholt hat. Ja, aber, Need for Speed ist auch so ein sehr, sehr, sehr weites Feld, was das alles angeht. Also ich finde, es gab nach Underground den Hänger, wo ich mich auch nicht mehr mit Need for Speed beschäftigt habe. Ja. Das letzte ist Shift, glaube ich, ne? Das ist das Aktuellste, das, was ja, wo du meine halbe Wohnung demoliert hast als Need for Speed Shift-Packung. Ja. Zusammen, wo ich immer noch abgeplatzte Farbe in den Ecken finde, weil sie mich geboxt hat. Musst du wegwischen. Ja, er zusammen mit den Sternen von dem Dreh zu Little King Story. Ja, aber da gibt's noch ein paar andere, die man ganz kurz mal anreisen könnte. Need for Speed Carbon war nicht so toll. Ja. Das war, ja, Punkt. Carbon, Most Wanted ist auch so ein Ding. Hast du das mal gespielt? Das fand ich nämlich auch nicht so geil, aber es ist wohl auch so ein Need for Speed. Das hat ja den Fokus auf hier die Polizeijacken, glaube ich, gelegt. Das war's, genau. Ja. Und das war eins der besten Features eigentlich. Also Most Wanted direkt habe ich nicht mehr gespielt. Hast du auch nicht? Okay, nee. Ich auch nur so ein bisschen und fand es eigentlich nur nett. Aber ja. So, die Sachen kamen zu den Zeiten, wo Need for Speed, ja, es hört sich dann auch wieder ein bisschen elitär an, wenn man sagt, es war zu mainstreamig geworden. Ne? Ja, aber da hat er sich meine Rennspielinteressen haben sich mehr in andere Richtungen entwickelt. Ne? Und da war Need for Speed nicht mehr das, was ich unbedingt dann spielen wollte. Ja, und ich war, wie gesagt, noch nie ein Fan von Need for Speed, aber ich weiß, dass da ein paar coole Titel dabei sind. Das Pro Street ist auch ein bisschen in die Hose gegangen. Ich finde es persönlich zwar ganz cool, irgendwie auf Rundkursen zu fahren, aber das war jetzt nichts Besonderes. Das war völlig austauschbar. Und Need for Speed Shift, das aktuelle, finde ich richtig geil. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das in Relation zu anderen Spielen setze. Also Need for Speed Shift aktuell. Need for Speed Shift. Das ist natürlich einerseits keine Simulation, kann man aber mit gutem Willen fast in die Ecke drängen. Es ist eine Action-Simulation, kann man fast sagen. Und das ist eigentlich eine verdammt gute Mischung, weil ich mag eigentlich lieber Simulationen, wo sich mir das Autofahren irgendwie auch durch die Steuerung erschließt, was sich wie Autofahren anfühlt. Aber da muss ich auch sagen, dass viele Simulationen mit zu trocken sind. Need for Speed schlägt genau in die Kerbe zwischen Arcade und Simulation, wie ich es gerne mag, weißt du? Okay, den Punkt muss man auch erstmal finden einfach, weil es ist schwer, sich für das eine oder das andere Extrem zu entscheiden, ne? Was Arcades und Simulationsspielbarkeit macht. Besonders wenn du viele Simulationen, also aktuell Simulationen, was ja Konkurrenz zu Need for Speed Shift aktuell mit Forza 3 oder sowas, ist ja ein komplett anderes Paar Schuhe. Ne? Ja, also Simulationen sind ja auch, da fühlt sich das Spiel auch einfach mal langsamer an, eben weil versucht wird, die Geschwindigkeit realistisch umzusetzen. Und das macht eben Need for Speed Shift nicht, sondern gemäß dem Motto der Serie geht er halt schon ein bisschen die Post ab. Gleichzeitig hast du aber auch eine Steuerung, die sich einigermaßen realistisch anfühlt. Eben wenn du die Fahrhilfen ausstellst, weißt du, kannst du durch in Kurven auch mal das Heckausbrechen provozieren, wenn du zu fett aufs Gas latschst und du merkst auch, wann du die Kiste wieder einfangen kannst. Es war eine gute Mischung. Okay. Und technisch fand ich es auch geil. Ja, also ist auf jeden Fall ein Teil, also wird sich ja eh jeder gekauft haben. Need for Speed verkauft sich ja eh wie blöde. Weiß ich gar nicht, ob es sich gut verkauft hat. Hat sich nicht gut verkauft? Es war ja ausgerechnet jetzt das erste, was wieder richtig gut ist. Ja, na? Weiß ja. Man ja nicht. Es ist noch nicht das Need for Speed von Criterion gewesen, was ja gemacht werden soll. Das kommt ja noch. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich auch. Aus anderen Gründen. Lass mal zurück zu einer Liste gehen. Stimmt, richtig. Der kleine Need for Speed Exkurs. Über Driver haben wir auch sehr ausführlich geredet. Ja. In der Motor Racer hast du hier noch stehen. Also da habe ich nur eine kleine Anekdote, dass ich beim Simon mal gesessen habe und Simon hat gegen einen Kumpel von mir gespielt und der Kumpel ist auch rennspielaffin und hat Simon dann in Motor Racer abgezogen. Motor Racer ist ein Motorradrennspiel, was es für die PS1 gab. Ob das jetzt irgendwie besonders gut war, weiß ich nicht. Aber Simon ist halt ein sauschlechter Verlierer, weißt du, und hat hinten gelegen. Es war ein Splitscreen-Rennspiel und Simon stellt dann halt einfach seine fette Käsequante auf den Bildschirm von dem Kumpel, damit er nichts mehr sieht. Und also einfach mal... Nein, das war jetzt eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ja, man kennt's. Ja. Road Rash hast du dort stehen, natürlich ich hab's früher gespielt auf dem Mega Drive, Road Rash nochmal, aber cool ist eben, ja, mit Motorrad, mit Leute wegkicken. Genau. Hat mich gefreut, dass es so einen Modus dann bei Grand Theft Auto Lost and Damned gab. Es gibt quasi so einen Road Rash Rennmodus dort, wo du Leute auf dem Motorrad runterhauen kannst. San Francisco Rush, N64. Habe ich auch einfach nur mal so reingeschrieben. Noch eine Enttäuschung auf dem N64, die nicht an Ridge Racer rangekommen ist. Ja. Twisted Metal war ich nie großer Fan von, muss ich ehrlich sagen. Schön ein paar Runden angeboten, bisschen Ballerei in der Arena. Es gibt das eine indizierte Ding für den PC, das wir jetzt hier nicht erwähnen, wo du dann die Leute überfährst. Aha, okay. Also, wo du nicht nur gegen die Autos kämpfst, sondern da auch Leute sind, um die du überfährst. Also ein Spiel mit C vorne dran. Genau. Quasi nach den Death Race-Filmen so nachgemacht. Ähnlich wie Twisted Metal war Vigilante 8, auch so ein Car-Battle-Game, wo man eben mit Waffen ausgestattete Autos hat und ist dann in Arenas durch die Gegend gefahren, hat sich gegenseitig abgeschossen, Extras aufgesammelt. Mhm. War nett. Aber auch nicht weiter erwähnenswert. Hydro Thunder habe ich auch nur aufgeschrieben, weil mir da dieser Jingle irgendwie im Ohr hängen geblieben ist. Wie war der nochmal? Können wir ja mal einspielen. Müssen wir mal einspielen. Jetzt kommt der Jingle von Hydro Thunder. Gott, was war das für ein Jingle? Ich hoffe, wir finden den, oder ich muss das alles rausschneiden. Aber Hydro Thunder war ein Arcade-Game von Midway, also auch viel auf Fun ausgerichtet mit Powerbooten. Ja, fällt mir ein, es gab ja noch das andere Powerboot-Spiel, Rapid Racer, falls du das mal kurz gesehen hast, war auf einer der Demos mit drauf für die PlayStation 1. Ich habe es mir nie gekauft, das Spiel selber. Ich auch nicht. Rapid Racer hatte aber auch, wollte so der Wipeout-Klon sein, also Wave Race. Ja. Ganz früher war Wave Race ja noch nicht mit Jetbikes, sondern es war ja eine richtige Boote, die du gefahren hast, wenn du dich an die allerersten Screenshots erinnern kannst. Echt? Nee, weiß ich nicht. Also in der Planungsphase waren es noch richtige kleine Miniboote, wo du durchgefahren bist und nicht, dass du auf dem Jetbike drauf sitzt. Rapid Racer hat mich immer daran erinnert, das wäre das Wipeout gewesen, was dann später gekommen ist, auf der PlayStation. Das Wasser war aber irgendwie komisch dort. Es hat sich wie so eine wabernde Gummimasse angefühlt, wo du dann da durchgegangen bist. Die hatten es halt nicht so drauf, wie die Wave Race-Macher. Ja, die hat es nicht so drauf, die auf der PlayStation jedenfalls. Ja. Die ist von der Marke. Vanishing Point habe ich mir noch hier kurz aufgeschrieben. Das war auch ein Allerwelts Racer, aber auch nochmal kurz gespielt. Ja, da haben sie viel Wert gelegt auf die Physik. Die wollten dann auch irgendwie eine ganz anspruchsvolle Fahrphysik implementieren, was zum Teil auch gelungen ist, aber es war dann doch ein bisschen zu schwammig und es hat halt nicht so richtig Spaß gemacht. Ansatz war okay. Der Ansatz war okay gewesen. Und du hast hier noch stehen, natürlich auch einer der großen PlayStation 1 Launch-Titel, was leider auch ein bisschen heute nicht mehr so präsent ist, Destruction Derby. Sehr beeindruckend fand ich damals, du konntest in der Demo, wenn du die PlayStation 1 gekauft hast, konntest du ja den Kampf oder hier den Arena-Kampf machen. Es gab ja auch normale Rennen bei Destruction Derby, aber es ging ja darum, die anderen Autos durch gezielte Treffer und hinten drauf fahren, so zu Schrott zu fahren. Und da ist eben alles so geil mit dem Polygon weggeflogen und die Teile des Autos und alles hin und her gegangen. Destruction Derby 1 und 2, wirklich zwei sehr, sehr, sehr gute Spiele auf der PlayStation 1. Danach ist mir ist auch nicht mehr präsent, was es danach leider gab. Da gab es bestimmt noch zwei, drei andere. Bestimmt auf dem N64 eins, ne? Aber doch, es gab ein Destruction Derby 64. Aber so richtig was ist leider ein bisschen aus den Fugen geraten, die Serie. Haben wir denn damit jetzt alles Wichtige abgedeckt? Nö, was gab es denn nicht. Auf dem Dreamcast noch? Absolut nicht. Auf dem Dreamcast, ja, Metropolis Street Racer hatten wir kurz drüber gesprochen vielleicht. Ja. Das ist ja danach in Project Gotham Racing aufgegangen, da können wir später drüber quatschen. Le Mans 24 Stunden zum Beispiel auf dem Dreamcast, wo du auch das erste Mal das richtige 24-Stunden-Rennen von Le Mans machen kannst. Wer hat das nochmal gemacht? Wer hat das entwickelt? War es Ubisoft? Es war schon so ein Infogramm-Spiel, ne? Oder war es Infogramm? Ja. Weil dann kenne ich das, glaube ich, auch, oder? Ja, es gab einige so, die dann ein bisschen so unter der aktuellen Sega-Regel. Melbourne House. Oh, jetzt wo du Melbourne House sagst, die haben auch meinen Lieblingsracer gemacht auf dem PC. Ja? Nämlich? Death Cars. Sagt dir das was? Nö. Death Cars ist ein bisschen Mario Kart, ne? Aber wenn du Mario Kart mit futuristischen Autos auf richtig futuristischen Strecken und nicht auf Kiddie gemacht, dann dir vorstellst. Also du richtig so große, aufwendige Kurse, super flüssige Grafik, habe ich heute noch bei mir im Internetcafé drin für die Kinder, dass sie spielen. Habe mich auch sehr, sehr vertieft drin. Wirklich essentiell wie Mario Kart. Mario Kart und Wipeout miteinander gemischt. Ein Wipeout für den PC, sagen wir so. Ne? Mit richtig Waffen und coolem Streckendesign und anderen Autos und flüssig und gut. Und auch, war auch von Melbourne House. Deshalb habe ich mich gerade jetzt hier daran erinnert. Ja, stimmt. Das 24 Stunden von Le Mans war auch kein schlechtes Spiel. Irgendwas war da nicht so ganz rund dran. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt entweder Steuerung oder Grafik war. Cool war natürlich, dass du einen richtigen Tag-Nacht-Wechsel hattest. Genau. Was ja natürlich das Hauptfeature war, dass du da auch wirklich die 24 Stunden abreißen kannst. Richtig dort mitnehmen kannst, ja. Auf jeden Fall. Ey, uns werden bestimmt auch noch andere Sachen mal. Ich schlage kurz vor, wir machen hier eine ganz kleine Pause und sind dann gleich wieder zurück. Tschüss. So, das war jetzt die kleine Pause. 18 Stunden hat sie gedauert? Ja, naja, mal klein kann ja auch mal ein bisschen länger bedeuten. Außerdem haben wir ganz ehrlich gesagt, ich dachte, wir reden nur eine halbe bis eine Stunde, aber das denke ich immer. Und wir waren schon bei 100 Minuten angelangt und waren noch nicht mal bei PS2 angekommen. Ja, aber also, wenn wir hier auch immer ganze Genres abdecken, da kommt auch immer viel zusammen. Ja. Also, ja, es ist immer so ein Grad zu finden, ob man jetzt einen Podcast alleine für eine Serie macht oder ob man speziell, also so wie wir das bei Silent Hill gemacht haben, das sehr, sehr ausführlich macht. Mhm. Oder ob man so einen generellen Überblick macht, wie es jetzt bei den Strategiespielen oder bei den Rennspielen gewesen ist. Weil ich glaube nicht, dass sich für eine Rennserie, egal ob es Ridge Racer oder Gran Turismo oder so ist, wirklich ein richtiger Podcast dann lohnt. Ja. Ne? Weil das hast du dann wirklich ja in 10 Minuten alles weggehalten. Ja, kommt drauf an, wenn man es eben jetzt ausführt und wenn man sich auch entsprechend vorbereitet hat, dann kann man auch über eine Serie genug labern. Ich merke jetzt gerade, dass viele Rennspiele, über die wir gesprochen haben, da fällt mir gar nicht mehr so viel ein, obwohl ich sie alle mal gespielt oder gesehen habe, obwohl ich eigentlich eine Meinung dazu haben müsste, aber Ja, aber ich finde das nicht so schlimm eben, wenn quasi die Rennspiele, die jetzt ein bisschen verblasst sind in den eigenen Köpfen jetzt hier, das muss ja auch einen Grund ein bisschen haben. Die haben entweder nicht so einen Eindruck hinterlassen oder das ist auch mal eine Chance für dann die Zuhörer, ne, dass die uns mal schreiben können, weil ich mache hier auch nochmal den Aufruf, bitte gerne dann Feedback unter podcast@game1.de. Das war bisher bei den PlayStation 1 Spielen sehr schön und auch bei den Strategiespielen einfach mal eure Erfahrungen, eure Gedanken, eure Wünsche und Vorstellungen und so weiter, was uns in der Vorbereitung hier auch nochmal hilft, dass ich das vernünftig in die Wege leiten kann, zu sehen kann, was das Interesse da ist. Ja? Und ich hatte sogar E-Mails über Rennspiele, also dementsprechend, das ist nicht aus der Luft gegriffen, was wir hier machen. Ja, dann lass uns doch gleich mal ansetzen jetzt Lass uns doch gleich mal ansetzen. Toka 2 hast du gesagt, Toka 2 würde ich gerne nochmal ansprechen. Toka Racing Championship, ich bin nicht ganz sicher, wie der Zusatztitel dann dort gewesen ist. Toka war eine dieser Simulationsreihen, ne, die gab es für PlayStation und PC, ich glaube PlayStation 1 und PC. Touring Cars, genau, ja. Quasi Touring Cars aus England, ne? Du hast dort komplette englische Strecken dort gehabt, Donington, Silverstone und so weiter, die ganz bekannten, die dann dort mit dabei sind und bist eben mit Touring Cars über die Straßen dort gefahren und es war sehr simulationslastig, konntest natürlich auch mit ganzen Fahrhilfen und so weiter benutzen, konntest du abschalten, da war es echt simulationsmäßig gut. Für mir ist das sehr im Gedächtnis hängen geblieben, weil das war das erste richtige PC-Spiel, was ich bei mir zu Hause hatte, also für den richtigen PC, IBM, PC, Windows-Computer. Und hast du das dann auch ohne Lenkrad gespielt? Auch ohne Lenkrad, ja. Sondern mit? Ja. Ich hab's. Tastatur? Nein, ich hatte ein Gamepad, ein USB-Gamepad. Aber, okay. aber nicht analog. Ja, ja, muss ich gerade mal einwerfen. Aus früheren Arbeitszeiten war der Kollege, war ein Kollege von mir, der Michael Galuschka, auch ein Rennspielfreak. Die Galuschkanone. Ja. Kennst du ja auch, der Biber. Ja. Ich erinnere mich noch, wie er GTR am PC immer mit Tastatur gespielt hat. Zacker, zacker, zacker, wo ich mir gedacht habe, nein, Michael, mach das nicht. Aber der hat das immer so gespielt. Ja, natürlich auch mit Lenkrad, klar, zu Testzwecken, aber... Ja, damit er trotzdem sagen kann, wenn ich es privat für mich spiele, mache ich lieber Tipp auf den Pfeiltasten. Oder Grand Prix Legends auch hier mit Tastatur. Oh Gott. Nee, ich hatte immerhin noch, also da ich ja eh aus der Konsolen-Ecke komme, musste ich einfach mit dem Gamepad spielen. Ja, aber eben, zu der Zeit war auch so... 99 war das, als ich es bekommen habe, da hatte ich wirklich auch so trauriges Klingen mag, meinen allerersten eigenen PC erst, weil ich mir den vorher nicht leisten konnte. Und da waren die Spiele, die ich hatte, Monkey Island 3, über das ich schon mal gesprochen habe, beim LucasArts Podcast und Toka 2. Mhm. Aber das war doch schon verdammt sensibel, oder? Ich habe es nur mal kurz gespielt, eben auf der PS1 damals, und mir war das dann fast ein bisschen zu hart so. Also kleinster Fehler hat irgendwie zum Abflug ins Grün geführt und Es hat schon sehr viel Einarbeitungszeit, ja. Und vor allem eben, wenn du es nicht analog gespielt hast. Du weißt ja, wie man früher die Rennspiele eben gespielt hat. Wenn du dann so dezent lenken willst, war es immer dieses Antippen auf dem Steuerkreuz, ne? Ja. Dass du ein bisschen hier und dann so hin und her lenken, damit das Auto nicht ausbricht, immer links, rechts tippen und so weiter. Das musste ich schon ein bisschen perfektionieren mit dem Gamepad dort. Aber ich hätte wahrscheinlich heutzutage nicht mehr diese Muße, mich da so reinzuarbeiten und reinzufuchsen, einfach weil ich eigentlich auch kein Simulationsfan bin. Mhm. Zum Beispiel Gran Turismo ist ja zur ähnlichen Zeit rausgekommen, ein, zwei Jahre später, glaube ich. 99, 2000. 97 war das erste Gran Turismo, ne? Doch, stimmt. Aber ich war mit Gran Turismo nie wirklich warm geworden. Ich weiß nicht, was wirklich der Grund dort war, weil ich eben Ridge Racer lieber gespielt habe. Aber Turga 2 hat mich echt gepackt, dass ich es eben auf dem PC echt lange Zeit gespielt habe. Und das Beste daran war auch noch eine Sache, die mich mir ins Gehirn gebrannt hat. Da war, wie heißt nochmal der eine Kommentator bei der Formel 1? Nicht Heiko Wasser, sondern der andere. Christian Danner, ja. Ist es Christian Danner? Also ich glaube, das war immer so das gängige Kommentatoren-Duo. Ja, vorher waren es ja Jochen Maas und Heiko Wasser, aber okay. Jochen Maas ist ja weggegangen Mitte der 90er und dann ist Christian Danner gekommen. Ich glaube, es müsste der Danner gewesen sein, der den Kommentar dort gemacht hat. Das kann sein, ja. Und er hat dann, man konnte den Cheats einschalten dort, ja, man konnte sie eintippen im Menü und da gab es immer den Ausspruch, Cheat-Modus aktiviert. Cheat-Modus aktiviert. Ja, so wirklich reingebrannt, dieser Satz hier. Mit meinem mit einem Kumpel zusammengespielt und wir haben uns immer gegenseitig so Cheat-Modus aktiviert gesagt. Was ich da jetzt noch dazu sagen kann, weil wir hatten es eben auch gerade von Pads und Tastatursteuerung. Es ist eigentlich schon ein schöner Schritt nach vorne gewesen, als die ersten Joypads A mit Analogstick kamen auf dem N64. Ja. Also dann halt viel wichtiger auf der PS1, weil es da auch viel mehr Rennspiele gab. Und dann auch mit dem Dreamcast die analogen Trigger. Ja. Das war so ein großer Schritt nach vorne für Rennspiele, weil es hat sich einfach viel geiler angefühlt, dass man auch nicht immer nur die Zustände 0 und 1 hatte, sondern dosiert lenken, dosiert Gas geben. Exakt. Nicht nur lenken, oder eben auch das Gas geben und bremsen, ne? Weil ich meine, wenn du in einem normalen Auto sitzen würdest und deine maximalen, die Option wäre Volleinschlag oder gar nicht, ne? Da könntest du ja nicht vernünftig... Das hat mich irgendwie auch immer so rein gefühlsmäßig gestört, weißt du, dass man eben mit diesem digitalen Zustand lenken und Gas geben, das fühlt sich nicht nach Autofahren an. Ich meine, das war mir bis zu einem gewissen Zeitpunkt egal, aber als dann die Analogsteuerung quasi populär wurde, dann habe ich das richtig zu schätzen gelernt. Klar, am Anfang habe ich jetzt bei einem neuen Rennspiel auch immer nur Vollausschlag oder Nullpunkt genommen zum Lenken oder Vollgas und überhaupt kein Gas. Aber je mehr man reinkommt, desto dankbarer ist man, dass man das eben auch feinfühliger dosieren kann. Ja, Gas und Bremsen, du hast ja vom Michael gesprochen, vorhin, der Ewigkeiten eben noch mit Maus und mit der Tastatur gespielt hat, solche Geschichten. Und ich verstehe auch, wo das dann dementsprechend herkommt. Also Analogsteuerung und analog Gas geben und Bremsen war genau der richtige Schritt, den der Genre gebraucht hat. Aber natürlich muss man als jemand, der das mindestens seit damals 15, 20 Jahren fast schon digital alles gespielt hat, ne, das musste erstmal raus aus deinem Kopf. Ich habe eigentlich zum Beispiel Ridge Racer, habe ich lange Zeit gebraucht, das habe ich eben mit dem Digitalkreuz gespielt, Ridge Racer Type 4 auch, obwohl Negicon oder sowas verfügbar gewesen wäre, das Spezialpad von Namco, was in der Mitte durchgebrochen war, um analog zu lenken, was eben auch unter Puristen als das Hardcore-Super-Lenk-Pad dann galt, bevor dann die Analog-Sticks kamen. Lange Zeit auch selbst Ridge Racer Type 4 mit dem Jogcon, was mit dabei war, habe ich so gespielt. Und erst bei Ridge Racer 5 habe ich mich so langsam dran gewöhnt, ey, Moment, eigentlich okay, fürs Driften brauche ich ja zwar immer Volleinschlag irgendwie, ne, das macht ja Sinn, dass es dort irgendwie funktioniert, aber das dezente Lenken mit dem Stick, ne, dass du nur ein bisschen dann hingehst oder ein bisschen und dann nicht immer, das stört mich bei vielen PS2 und PS3 Rennspielen auch noch. Ich glaube, bei GTA war das auch sehr lange Zeit so, ist immer noch so, dass du dort nicht analog Gas geben und bremsen kannst. Also mit den Schultertasten hinten, sondern das ist auf die normalen X, Viereck und sonst was Tasten, die zwar auch analog sind, aber sehr, sehr schwergängig analog. Die werden auch analog abgefragt, aber es ist kein richtiges Analog. Weil du jetzt gerade schon die PS2-Spiele angesprochen hast, bei Ridge Racer ist mir das schon aufgefallen, dass der DualShock-Controller hieß er denn so? Ja, der DualShock. Stimmt, okay. Ja, DualShock, ja, DualShock 2, so, DualShock 3. Er hatte ja auch schon analoge Digitaltasten, wie klingt das denn jetzt? Aber die waren ja auch so... analog abgefragt. Genau. Habe ich mal aufgeschraubt. Unten halt unter der Taste ist so ein halbrundes Knubbelchen, das irgendwie leicht flexibel ist. Und je fester du das drückst, desto größer wird die Auflagefläche des Knopfes auf den Kontakt. Ah, okay. Und so wird es dann eben analog abgefragt. Und das ist mir schon bei Ridge Racer aufgefallen. Und bei Gran Turismo habe ich das irgendwann auch mal aktiv genutzt. Dann habe ich halt auch die Tasten, Gas und Bremse auf die Schultertasten gelegt, obwohl sie ja eigentlich auch digitale Tasten waren, aber durch die analoge Abfrage konnte man da auch schon so halbwegs dosieren und mal ein bisschen mehr und weniger Gas geben. Ja, und ich meine speziell das DualShock-Design eben, also okay, viele bemängeln immer noch, dass der Analogstick unten ist, anstatt oben, wo das Steuerkreuz ist. Das ist verständlich, weil der Daumen muss ja dann, anstatt dass er natürlich in der Haltung nach oben zeigt, muss er zur Seite sein, damit du dann damit lenkst. Aber ich finde, dass vom Setup her zum Beispiel, dass du hinten die Schultertasten hast für Bremsen und Gas geben, links bremsen, rechts Gas geben und vorne die L- und R-Tasten für Schalten, wenn du das nochmal manuell reinmachen willst. Ne? Auf den Action-Buttons. Auf L1 und R1, dass du dann schalten hast, dass du quasi mit dem Setup hier wirklich alles so hast, dass es auch einem Äquivalent entspricht. Ne? Ja. Das ist ja nicht so zufällig belegt, okay, Viereck ist jetzt Bremsen, X ist Gas geben, Kreis ist Handbremse ziehen und sowas. Das ist ja immer noch abstrakteres Denken, wenn du dann so fahren willst. Aber wenn du das richtig im Griff hast und links und rechts, also so wie Tiptronic schalten, ne? Das ist davor, haben wir uns plus Gas geben und Bremse. Hinten, dann hast du alles gut im Griff. Deshalb finde ich das DualShock-Pad eigentlich ganz gut immer für Racer. Hey, warte mal kurz, wo würdest du die Schaltung hinlegen? Auf L1 und R1. Ach so. Und Gas und Bremse auf? Auf L2 und R2 hinten. Nee, das kann ich nicht. Nee, du weil dann habe ich ja wieder vier Finger im Einsatz, also die Ring und Mittelfinger, das kann ich irgendwie nicht koordinieren. Ich mache halt auf die Schultertasten Gas und Bremse und schalte aber trotzdem mit X und Quadrat beziehungsweise A. Achso, okay. Und Handbremse ist dann auf Kreis oder B. Und okay, Handbremse muss auf Kreis sein, weil die überall dort war. Ja. Aber das stimmt, diese analogen Tasten, also ich konnte anfangs auch wirklich nicht glauben, dass die analog sind. Viele mussten sich ja erstmal überzeugen, dass ich drücke ein wenig und das fährt nun wenig. Ne? Mhm. Ich drücke viel und es fährt viel. Ich finde das gut. Ja. Nee, es ist auch gut, ne? Aber es ist natürlich nicht ganz so gut, als wenn du wirklich richtig immer analoge mit langen Wegen vor allem, ne? Ja. Was ich da ein bisschen strange fand bei den GameCube-Pads, ne, die dann auch noch immer mit dem Druckpunkt unten noch, mit dem Klick, das war irgendwie auch nicht so ganz gut umgesetzt, fand ich ein bisschen strange immer. Ergonomisch fand ich das GameCube-Pad cool, aber das war von der Haptik her und von der Belegung und ich konnte es nicht leiden, wie oft ich X und Y nicht auseinanderhalten konnte. Ja, das kann ich heute noch nicht. Warum sind das so komische Nieren-Buttons irgendwie? Ja. Ja? Also alle Hersteller seitdem benutzen eh immer nur A, B, X, Y, immer in verschiedenen Positionen und verschiedenen Farben. Mhm. Ne? Von Dreamcast über Xbox, über alles drum und dran. Haben die alles quasi dasselbe, dass du es immer wieder neu lernen musst. Ja, immer Shenmue besonders irritierend, wenn du es auf zwei Plattformen spielst, wo die Knöpfe einfach anders sind mit allen Farben und Buchstaben. Ja, stimmt. Ne, aber so vom Pad her, so PS2-Pad finde ich eigentlich ganz gut. Das war eben, wo ich mich dran bei Ridge Racer 5 war es eben. Ich glaube, damit können wir auch gleich richtig einsteigen. Oder haben wir da noch was? Jetzt sind wir hier noch in der PS1 Dreamcast N64-Ära. Ich hätte jetzt gerne noch mal kurz, Ja, zu Toka hätte ich noch gesagt, der Nachfolger war World Touring Car Championship, der dritte Teil. Das war der erste, den ich ein bisschen ausgiebiger gespielt habe und da hat mich auch begeistert, dass es eben immer flüssig war mit 30 Frames. Es sah sehr gut aus, es war ein großes Fahrerfeld, die Autos waren verdammt intelligent. Es waren halt aus verschiedenen Rennligen, Strecken drin, jetzt auch in Australien oder V8 Supercars und waren mal eine andere Herangehensweise. Also, andere Ligen meinst du? Andere Ligen einfach, die man jetzt auch als Europäer nicht unbedingt kennt. Und ein Schadensmodell hat es gehabt, was auch ziemlich cool war. Ja, das war ein echt rundes Spiel. Stimmt. Also Schadensmodell und sowas finde ich auch immer ganz wichtig, speziell bei solchen Sachen. Ja. Also wenn du von der Gran Turismo-Ecke kommst, du hast natürlich gesagt, The Real Driving Simulator, ne? Und dann effektiv die Autos wie eine Flipperkugeln dann auf der Fahrbahn sind, weil so habe ich es dann gespielt. Ja, ich bin in die Autos in den Kurven reingefahren, als Flipperkugel dort abgeprallt, damit ich an die davor vorbeikomme, weil so ist die Crash. Ey, lustig jetzt gerade, wo du sagst, schlechterweise habe ich mir gestern Fast and the Furious of RTL 2 hingeguckt. Teil 1. Und hier vor irgendeinem blöden Rennen saß so ein Japaner in seinem Auto, weißt du, bevor es losgeht. Und dann wollten sie den cool darstellen, indem sie ihm einfach locker PS1 zocken lassen in seinem Auto. Was hat er gespielt? Gran Turismo 1, wie er gerade dumm gegen die Bande fährt, weil er es nicht drauf hat. Gute Aussichten fürs richtige Rennen. Ja, aber das ist mir auch wieder aufgefallen. Mann, sieht der scheiße aus, wenn man in Gran Turismo 1 gegen die Bande fährt, wie es dann wegplopst, das Auto. Eben. Ne, die machen ja jetzt, also kurz als Einschub nochmal, nicht, dass wir gleich zum Thema hingehen, die machen doch jetzt einen Schadensmodell nochmal nachträglich rein in Gran Turismo 5. Ey, jetzt mal ernsthaft. Wo wollen wir jetzt Gran Turismo besprechen? Oder? Wollen wir Gran Turismo? Dann lass uns Gran Turismo nehmen. Wir gucken nochmal, was wir bei PS1 hatten, ne, und steigen dann in die PS2-Ära ein. Aber jetzt ist erstmal Gran Turismo-Time. Komm, wir machen noch. Ich mach noch Extreme G kurz. Schmeiß Extreme G rein, bitte sehr. So, als letztes N64-Rennspiel, das war nämlich das Einzige, was mir auf dem N64 gefallen hat. Ist jetzt auch nicht unbedingt jedermanns Sache, aber Ich war eh nicht so der Future Racer Fan, aber mir hat eigentlich das Design von den Bikes gefallen. Das war schon mal so ein Hook, der mich veranlasst hat, das Ding zu kaufen. Mhm. 150 Mark damals noch. Natürlich, ja. Und es war eigentlich auch so in Sachen Style ganz gut aufgemacht. Das war halt, hatte coole Techno-Musik. Ich war jetzt nie so der Elektronik-Fan, aber die hat mir trotzdem gut gefallen, hat auch gut zum Spiel gepasst. Mhm. Und auch das, wie gesagt, das Design von diesen Bikes war ganz geil. Das Streckendesign schön abgefahren mit Loopings und ganz krassen Senken und Kuppen und Tälern und Bergen und Steilkurven. Im Grunde war es ein Wipeout-Klon, nur eben nicht mit Gleitern, sondern eben mit Bikes, die auf dem Boden fahren. Ja, also das ist, was auch die meisten, glaube ich, erstmal in dem Spiel gesehen haben. Ein Wipeout-Klon, oder besser gesagt nicht Wipeout-Klon, sondern das Wipeout-Äquivalent fürs N64. Genau, und was mir daran aber besser gefallen hat, dass die eben auf dem Boden sind, da sind sie in Kurven nicht so weit rausgetrieben worden wie jetzt bei Wipeout, weil das fand ich immer gewöhnungsbedürftig, das hat mich immer, das kam mir nicht so tight vor, das war ein bisschen schwammig. Nee, Wipeout war immer ja absichtlich so mit diesem Schwammigen mit drin, weil es einfach, also es gibt glaube ich kein vergleichbares Rennspiel eben was, wo du wirklich Gleiter hast, die dann eben wirklich ausbrechen hinten und du die komplett anderes als ein Auto, das Haptik unten irgendwie mit den, mit den Reifen hat. Ja, aber voll gerechtfertigt, das war jetzt halt nur rein geschmacklich nicht so mein Ding, deswegen hat mir Extreme G besser gefallen. Sau schnell war es. Das würde ich ja gern nochmal als Xbox Live Arcade Download sehen oder so. Das könnte, ich weiß. Also nochmal aufpoliert in HD-Optik, aber eben mit derselben Geschwindigkeit, nur eben flüssig und technisch sauber und mit. Würde ich mir gerne mal angucken. Ich glaube, Acclaim ist es gewesen, genau, oder? Ja. Wenn ich mich nicht irre. Die sind ja, ich weiß nicht, gibt's wo die Rechte mittlerweile liegen. Ich gucke nochmal, es gab noch mehr Extreme G später, ne? 2, 3 fürs N64, dann noch X-Gra. Ja. Genau. Extreme G Racing. Drei war für die PS2 schon. Und dann das, also nur 2 für das N64. Auf dem PC gab es nochmal ein Remake. Und auf dem GameCube gab es dann XG3, Extreme G Racing. Mhm. Und XGRA, Extreme G Racing. Ja, das war das letzte. Und das war so halb gar, naja. Ja, nichts, was man kaufen muss. Wie viele N64-Serien, die dann mit jedem Teil ein bisschen ausgefranst sind. So als Querverweis Turok zum Beispiel, was ja auch gut oder populär angefangen hat. Dann gab es irgendwie Turok, Multiplayer, Turok, Dings da. Was da eh nicht viel gerissen hat. Extreme G wollte ich mir immer kaufen. Natürlich 150 Mark, du sagst es schon, N64-Spiele waren die teuersten eben, die dort waren. Mhm. Zwischen 150 und 200 Mark bezahlen für ein Modul. Und ich habe es irgendwann bei einem Gebrauchthändler gesehen für 70 Mark und ich habe mir dann das Geld zusammengespart. Mhm. Ne? Aber dann war es, als ich es kaufen wollte, war es weg. Ja. Ne? Und ich wollte es immer fürs N64 haben, einerseits, weil großer Wipeout-Fan auf der PlayStation 1 und natürlich, das ist jetzt, es gibt kein Wipeout-Spiel, oder gab es damals nicht für das N64, dass ich mir dann Extreme G hole und vor allem das N64, also so gemeckert wird heutzutage darüber, es war 3D-Grafik, eigentlich von 3D-Grafik die stärkste Konsole, die auf dem Markt war. Ne? Ja, also doch fand ich auch. Ja, also trotz aller Wischiwaschi-Texturen und so weiter, ne, das Ding konnte, das hatte glaube ich 90 Megahertz oder so, verglichen mit den 30, die PS1 hatte und das sah zudem auch an, dass da einfach flüssige Polygongrafik dann dort sein. Und wenn du so allein F-Zero, der Speed, der dann dort passiert ist, mit ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr hübscher war ja Extreme G als das F-Zero X, was dort gewesen, wollte ich dann dementsprechend immer spielen, leider nie bekommen in der Form. Und ein paar Wochen später, nee, ich glaube ein paar Monate später, kam dann tatsächlich Wipeout für das N64 raus, Wipeout 64, wo ich dachte, Moment, das ist doch ein Sony-Spiel. Wie kann das denn da rauskommen? Genauso komisch wie bei Ridge Racer 64. Ridge Racer ist ja die PlayStation-Franchise. Aber leider waren, okay, Ridge Racer, glaube ich, 64 war ganz okay. Mhm. Wipeout fand ich nicht so gut auf dem N64. Irgendwie ist da der Funke nicht übergesprungen, verglichen mit Wipeout 1 oder Wipeout 2097 besonders, was, glaube ich, das beste Future Racing Rennspiel auf der PS1 ist. Noch kurz zu Extreme G, da wird ja auch immer viel gemotzt. Man kann das Spiel eigentlich spielen, ohne lenken zu müssen, weil das Bike knallt dann in die Bande und wird einfach geführt und du musst eigentlich gar nicht lenken, klar. Mhm. Trotzdem fand ich es ganz reizvoll bei dem Spiel, wenn man wirklich versucht hat, ohne Anecken zu fahren, was echt schwer war, aber das ging nach einer Zeit und dann hat man auch so einen kleinen Adrenalinstoß bekommen, so von wegen, ich bin jetzt eine ganze Runde ohne Anhänger gefahren, super geil, ich bin der Held. Das fand ich ganz geil und eine Kuriosität, sag ich mal, war ja auch, dass man das Spiel einhändig spielen konnte, weil Gas hat man mit dem Z-Trigger unten gegeben vom N64-Controller und lenken konnte man mit dem Analogstick, Bremsen brauchte man eh nicht. Mhm. Das Einzige, was man nicht konnte, ist, sich in die Kurven zu legen, aber trotzdem konnte man das einhändig spielen. Das ist eigentlich ganz lustig. Was schon relativ besonders ist. Also speziell, wenn man es heute, wir haben es ja vorhin kurz drüber unterhalten, effektiv der Knubbel da quasi, wo der Analogstick und der Z-Button dran war beim N64, das ist ja effektiv der Nunchuck, den du heute bei der Wii hast. Ja, ja. Direkt vom Griff, der Analogstick oben drauf, hinten eine Taste, die du dann dementsprechend entsprechend benutzen kannst. Und wenn du, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich nur mit dem dann spielen würde, ich muss ja noch irgendwie greifen oder sowas, weil es war mir ein bisschen zu unstabil, ne, wenn es nur in einer Hand drin ist, weil da hängt ja noch dieser ganze, der Flügel, Klumpquatsch an der Seite drum dran, ne? Inklusive dem Steuerkreuz, was bei allem verkrustet ist, weil es nie jemand benutzt hat. Ja? Auch ich habe es bei Killer Instinct viel benutzt. Nein, du hast es nur bei Killer Instinct benutzt. Wir sagen ja nicht, wie gut dieses Spiel war oder wie schlecht dieses Spiel war. Wir treffen ja keine wertende Aussage. Okay. Ja? So. Warte mal, 19 Minuten, blieb. Sehr gut. Okay, warte mal. Ich habe noch was aus der Ära. Da würde ich auch mir was Schlechtes tun, wenn ich das nicht erwähne. Wer mich kennt, der weiß, ich mag gerne japanische Rollenspiele. Ja, also mag. Echt? Oder mag, ja, hier und da, ich spiele die mal ab und zu mal ganz gerne. Gar nicht, ja. Und es ist eine neue Info, das erzähle ich auch nicht jedem. Ne? Und speziell in dieser Redaktion ist es auch nicht bekannt, dass ich gerne Japaner-RPGs mag. Aber während der PS1-Ära war quasi Squaresoft der Entwickler schlechthin für PS1-Rollenspiele. Das ist alles von Chrono Cross, Vagrant Story, Final Fantasy und alles drum und dran, was dort kommt. Die hatten einfach nur geile Spiele. Ne? Und was die dann auch zusätzlich gemacht haben, was nur als japanische Version rausgekommen ist, das ist ein Spiel namens Racing Lagoon. Racing Lagoon habe ich mir damals importiert. Das war nämlich ein Rollenspiel. Ja, ein Rollenspiel gemischt mit einem Rennspiel. Mhm. Ja, du musst dir ungefähr vorspielen, du hast ein Part, du bist, die Oberwelt ist Tokio, glaube ich. Tokio bei Nacht. So dieses typische Fast and Furious Tokyo Drift Setting. Ne, Tokyo, da gibt es doch viele Spiele, die so diese Tokyo Highway Battle oder so. Genau, Tokyo Highway Battle und sowas. Ja, das ist dem, Tokio bei Tag ist anscheinend eh voll und scheiße, ne, dass du da nicht fahren würdest. Aber nachts sind die Straßen wohl leer. Die haben dort dicke, fette Autobahnen. Die haben die glitzernden Lichter überall. Das macht natürlich auch gleich ein gutes Setting für das. Also ich vergleiche Racing Lagoon in dem Speziellen immer, ich sage, das sind die Nachtfahrsequenzen von Gran Turismo. Mhm. Es gab ja diese zwei Strecken, Strecken, die in der Nacht stattgefunden haben bei Gran Turismo und die man noch ein bisschen flüssiger fahren konnte damals, wenn man dann den Cheatcode eingemacht hat, dass du 60 statt 30 Frames hattest. Schnell nochmal ein Random Fact reingeschmissen hier. Ja, das hatte ich schon beim PS1-Cast gesagt. Ja, ich weiß. Aber der Racing Lagoon war essentiell diese Fahrsequenzen aus Gran Turismo mitten im Rollenspiel dran, dass du, das Tokio war die Oberwelt, wo du mit dem kleinen Auto auf einer Map rumgefahren bist und dann gab es Random Encounter sozusagen, dass Leute dich herausgefordert haben zu einem Rennen. Ja. Und da, Entschuldigung. Klingt aber jetzt gar nicht so verkehrt eigentlich. Nee, es klingt absolut nicht verkehrt. Du hattest dann quasi an Ampeln oder sowas, auf einmal hat es dann umgeschaltet in die Rennsicht und dann musst du 3 Runden fahren oder sowas gegen den einen. Vorteil natürlich dadurch, dass es das Nachtsetting in Tokio war, dass dann nicht mehr viele Leute rumgelaufen sind, dass du nur mit dem Auto da warst, dass es irgendwie innerhalb der Story erklärt hat, dass da kein anderer Verkehr oder sowas dort ist. Oder ich weiß nicht, vielleicht gab es noch eine Handvoll Autos, aber es ist schon Urzeiten her, dass ich es gespielt habe. Gab es da dann auch Experience Points und es gab Experience Items Points und so? Genau, solches, du konntest dein Auto tunen dann mit den Items. Ne, sozusagen, was lustig war ja irgendwie rundenbasiertes Rennspiel. Hä, wie? Naja, ist ja auch egal. Ey, es gibt auch rundenbasierte Shooter mit Panzer Dragoon Saga als Rollenspiel zum Beispiel. Das ist ein Flightstick-Shooter eigentlich, aber es ist ein rundenbasierter Shooter effektiv, wo du dann drumherum fliegst und deine Position auswählst. Oder ich hab mir Ring of Red ist auch so ein bisschen. Ring of Red, ja, aber Ring of Red ist kein Shooter, aber. Ring of Red ist eher schon ein klassisches Strategie-RPG, was wir vergessen haben im Strategiecast übrigens. aber das Racing Lagoon war eben, also allein von der Idee her fand ich es eben cool. Die Grafik war ein bisschen, ja, der typische PS1-Render-Scheiß, ne? Und natürlich sehr, sehr japanoid. War leider nur auf Englisch das Spiel, auf Japanisch das Spiel, also keine englische Übersetzung dafür, dass ich es dementsprechend nicht allzu weit zocken konnte. Und Andererseits war es, glaube ich, aber auch nicht so schade, weil der Rollenspielpart und der Rennspielpart waren beide maximal okay. Ja, ne? Das ist oft so ein Problem, ne? Eben, also verglichen mit so einem zum Beispiel ein Spore, ne? Was ja so 5-6 Genres auf einmal reinnimmt und die alle maximal okay sind, das ergibt ja noch kein Wahnsinnsspiel dann leider. Ja, eben. Ne? Sondern ein maximal okayes Spiel. Und anders bei Borderlands, wo viele beide Aspekte loben, also den Rollenspielpart und den Shooterpart. Kann auch anders gehen. Es kann auch anders gehen, aber es muss, wenn eines davon nicht passt, zieht es das ganze Spiel mit runter. Racing Lagoon ist eben so ein Sonderfall gewesen und auch es wurde auch nicht fortgesetzt oder irgendwas anderes damit gemacht, hat sich wahrscheinlich eh nicht so gut verkauft. Aber ich fand es von der Idee sehr kreativ und eigentlich ganz cool. Und eigentlich müsste es ja mein Lieblingsspiel aller Zeiten sein, wenn es Rennspiele und Rollenspiele kombiniert. Eigentlich schon, oder? Ja. Ja, ich muss mal zu Hause. Gut, aber ich esse auch gern irgendwie Kuchen und Wurst, aber nicht beides zusammen. Ja, wenn Kuchen. Ja, okay, vergiss es. Wurstkuchen! Wurstkuchen! Ja, vielleicht so wie Kerzen bei einem Geburtstagskuchen, so kleine Würstchen drauf. So. Sehr gut. Okay, ja, hast du da noch was? Habe ich noch was? Kurz nochmal reinwerfen. Saturn-Spiele haben wir bei den Arcade-Sachen geredet mit Sega Rally und Daytona. Daytona Championship, die bessere Edition, die von Daytona nochmal rausgekommen ist. War auch Daytona Championship Edition war besser als das Daytona auf dem Dreamcast später, was auch so ein Windows CE-Titel, haben wir ja vorhin drüber gesprochen in Ruhe, wo die Grafik abgespeckt wurde, damit es online spielbar ist. Und ich glaube, es war nicht mal online spielbar, die haben es einfach so entwickelt mit dieser Windows CE-Form auf dem Dreamcast. Daytona Championship Edition war die beste Daytona-Version für zu Hause, die du spielen kannst. Es gab noch Manx TT für den Saturn. Das war das quasi von den Sega Rally-Machern, glaube ich, ist es gewesen. Sega Rally Daytona-Machern, die aber einen Motorradracer dann gemacht haben. Ne? Mhm. Manx ist ja die Isle of Wight, oder wie heißt diese Insel? Isle of Man ist es? Ja. Ich glaube schon. Genau, Isle of Wight war was anderes. Aber Isle of Man, wo dieses Motorradrennen in England gibt. Und das wurde quasi als auch ein ganz großer Automat gewesen und später Saturn-Umsetzung. Manx DT, also Manx TT, ne? Time Trial oder wofür das auch immer das steht. Das ist glaube ich, eine Strecke, die würde ich gerne öfter mal in Rennspielen sehen. Die ist aber ich kenne mich da jetzt gar nicht so aus. Kann man da auch mit Autos drüber fahren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber jetzt rein rennstreckenmäßig ist halt die Nordschleife so mein Favorit. Aber sowas wäre dann auch mal ganz geil. Ja, so einfach, so bei all den Rennspielen, die es gibt, natürlich ist ja prädestiniert, dass du, wenn du nicht gerade absurde Fantasiestrecken machst, dass du dir Lizenzen einkaufst und dann die berühmtesten Strecken hast, weil du kennst es ja als Autofan und so weiter, jeder wird gerne mal auf der Nordschleife durchrasen, mit seiner fetten Karre und so weiter, da passt es, dass das Äquivalent oder die Strecken dementsprechend in den Spielen drin ist, das werden ganz viele bei Gran Turismo 5 dann machen, wenn es dann soweit ist, möglichst fotorealistisch. Aber so natürlich wiederholen sich die Strecken dann auch sehr oft bei vielen Spielen. Ne? Ja, ja. Du hast also, ich habe vorhin Newman Haas Racing angesprochen, dieses Indie-Champ-Car-Ding, ja. Mhm. Was bringen dir dann die 20 Strecken, wenn alles Ovale sind zum Beispiel, ne? Und die dann eh. Ja, klar. Wäre jetzt auch so ein Ding, was ich jetzt bei Toka irgendwie kritisiert hätte oder generell bei diesen Underdog realistisch Racing-Spielen, dass da viele Strecken drin sind, die einfach nicht so attraktiv sind. Ich bin zum Beispiel ein echter erklärter Feind von Silverstone, die hässlich und scheiße ist. Oh. Ja, aber es ist England. England ist hässlich und scheiße. Ja, und flach und ach, da passiert nichts. Ja. Naja. Aber bei Toka fand ich es nicht schlecht. So, also Donington, was ich erwähnt habe, die liegt ja komplett in grün, glaube ich, die Strecke. Ne? Da hat man Strecken gesehen, also damals war ich ja noch auch richtig großer Formel-1-Fan, habe es immer sehr aktuell alles verfolgt und dementsprechend kannte man natürlich Silverstone die normalen Strecken, aber die Touring-Car-Sachen, die waren natürlich nicht so präsent im Fernsehen. Ne? Dementsprechend waren das für mich neue Strecken, die ich dann dort mit Toka 2 gesehen habe. Schreib mal auf, vielleicht kommen wir ja gegen Ende noch oder irgendwann, wenn es passt, mal unsere Lieblingsstrecken nochmal aufzählen. Lieblingsstrecken. Egal aus dem Spiel, Fantasie oder Real. Oh, sehr gut. Das ist ein ganz gutes Thema. Das ist ein guter Abschluss für nachher. Merken wir uns dann. So. Manx DT, ja, ich glaube, das müsste es für diese Ära gewesen sein eigentlich. So, dann machen wir Gran Turismo jetzt. Genau, das haben wir ja auch vor. Ja. Wie lange ist das wieder her, wo wir das beschlossen haben? Ist auch egal. Ja, ist auch egal. Nee, das gehört ja dazu. Ein richtiger Podcast lebt ja und ist nicht strikt nach Zeitplan vorgegeben oder was man sich dann aufgeschrieben hat. Gran Turismo. Gran Turismo, bitte sehr. Bei der PS1 oder was? Ja, ich glaube, die ersten Teile haben wir schon ein bisschen ausführlicher im PS1-Cast besprochen. Ja. Deshalb können wir nochmal kurz die Eckdaten abfeiern. Naja, da hatte ich auch nur gesagt, dass ich das damals nicht so intensiv gespielt habe, sondern eher nur bei Freunden so im Splitscreen-Modus, weil ich eben kein PS1-Besitzer und kein PS1-Freund war. Mhm. Wobei ich immer wieder zugeben muss, dass sie die besseren Spiele hatte, aber das nur am Rande. bei Gran Turismo hat mich schon von Anfang an begeistert, dass das eben diesen realistischen Look hatte und dass man auch Kombis fahren kann oder Allerweltsautos so. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Also heute findet man sowas eher scheiße und ich denke mir, ach komm, hau ab mit den kleinen Karren. Bei Gran Turismo war das aber ein Novum und ich fand das auch ganz cool, dass man da mit einem Subaru Legacy oder naja, hauptsächlich japanische Karren waren eben im ersten Teil drin, im zweiten sind dann auch mehr europäische Wagen dazugekommen. Ja. Ich fand das irgendwie ganz reizvoll, dass man da auch mal mit einem Zweier Golf über eine... Genau. Dass du effektiv vielleicht sogar mit deiner eigenen Karre dort herumfahren kannst. Und die Wahrscheinlichkeit war da besonders hoch, dass man da im Spiel ein Auto fahren konnte, was man auch in echt schon mal gefahren ist. Ich glaube, ich hab dort mein Fahrschulauto gefahren. Ja. Und das waren ja eh irgendwelche Golf 2s oder Golf 3s oder sowas, die dann damals unterwegs gewesen sind mit der Ende der 90er. Und ja, den Appeal verstehe ich absolut. Ich war damals, ich habe es gehasst, will ich jetzt nicht sagen, Gran Turismo am Anfang, aber ich konnte den Hype nicht so richtig für mich persönlich nachvollziehen, weil ich war richtig in Ridge Racer aufgegangen. Ne? Ja. Ridge Racer, Arcade Racing, Driften und so weiter und so fort. Und mir ging dieser Aspekt von wegen, realistische Autos sind cool und die Strecken waren natürlich eh alle erfunden, die dort drin sind. Das war eben andersrum wie normalerweise. Mhm. Ne, sonst hast du ja viele echte Strecken und dann teilweise, wenn die Lizenz für Ferrari nicht haben, ist es ein anderes Auto, was rot ist, was dort angebaut ist. Dort hattest du keine echten Strecken, Fantasiestrecken, die cool aufgebaut waren, aber eben die realistischen Autos. Plus der ganze Tuning-Aspekt, der mich null anmacht, leider dort. Okay, ich schraube das kurz an der Feder unten, damit ich besser in die Kurve komme mit meinem Billig-Auto. Damit ich da andere Sachen freischalten kann. Was gut war, war der Hochglanzlook. Ja. Der war also vom einfach coole Menüs aufgebaut. Ja, sah wertig aus, nicht mehr wie ein Spiel, sondern so, damit kann man hausieren gehen, auch bei Leuten, die jetzt Videospiele allgemein eher so schief angucken, da kann man sagen, hier, guck dir das mal an. Genau, ne? Das war so einer, hey, ich pack das mal ein bisschen, wo du so Eye-Candy einfach zeigen kannst, wo die dann, das sind jetzt Videospiele, das weiß ich ja gar nicht, ne, dass das so cool ausschauen kann, ne? Also realistische Rennkurse gab es aber trotzdem auch in Gran Turismo, ne? Ja, aber die waren natürlich... Also später auf jeden Fall in 3, 4 Später auf jeden Fall am Anfang die klassischen Strecken. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die allererste. Ja, jetzt spontan fällt mir halt Trial Mountain ein. Autumn Ring oder Autumn Ring, ja. Und wie die alle heißen. Die waren natürlich dann Archetypen von Rennstrecken. Ne? Mhm. Die Strecke im Wald, die Strecke im Rennkurs und dann eben so aufgebaut, dass die müssen ja nicht nur als Rennkurse funktionieren, sondern du hattest ja auch die Teilstücke, wo du dann die Trials gemacht hast, die Fahrschulaufgaben, wo du dann, okay, jetzt drifte viermal um diesen Kreis rund um die Kurve oder irgendwie sowas, wo du dann nur Drifts machen musst. Nein, das war ja gar nicht, genau, das waren gar keine Drifts. Das wäre jetzt nämlich, du musst halt wirklich so schnell wie möglich diesen kreisrunden Kurs fahren. Exakt, ja. Das meine ich. War auch eine scheiß Aufgabe. Generell finde ich die Fahrschule ganz lustig und anspornend, aber was mich an Gran Turismo auch immer ein bisschen genervt hat, war, dass man da nie so driften konnte, weil im echten Leben geht das auch, wenn das Auto entsprechend einen Antrieb und PS hat. Das war irgendwie bei Gran Turismo, glaube ich, nie so möglich, täuscht. Es war das andere Extrem auf jeden Fall. Ne? Ja. Also es gab ja den Unterschied, ist das immer noch bei den ganz aktuellen, zwischen der im Menü kannst du ja auswählen Arcade-Mode und Simulation-Mode. Ja. Ne? Und ich habe eben als den Arcade-Mode gespielt, weil ich mir diese ganze Kaufscheiße oder Tuning-Scheiße da ersparen wollte. Mhm. Es hat sich nicht ganz wie ein Ridge Racer gespielt, aber das sollte es auch nicht. Ridge Racer ist ja auch effektiv eigentlich kein richtiges Rennspiel, sondern es ist mehr ein Rennspiel-Skill-Test irgendwie, wie gut du mit dieser Nadel umgehen kannst, wie gut du dann drumherum driften kannst. Und eben für den Real Driving Simulator die Tatsache, dass du eben wie Flipperkugeln dort rumgefahren bist, was dann das ein bisschen untergraben hat für mich. Aber ich hätte mir jetzt auch gar kein Ridge Racer Driftverhalten gewünscht, sondern absolut nicht. Also man kann es ja provozieren irgendwie, wenn man eben scharf einlenkt, vom Gas geht und dann in der Kurve nochmal aufs Gas tritt, damit die Karre ausbricht. Das hätte eigentlich gehen müssen und ging nicht. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, dann geht das erst seit Gran Turismo HD, also bei diesem Gran Turismo 5 Vorläufer. HD war ja noch vor Prolog. Vor Prolog und Prolog jetzt auch. Konntest. Also da haben sie jetzt schon so sich ein bisschen um diese Driftphysik gekümmert und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja, irgendwas müssen die ja mit der ganzen Zeit machen, die sie dann dort investieren können. Ich meine, Gran Turismo 1, Gran Turismo Demo 2 ein, zwei Jahre später war ja quasi ein Update einfach von allen Sachen, was natürlich auch größer mal wieder größer. Es Rallye-Modus. Ich glaube, wo ich mich an Gran Turismo 2 dran erinnere, das war ja dann auf zwei Discs dann gekommen, für die Arcade und die Simulation Disc. Und die hatte so, kennst du noch diese Scratch and Sniff Geschichten, wo du konntest auf der Disc selber. Stimmt, und Reifen. Genau, du konntest. War das Gran Turismo? Ja, das war Gran Turismo 2, glaube ich. Cool. Du konntest auf der Disc selber reiben. Das hatte irgendwie, das war so ein Feld, was speziell beschichtet war. Und dann, wenn du in deinem Finger gerochen hast, roch es nach verbranntem Gummi. Ist lustig. Ne? Ist eigentlich so eine lustige Idee, die da noch mit bei war. Ja, Gran Turismo 2, ich glaube, da brauchen wir auch nicht allzu viel, wirklich ein Upgrade gewesen, aber wo viele, ich glaube, das war auch das Spiel, was die PS2 dann letztendlich gepusht hat. Genau. Das Spiel, wo alle was, auch Lenkräder gekauft haben dafür. Unter anderem, genau, stimmt, das fand ich, war auch schön, dass das irgendwie die Force Feedback Lenkradperipherie eingeführt hat quasi. Aber bevor Gran Turismo 3 kam, das war ja fast so ein Kampf, nee, eigentlich war es nicht annähernd so ein Kampf wie jetzt bei Gran Turismo 5. Mhm. Aber das war ja auch früh angekündigt und es tat sich lange nichts, bis dann endlich mal kam und auch Gran Turismo 3 kam sehr spät im Vergleich zum ersten, das stimmt, zur ersten Ankündigung. Das stimmt. Viele haben es als Launch-Titel gedacht, aber es hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Genau, und da gab es ja früh schon Screenshots. Da hieß es, glaube ich, noch Gran Turismo 2000, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ach ja, stimmt. Das war hässlich. Also ich kenne jetzt nur die Screenshots, aber da hat jeder gesagt, boah, was ist das? Nö, Gran Turismo ist tot. Matschtexturen im Publikum und ja, das Einzige, was nett aussah, war das Auto, aber die ganze Umgebung war scheiße und jeder hat es schon abgeschrieben gehabt und dann kam es raus und auf einmal, boah. Also, oder fandst du das auch boah? Von der Optik her fand ich es boah. Ich fand's auch boah. Ja, also ganz im Ernst, das sind so Sachen, speziell wenn du aus der Zeit dort gekommen bist, ich meine, wir haben alle Dreamcast gespielt, ne? Und am Anfang, wo die PS2-Sachen gekommen sind, da hast du natürlich als quasi gekränkter Sega-Fan, jetzt kommt Sony und machen. Konnte man schön über PS2-Spiele lästern. Genau, alles flimmert, alles hat dicke Sägezahnkanten, alles ruckelt und so weiter. Speziell die Spiele, sowas wie ein Dead or Alive, was es für beide Konsolen gab am Anfang, ne? Mhm. Und die Dreamcast-Fassung schön glatt, schön flüssig. PS2 ruckelt, Sägezahnkanten. Muss ich gerade sagen, Dead or Alive habe ich auch mal gegen Simon gespielt. Damals hat er ein japanisches PS2-Pad kaputt gehauen auf dem Boden. Wo ich auch dachte, Moment mal, die Kiste ist hier noch nicht mal in Deutschland raus, Simon, du kannst hier jetzt nicht einfach ein Pad kaputt hauen. Kann er gut, ja. Ja, das wissen wir mittlerweile. Ja, genau das war das Ding, dass PS2 einfach als die schwächere Konsole fast schon angesehen war und mit ein bisschen Schadenfreude, dass die technisch die Spiele nicht so gut sind, aber trotzdem als Dreamcast Hardcore-Fan hat sich ein bisschen geärgert. Das Ding kommt für 869 Mark, glaube ich, damals hier raus. Mhm. Ne? Überteuert ohne Ende. Die Leute reißen es trotzdem wie blöd aus den Regalen, obwohl schlechte Spiele gibt. Ne? Dann mussten eben nach und nach quasi Spiele rauskommen, die dich bekehrt haben, ne? Die dich auch überzeugt haben, dass die PS2-Plattform zwar schwer zu programmieren ist, dass da nicht so leicht einfach Spiele umsetzbar sind, aber wenn jemand mit der gut kann, also auch das Paradebeispiel Metal Gear Solid 2, ne? Was auch immer man vom Spiel halten will, ich finde es immer noch sehr gut, als dieser erste Trailer gekommen ist. Hey, also grafisch hat mich das auch echt umgehauen. Eben. Und das Beste dran ist ja, es war nicht nur der Trailer sah ja so aus, das kann nicht sein, dass es auf einer PS2 oder auf einer Konsole läuft, die zu Hause ist. Das sind gerenderte Cutscenes, die wir dort sehen. Und das Spiel war exakt genau so gleich. Ja. Und es hat sich auch so gespielt. Und das war dann eben auch bei Gran Turismo 3 der Fall. Nachdem an diese hässlichen Gran Turismo 2000 Screenshots kann ich mich auch erinnern. Mhm. Effektiv, ich glaube, das waren wirklich einfach nur Gran Turismo 2 Screenshots, die ein bisschen hochskaliert wurden. Ja. Ja, genau wie sie es mit Gran Turismo PSP gemacht haben, was ja ist ja letztes Jahr rausgekommen, ne? Aber das war ja angekündigt seit Anfang der PSP, seit 4, 5 Jahren, wo sie so ein billiges Mockup dort reingetan haben. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das noch kommt, aber es kam wirklich Wahnsinn. Ich hätte auch nicht gedacht. Auch ein bisschen, ja, schade dafür, dass als es gekommen ist, ne, es wurde ja quasi als der Messias erwartet, ne, aber irgendwie ist es ein bisschen dann oft so stillen Beifall oder so, ja, nettes Spiel, aber nicht wirklich toll. Gut, da würde ich jetzt einfach aus meiner Sicht dazu sagen, dass ich auf der PSP ungern Rennspiele spiele. Ja? Also generell auf Handhelds, ich finde jetzt Gran Turismo auf der PSP sieht geil aus, aber da fehlt mir einfach jetzt die Kontrolle, die eben durch den kleinen Analogknubbel und die Tasten nicht gegeben ist. Der Knubbel ist nicht so, ich habe sehr viel Ridge Racer gespielt auf PSP. Das also, war geil, das war okay. Was ja quasi so Ridge Racer Best Of ist auf der PSP mit den besten Strecken plus neue Sachen plus ein bisschen andere Musik. Aber so viele andere Sachen auch nicht. Also Gran Turismo PSP habe ich auch noch nicht wirklich angefangen. Werde ich aber machen, weil man ja eben die Autos dann in den Teil 5 übernehmen kann und das ist schon so ein kleiner Ansporn. Abo PSP, kurzer... Ich glaube, war das erst bei Gran Turismo 4, dass du die PSP als Rückspiegel benutzen kannst? Boah, da erzählst du was. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht sogar schon bei einem Formel-1-Spiel ging. War es bei einem Formel-1-Spiel schon? so den Connected bei dem, bei so einem, bei dem ersten Formel 1 Spiel, was für die PS2 kam, ging das glaube ich auch schon. Kann es sein, könnte sein. Es wird auf jeden Fall bei Gran Turismo 5, denke ich mal, drin sein, dass du die PSP als Rückspiegel benutzen kannst. Ja. Oder zwei PSPs, die kannst du ja wireless connecten, dass du die wie Rückspiegel aufbaust neben dem Fernseher. Das wäre geil, oder? Ja? Oder drei PSPs, eine oben noch. Für das wäre schon cool. Das wäre schon ziemlich geil. Da würde ich mir glatt nochmal ein paar besorgen. Mann, ist das super nerdig. Ja. Aber gut, Gran Turismo 3, Eye Candy ohne Ende. Ja, ja? Also da habe ich jetzt noch gar nichts zu gesagt. Mich hat es wirklich richtig weggeblasen. Wie beschreibt man das denn? Es waren natürlich wieder ausschlaggebend hauptsächlich die Replays, wenn man sich die angeguckt hat. Das war was ich noch nie vorher gesehen habe und das lag jetzt auch nicht unbedingt an der Konsole, sondern wie die von Polyphony das eben hinkriegen mit diesem Licht. Wie macht man das? Auf welche Art der Lack das Licht reflektiert hat? Das sah jetzt nicht aus wie Computer. Es sah wirklich... Es hat so einen unglaublich plastischen und realistischen Look gehabt, wie die Autos dann durch den Wald gefahren sind, durch die Waldpassage bei Trail Mountain, wie die Lichtstrahlen darunter gefallen sind und wie der Lack dann eben auch dieses kalte Tageslicht manchmal reflektiert hat. Das sah echt aus wie Foto, also fett. Genau. Das ist immer, natürlich, wenn du jetzt zurückblickst, du siehst natürlich, dass es ein PS2-Spiel ist. Ja. Ne? Aber ich glaube, du hast immer noch das Gefühl, was man damals eben noch mitbekommen hat. Man auch noch bei Gran Turismo 1 und 2. Es ist homogen. Ja. Ne? Von dem, das ist was vielen Rennspielen dann abgeht. Einfach diese Homogenität, dass alles aus einem Guss irgendwie wirkt. Einfach, also, als man die ersten Replays gesehen hat von Gran Turismo 1 und 2, wo du schaust, ey, endlich so mit ein bisschen Wackelkamera und hier und da und es wirkt wesentlich glaubhaft. Ja. Vor allem weil bei einem Rennspiel, wenn du das mit Menschen zum Beispiel machst, ne, glaubhafte Grafik ist da immer sehr schwer, von wegen Mimik, von wegen Bewegung, die dazu kommt. Das sind Autos, da hast du die Federung, da hast du vielleicht, wie das Heck ein bisschen aussieht, da ist die Physik das Ausschlaggebende. Und wenn du da Sorgfalt und Homogenität in die Grafik reintust, kann es schon sehr geil aussehen. Ja, das ist ja auch, wie Polyphony Digital. Beim Fahren kann man manchmal Gran Turismo vorwerfen, das fühlt sich jetzt nicht hundertprozentig. Alter, ich habe echt ein Problem mit Ja, macht nichts. Also, es fühlt sich nicht hundertprozentig realistisch an. Alter, ich kann es nicht. Hundertprozentig realistisch. Sehr gut. Aber wenn man sich das dann im Replay anguckt, wie sich die Autos dann verhalten, wenn sie über eine Kuppe fahren und dann so leicht abheben und dann einfedern, wenn sie wieder landen, das ist echt der Kracher in den Replays. Also, ist es meins? Das ist deins. Geh doch mal kurz ran. Nein. und dieses Territorium, das Replay-Territorium, nenne ich es jetzt mal, das haben sie immer noch inne. Ja, das und ich glaube auch, das wird bei Gran Turismo 5 immer noch allen anderen Rennspielen davonlaufen. Weil auch so viel ich Respekt jetzt anderen Rennspielen zoll, die jetzt aktuell rausgekommen sind, Forza, was auch immer, die sind im Replay immer geil aus, aber Gran Turismo ist da immer noch die Speerspitze. Ja. Und ich glaube auch mit dem 5er jetzt hier, ich habe den Prolog, kurzer Exkurs, also Gran Turismo 4 überspringen wir jetzt nicht, reden wir gleich drüber. Ja. Aber beim 5er, da freue ich mich jetzt besonders drauf, einfach, ich weiß nicht, ob ich mir wirklich auch mein Lenkrad jetzt einfach dazu hole, jetzt habe ich endlich einen HD-Fernseher und egal, wie lange die jetzt gebraucht haben, Gran Turismo 5, viele beschweren sich, oh, jetzt wieder verspätet. Ja, klar. Ganz im Ernst, die Leute bei Sony, die das Spiel jetzt programmieren, also Polyphony Digital, die verlieren kein Geld damit, weil die haben mit dem Prolog schon so viele Exemplare gekauft, da ist, glaube ich, der Entwicklungspreis plus etliche Millionen Dollar mit drin. Das heißt, die machen keinen Verlust momentan, ja? Alles, was mit Gran Turismo 5... Stimmt! Ja. Ey, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, wie doof! Ich habe zuletzt Zahlen gesehen und es stimmt, ich glaube, Gran Turismo Prolog hat so viele Millionen Exemplare verkauft zu einem, ich glaube, 30 bis 40 Euro hat es gekostet. Krass. Ich habe mir nämlich die ganze Zeit gedacht, so bei Duke Nukem Forever ist ja das Paradebeispiel, weißt du, wie lange die Leute entwickeln konnten, ohne was rauszubringen. Das war halt, weil die so viel Kohle hatten und irgendwann war sie dann weg. Und das gleiche habe ich dann auch bei Polyphony gedacht, dass Sony irgendwann mal sagt, ey Leute, so geht's nicht, bring das Spiel mal raus. Genau, die haben, wie du sagst. Ja, ich hab die Zahlen zuletzt gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Werte waren, aber auf jeden Fall ist Gran Turismo 5, die Entwicklungskosten sind längst amortisiert. Ne, das bedeutet, wenn es rauskommt, Geschäftsmodell eigentlich. Super, die haben schon Gewinn damit gemacht. Jeder wird sich's kaufen, also das Gran Turismo 3 Bundle, was mit der PS3 auf jeden Fall kommen wird, das wird nochmal so ein richtiger System-Seller sein, wo die Leute auch in Lenkräder investieren. Da kommt ein neues Logitech MX, das Logitech Lenkrad, das es damals für Gran Turismo 3 gab, was jeder gehabt hat mit Sony-Branding. GT Force, das Blaue meinst du? Ist es das GT Force? Logitech GT Force? Boah, ich raff das nie, ey. Da gibt's GT Force. Es war auf jeden Fall ein offiziell gebrandetes zusammen mit Logitech. Ja. Ja, ja. Das wird es dann auch jetzt hier wieder geben. Das wird so viel Geld für Sony reinscheffeln. Ne? Und da wird jeder sofort vergessen, dass es so jahrelang gedauert hat, bis es fertig ist. Ne? Ja, ja. Die Leute werden effektiv denken, ich glaube die meisten, ey, ich habe ja dieses Gran Turismo Prologue schon gespielt, jetzt kommt ein neues Gran Turismo raus. Cool. Mhm. Ne? Die denken ja schon, ja, das ist ja ein neues Spiel einfach. Das ist gar keine Demo gewesen, die ich damals gespielt habe. Und darauf spekuliere ich. Aber also Gran Turismo 5 natürlich noch ein bisschen in der Zukunft. Gran Turismo 4, oder hast du noch was zu Gran Turismo 3? Nö, vielleicht, dass der 3er ja schon, wie du eben gesagt hast, das Lenkrad quasi populär gemacht hat und auf die Konsolen geholt hat, das war auch ein super Erlebnis. Genau. Das Beste war halt damals, wenn man halt schon so ein Racing-Cockpit hatte, das kam damals ja auch auf und dann halt einen Fernseher installiert. Oh, und, ich kann Lenkrad und es war der Hammer. Ich kann mich an die Maniac Forum-Treffen in Bonn erinnern. Ach ja? Die dort, also da bin ich auch ein paar Mal gewesen, so um die Jahrtausendwende damals. Ich war da ja auch mal. Ja, du warst später, glaube ich, da, wo wir drüber diskutiert haben. Aber die haben dort natürlich, wo dann die Hardcore-Nerds aus Deutschland zusammenkommen, wo einer dieser geilen Recaro-Rennsitze oder sowas aufgebaut hat, mitten im draufgeschraubten Lenkrad vorne, mitten im Projektor vorne dran. Sowas hätte ich ja wirklich gern nochmal, aber dafür braucht man extra Raum, ehrlich gesagt. Ich möchte sowas nicht in meinem Wohnzimmer stehen haben, auch wenn Leute zu Besuch kommen. Genau. Das nimmt ja voll viel Platz weg, sieht scheiße aus. Ich hätte da gerne mal so einen Rennraum. Das wäre eigentlich ganz cool. Ne? Also es ist so typisch wie die Hobbyfans, ne? Die sich zum Beispiel so ein Flugzeugcockpit in den Keller bauen. Ne? Ja, dann so anstatt Modelleisenbahn baue ich mir ein Cockpit mit 15.000 Monitoren. Ja. Irgendwie so ein Ding, wenn ich mal Platz habe, da werde ich mir entweder so ein Renncockpit oder sowas hinstellen oder irgendwie einen Arcade-Automaten selber bauen, den ich dann bestücken kann. Meinst du so mit Hydraulik? Hydraulik und so? Nee, mit Hydraulik nicht unbedingt, aber ich meine jetzt so am Schluss. Mal gucken, was man da machen kann. Ich würde auf gerne einen, wo ich dann die Spiele austauschen kann, die drin sind. Ne? Es gibt ja viele, die dann das selber machen mit MAME-Emulatoren, wie die dann alle heißen, dass du dann eine Maschine hast, wo du alle Street Fighters oder sowas damit drauf hast oder wo du Platinen wechseln kannst. Achso. Das wäre so, wenn ich mal irgendwo Platz habe, mache ich entweder das oder ich mache mir so ein schönes Rennsetup. Ja? So richtig, wirklich mit dem geilen Sitz, mit dem Lenkrad vorne dran, mit den Pedalen vernünftig gesagt, mit einer guten Gangschaltung, die da noch mit dran ist, ne? Mit Boxen, die vernünftig aufgebaut sind im Dolby ProLogic 8.1 oder irgendwas. Ja, das ist echt das Allergeilste eigentlich. Also durch diese ganzen Lenkräder und Pedalerie und da kann man Rennspiele echt zum intensivsten Genre machen eigentlich. Exakt. Ne? Wenn du dann auch noch, ich meine, bei Ferrari 355 haben wir kurz darüber gesprochen, wo du dann einen Bildschirm an der Seite hast, den Blick zur Seite. Und dann halt auch noch die Boxen neben dir in den Ohren vom Sitz, das schön gedröhnt hat. Exakt. Ne? Das war echt geil. Das war bei Sega Rally beim Automaten waren zum Beispiel Boxen in den Sitz unter deine Sitzfläche eingebaut. Auch nur, ja. Dass da quasi der Motorensound dir in den Hintern rauf vibriert. Ja. Ne? Also solche Kleinigkeiten, da kannst du alles dran denken. Ne? Und ich glaube, das wird Gran Turismo 5 wird dann der Katalysator nochmal sein, dass die PS3 nochmal extra gepusht wird und dann in Europa ist der Xbox schon längst, ich glaube, fast schon überholt von den Verkaufszahlen her, obwohl die so viel Vorsprung gehabt hat. Das wird der Grund sein, Gran Turismo 5, dass davon galoppieren will. Weil das ist so ein Ding, das haben wenige, glaube ich, auf dem Radar einfach als System-Seller. Ne? Alle denken meist, ja, das ist ein Bioshock oder hast du ein of War für die Xbox und wie die dann alle heißen. Das sind die Hardcore-Gamer-Titel, wo dann 2-3 Millionen verkaufen oder neues Metal Gear Solid. Genau, ja, also das spricht auch viele ältere Leute an, die mit Spielen nichts am Hut haben, eben weil es so seriös und nachvollziehbar aussieht. Also da denken die Leute, das ist eine TV-Übertragung so. Exakt. Ne? Okay, jetzt in 10 Jahren wird man sich über uns kaputt lachen. Haha, die haben gedacht, Gran Turismo 5 sieht aus wie TV. Ja, aber es gibt genug Leute, die das schon bei Gran Turismo 1 gedacht haben. Ja, klar. Ne? Das ist einfach, weil es so homogen eben aussah. Jetzt komme ich auf Gran Turismo 4 zu sprechen, was du dann auch ein extra Lenkrad spendiert bekommen hat, das Driving Force Pro mit 900 Grad Lenkgedöns, dass du 2,5 Mal rumlenken kannst in jede Richtung. Schon sehr cool war. Das war cool, hat sich auch wirklich angefühlt, das Lenkrad. Und auch wenn man jetzt denkt, in Rennspielen macht man doch eigentlich nur diese, wie viel Grad, 270 Grad Lenkbewegung. Nee, das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht zu kurbeln in der Kurve. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, weil wir jetzt gesagt haben, Gran Turismo spricht viele Leute an. Da habe ich das damals so gemacht, viele Kumpels von mir hatten eine PS2 und wir haben uns dann irgendwann mal verabredet, hier, lass uns zum Jonas gehen, wir bauen da ein Netzwerk auf, jeder bringt eine PS2 mit, jeder hat das Spiel, ich bringe noch einen Hub mit, ich habe ganz viel organisiert, ich habe noch 2 Lenkräder auftreiben können, ich selbst hatte dann das Driving Force Pro und noch so einen Sitz mitgebracht. Und jedenfalls zu viert haben wir dann ein kleines PS2-Netzwerk aufgebaut. Technisch voll nervig, weil keiner von uns IT-Techniker war. Und es war echt nervig, das hinzukriegen so. Aber irgendwann lief es dann und dann halt eben zu viert Nordschleife gefahren. Jeder mit dem Lenkrad, jeder konnte es einigermaßen. Und das waren so spannende Battles, dass ich hoffe, dass ich bei Gran Turismo 5 wieder so ein Erlebnis kriege. Also es hat so... Als wir dann da dieses Netzwerk aufgebaut haben, sind gefahren, ist dann irgendwann die Schwester vom Gastgeber reingekommen, mit ihrem Mann, die waren zu Besuch und haben gegessen und wir sind da erstmal wortlos stehen geblieben und haben uns zugeschaut, wie wir da Rennen fahren. Obwohl jetzt eigentlich das, fies gesagt, das war jetzt Spielzeug da, aber trotzdem war es auch für die ein bisschen faszinierend, was wir da für Positionskämpfe ausgetragen haben, weißt du, so Überholmanöver, Boxenstops, war Hammer, war geil. Das ist natürlich wie, es ist eben sowas, dass du normalerweise wirklich nur in den Arcades, was der Appeal dort war, wo die vier Daytona-Kabinen zusammengeschaltet sind, wo du dich mit Kumpels, die vor allem gleichen oder ähnlichen Skill haben, weil das ist ja auch sehr wichtig. Ja. Na, wenn du dann dort, ja, klar, ich habe das noch nie gespielt, ich bin hier Kanonenfutter oder sowas, da machst du auch nicht wirklich Spaß, wenn du dann knallharte Positionskämpfe machen kannst. Ne? Ja. Und da gibt's, also ich glaube, es gibt auch wirklich, abgesehen von irgendwelchen Hardcore-Prügelspielen, wo du dich da richtig reinfuchsen kannst, wenn da welche richtig gut sind, kein Spiel, das du richtig gut mit anderen Leuten spielen kannst, als ein Rennspiel, ne, im Multiplayer. Bei allem Shooter-Gedöns und so weiter. Und ich baller dich weg, das ist mir alles ein bisschen zu verskillte Kopfscheiße, die da dort geht. So. Ne? Das ich überlege aber gerade, bei Rennspielen ist es auch schwer eigentlich. Also es kommt drauf an. Es macht irgendwo auch Spaß, irgendwie dem Fahrerfeld hinterher zu fahren, so für sich. Dann ist es nicht so schlimm und irgendwann... Man ist nicht so schnell frustriert, sage ich mal. Nö, aber ich glaube, also das, was ich meine, ist greifbarer, finde ich, bei Rennspielen. Ja. Ne? Wenn du mit jemandem anderen, ja, ihr kämpft um hier auf der Zielgerade, seid ihr gerade, ne? Und alle so, der eine ist kurz vorne, der andere dann kurz vorne. Ne? Das finde ich ist viel greifbarer als ich hau dir einen Headshot rein und ich mach dann Multikill und mit dem Sniper irgendwie dann wegschießen. Das ist für mich ein bisschen zu noch weiter weg abstrakt als dieses die richtige fühlbare Scheiße. Ich guck da drüber und da ist er verdammt nochmal, ne? Ja. Und wenn ich jetzt einen Fehler mache oder den Windschatten nicht richtig aus, oder keine Ahnung, je nachdem, was im Spiel das ist. Das ist so schon ein geiles Erlebnis. Ja, man weiß eben, welche Fehler man macht oder man weiß, warum man jetzt gerade abgeflogen ist und im Kiesbett gelandet ist. Bei Shootern am Anfang als Neuling, dann fragst du dich, ja, wieso bin ich denn jetzt tot? Genau. Und das nervt. Da erzähle ich auch immer ganz gerne mein Online-Erlebnis mit Uncharted 2. Mhm. Ja, ich lade den Online-Modus, ich starte, ich gehe 3 Meter um die Ecke, Headshot, deinstalliert die Demo. Ja, kein Bock mehr. So ging es mir bei Mac, bei der Mac-Demo. Das ist genau dasselbe. Sehr gut. Kein Bock mehr. So. Gran Turismo 4 war Zwischentitel, aber fast schon ein Zwischentitel eben. Hat es auch lang gedauert, hat auch sehr gut ausgeschaut für die PS2 noch. Da kann man ja eigentlich auch noch ein bisschen drüber sinnieren. Also einerseits die Nordschleife war da ja quasi neu drin und wurde dann danach Standard in vielen Rennspielen. Die haben so wirklich saugeil umgesetzt. So, ich bin da ja in echt noch nie drüber gefahren, aber... wenn es heißt, man könnte Gran Turismo als Training nehmen, ich nehme das den Leuten ab. Wenn ich über die Nordschleife in Gran Turismo 4 fahre, dann glaube ich, ich kriege das auch einigermaßen in echt hin. So. Mit diesen ganzen Unebenheiten und hoch, runter oder in welchen Kurven man aufpassen muss, dass da jetzt kein kleiner Hüppel dich irgendwie... Ich weiß nicht, es ist einfach... Es ist ein geiles Gehacke, sag ich immer. Das ist jetzt kein sauberes Fahren, sondern das ist wirklich die grüne Hölle und das haben sie in Gran Turismo 4 wirklich echt gut rübergebracht. Nebenbei, was gibt's dazu noch zu sagen? Der Karrieremodus war in dem Spiel ziemlich scheiße. Also Punkt 1 war da immer, dass man hat Rennen gefahren im Karrieremodus und hat als Belohnung ein Auto bekommen, das zu dem Rennen gepasst hat, welches man gerade gefahren hat. Das heißt, die Belohnung war für ein darauffolgendes Rennen eigentlich für den Arsch. Du kriegst im Beetle Cup einen Beetle und denkst dir, ja toll, was will ich jetzt damit? Ich hätte gerne ein Auto fürs nächste Rennen gehabt. Ich möchte echt, wenn dann Gran Turismo 5 da ist, wir müssen ein lokales Setup hier mal aufbauen. Aber nicht nur ein einzelnes, weil das ist die Komponente, die mir beim Online-Racing dann fehlt. Ich meine, dieses Zusammensitzen, beisammen, nah aneinander sein. Natürlich, du sitzt auch im echten Leben, sitzt natürlich in separaten Autos und hast vielleicht maximal Box-Funkkontakt oder sowas untereinander, wenn du das noch überspitzt, irgendwie dir im Gehirn dann zusammenbaust. Aber dieses Zusammensitzen. Ja, also gerade wenn man es jetzt auch mit Lenkrädern spielt, es ist einfach geil zu sehen, wie jemand neben dir dran sitzt, der hält die Fresse, der schwitzt, der kann nichts mehr sagen, weil er hochkonzentriert ist und versucht sich da ordentlich durch die Kurven zu zirkeln und du merkst, die Anspannung liegt im Raum und das ist beim Online-Spielen eher selten so. Klar, da gibt's auch ruhige Momente, wo du merkst, oh, jetzt sagt halt keiner was, weil es hier spannend ist, aber ja, genau. So in einem lokalen Setup ist das schon echt lustig, so wenn alle ruhig sind, weil sie hoch konzentriert sind. Ja, genau, es ist so immer... bis einer brüllt, verdammte Scheiße, weil er abgeflogen ist. Exakt, genau, das ist es. Ja, beim Online-Spielen ist immer die Problematik dann einfach, dass... Wenn du nicht den direkten Kontakt oder den direkten Konkurrenzkampf hast, es artet dann auch vielleicht in so dieses typische, ich bin jetzt konzentriert und kann nicht wirklich Emotionen zeigen, Gebrabbel aus, ne? Ja. Resident Evil 5 mit einem Kumpel im Koop gespielt. Oh, warte mal, ich gehe kurz nach links. Ja, oh, da kommt der Licker. Ich schieß den mal hier. Geh du mal auf die Seite. Okay. Obwohl beide konzentriert und aufgeregt eigentlich spielen, aber es ist dieses Gemurmel, was einfach dort entsteht, was irgendwie dem die Dynamik nimmt. Ja. Und das ist besser, wenn der eine daneben sitzt und den Schweiß schon spürst, wie er dann dem Kopf runterläuft. Jo. Aber gut, Gran Turismo, ne? Haben wir eigentlich ganz gut. Haben wir eigentlich sehr gut. Ja, das war auch quasi der eigene Gran Turismo-Podcast, der so lang gedauert hat, wie ich eigentlich dachte, dass der gesamte Podcast dauert. Über Rennspiele. Aber das muss sein für Gran Turismo. Mhm. Einfach, ne? Weil es echt ein echt spezielles Ding ist. So, und mit diesem erschöpfenden Gespräch über Gran Turismo 1, 2, 3, 4 und 5 sollte es erstmal gewesen sein für den Rennspiel-Podcast. 2,5 Stunden in etwa haben wir bis hierhin gebraucht und man mag es kaum glauben, wir haben nochmal genauso viel weitergequatscht nach der Trant und ich. Ich unterbreche jetzt an dieser Stelle mal den Podcast, weil ich glaube, wir haben erstmal genug über Rennspiele geredet und wird vielleicht mal Zeit, ein bisschen Rennspiele zu spielen. Feedback und so weiter, wie man es kennt, bitte unter podcast@gameone.de. Des Weiteren alles über RSS-Feeds und iTunes abonnierbar. Wir freuen uns auch weiterhin über Comments, Anregungen, Themenvorschläge und so weiter, per Mail oder per Kommentarfunktion. Also bitte ich euch da nochmal einfach fleißig zu schreiben, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Wir werden wahrscheinlich mit dem zweiten Teil des Rennspiel-Podcasts nicht direkt an diesen hier anschließen, weil wir müssen uns alle erstmal holen von der ganzen Rennerei in den Ohren. Und werden noch zwischendurch in 2 Wochen mit dem anderen Cast zurückkehren und den zweiten Teil des Rennspielcasts irgendwann später dann nachholen. Aber was das Thema sein wird, ich glaube, das werdet ihr dann auch ganz gut finden. Eine kleine Überraschung geplant, also seid gespannt auf das, was in 2 Wochen kommt. Auf jeden Fall, ich bin der Gregor. In Abwesenheit von Trant sage ich auf Wien einmal Tschüss und danke fürs Zuhören. Bis dann.